Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Dieses Mal geht es mal wieder um die Eisenbahn und konkret geht es mal wieder um eine Mitfahrt auf der Lok. Es gab ja schon mal eine Episode zu dem Thema. In Episode 66 bin ich im Nahverkehr auf einer 146er mitgefahren und habe darüber berichtet. Dieses Mal geht es um den Fernverkehr und wir fahren 101er und ICE 3. Unsere Gäste Tobias Urban und Raimund Räder stellen sich gleich selber vor, wie immer. Kurz vorher noch zur Orientierung. Der Tag lief folgendermaßen ab. Wir haben uns zur Schicht getroffen gegen 11:30, sind dann zum Abstellbahnhof in Stuttgart gefahren per S-Bahn und haben dann da einen ICE aufgerüstet, sind mit dem dann in den Stuttgarter Bahnhof gefahren, haben da einen Kaffee getrunken und sind dann mit diesem ICE über Wiesbaden und Mainz nach Köln. Dort hatten wir ein bisschen Aufenthalt und nach dem Aufenthalt sind wir von da ab per Gastfahrt nach Frankfurt gefahren, wo wir dann am Flughafen einen IC übernommen haben und den dann mit 201er in Doppeltraktion wieder nach Stuttgart gefahren haben, wo wir dann so gegen 11 Uhr abends wieder angekommen sind. Das Ganze ist eine relativ längliche Episode, also jede Menge Details für die, die sich für die Bahn interessieren. Ich habe natürlich wieder direkt in der Lok aufgenommen mit den Konsequenzen für die Tonqualität. In der Lok selber, als wir mit den Headset-Mikrofonen aufgenommen haben, klingt super. Beim Vorbereiten und beim Rumlaufen um die Lok, ja, da habe ich es mit Umgebungsmikrofonen aufgenommen, da ist die Qualität nicht ganz so gut, aber natürlich trotzdem gut verständlich. Nichtsdestotrotz ist das vielleicht eine Episode, die ihr vielleicht nicht in allzu lautem Umfeld anhören solltet. Ja, dann geht's los mit der Vorstellung der Gäste. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Urban. Ich bin Lokführer bei DB Fernverkehr in Stuttgart. Mittlerweile seit 15 Jahren Lokführer. Angefangen habe ich bei damals noch DB Cargo die Ausbildung als Eisenbahner im Betriebsdienst von 1999 bis 2002 in Kornwestheim. Anschließend war ich gut 4 Jahre bei der S-Bahn in Stuttgart als Lokführer tätig. Dann wieder zurück zu DB Schenker. Die haben sich zwischenzeitlich umbenannt. Also im Güterverkehr. Ja. Und 5 Jahre Güterverkehr und dann hat es mich zum Fernverkehr getrieben. Jetzt bin ich seit 5 Jahren beim Fernverkehr und werde da wohl auch hoffentlich bis zur Rente mit 67 bleiben. Und fährst da unter anderem 101er und ICE, die verschiedenen Baureihen. Genau. 101, 120, die alten, die 110, 115 noch, ICE, Steuerwagen. Mhm. TGW. Okay. Alles Mögliche da querbeet. Wir haben natürlich noch mehr Leistungen in Stuttgart. Diesel, ja, oder Taurus, da habe ich keine Ausbildung drauf. Das machen dann andere. Diesel ist ja aber auch nicht Fernverkehr, oder? Doch. Ja, doch. Okay. Wo die haben zwar keine Diesel-Loks hier, aber die sind von Regio dann und die fahren nach Oberstdorf und nach Lindau. Ah, okay. Das gilt als fern. Das sind Intercity, ja. Ja, okay. Also fahren natürlich auch Regionalzüge hin, aber wir fahren auch Intercity dahin. Okay, okay. Ja. Doppeltraktion 218 dann wahrscheinlich. Ja, Doppeltraktion. Ja. Genau. Okay. Raimund? Ja, hallo, mein Name ist Raimund Räder. Ich bin Gruppenleiter Triebfahrzeugführer, Gruppenleiter Lokführer beim Fernverkehr in Stuttgart, in dem Fall jetzt sogar der Gruppenleiter vom Tobias. Und ich habe auch bei DB Cargo angefangen zu lernen, ein Jahr vor dem Tobias. 1998 habe ich meine EIB-Ausbildung angefangen und bin dann nach der Ausbildung nach München gegangen, weil ich zum damaligen Zeitpunkt zu jung zum Fahren war, also zu jung, um auf der freien Strecke zu fahren mit 19 Jahren. Habe dann die Zeit bis zum 21. Lebensjahr, ab dem man dann richtig auf die freie Strecke fahren darf, überbrückt in München mit Zugbereitstellung. Also ich habe ICEs hin und her rangiert. Also im Bahnhof quasi. Genau, im Bahnhofsbereich, im Werkbereich. Ja. Ne, weil München ist ja ein großer Anfangs- und Endbahnhof für unsere ICE-Linien. Ja. Genau. Als ich dann 21 wurde, habe ich zum Glück relativ zeitig wieder den Weg zurück nach Stuttgart gefunden, also zurück in die Heimat, und konnte dann da auf die Strecke gehen als Lokführer beim Fernverkehr hier in Stuttgart. Habe das gemacht bis 2008, dann bin ich Ausbilder geworden und habe während meiner Zeit als Ausbildung auch selber die Ausbildung gemacht, um nach Paris zu fahren, mit TGV und ICE, wo ich auch heute noch hinfahre. Also die Kenntnisse erhalte ich mir, weil ich auch in meiner Gruppe 8 Lokführer habe, die ich betreue, die selbst nach Paris fahren. Genau, und 2013 bin ich dann Gruppenleiter geworden. Und was ist deine Aufgabe als Gruppenleiter jenseits der wahrscheinlich offensichtlichen Personalzuständigkeit für deine Lokführer sozusagen? Was machst du da sonst? Ja, das macht schon einen großen Teil aus, weil ich eben aktuell in meiner Gruppe 40 Leute habe und da eben die fachliche und disziplinarische Führung, und da gehört dann eben auch die Überwachung übers Jahr, also Begleitfahrten, die Leute auf der Lok besuchen sozusagen. Ja. Und das ganze Administrative, was da noch mit dazugehört, macht bei 40 Leuten schon einen Riesenanteil aus. Und dann muss ich natürlich noch schauen, dass ich in der Zeit, wo ich quasi Lücken habe, mein Führerschein erhalte. Das heißt, für den deutschen Führerschein, also Lokführerschein zu erhalten, muss ich 100 Stunden im Jahr fahren. Reine Fahrzeit. Also ich muss auch selber Schichten fahren. Ja. So wie heute jetzt. Ja. Die Zeit kann ich dann da anrechnen. Und durch das Paris-Geschäft, durch das Frankreich-Geschäft muss ich natürlich auch da die Lizenz quasi erhalten, also regelmäßig noch nach Frankreich fahren. Das heißt aber im Prinzip, klingt mir das so, dass du hauptsächlich administrative Tätigkeiten machst und guckst, dass du noch genügend Zeit fährst, um deine Scheine nicht verfallen zu lassen. Also die Hauptaufgabe ist administrativ. Genau, die Hauptaufgabe ist die Betreuung der Mitarbeiter, wo eben auch ein großer administrativer Anteil mit dran ist. Ja. So, jetzt wie angekündigt sind wir zum Hauptbahnhof gelaufen und von da aus dann per S-Bahn nach Stuttgart Nordbahnhof gefahren. Da ist der Abstellbahnhof, und sind dann da in den dort abgestellten ICE. Gut, dann Störung. Sind wir jetzt auf unserem Zug. Dass er hier ein bisschen Störung schreibt, ist ganz normal. Das gehört dazu. Und übernehmen den jetzt. Der war aufgerüstet abgestellt. Genau, aufgerüstet abgestellt bedeutet, dass der alle nicht benötigten Geräte runterfährt, die Klimatisierung runterfährt und die Klimatisierung dann zum bestimmten Zeitpunkt wieder einleitet, dass das Fahrzeug ordentlich klimatisiert ist bis zur Abfahrt. Und was ist nicht abgeschaltet, wenn er noch aufgerüstet ist, im Vergleich zum abgerüsteten Zustand? Okay. Muss es ja einen Unterschied geben. Die irgendwie. Antriebe sind ausgruppiert. Okay. Klimatisierung läuft erst 2 Stunden vor der Bereitstellung ein. Genau. Und das Wichtigste ist halt, dass der Zug sich selber überwacht, während dem Aufgerüstet abgestellt. Das heißt, wenn da ein Hauptschalter fällt, weil Fahrdrahtspannung ausfällt oder so, dann meldet er sich, beziehungsweise schaltet selbstständig den Hauptschalter wieder ein, wenn die Fahrdrahtspannung zurückkehrt. Und wenn er halt größere Störungen hat, dann schickt er über das Funkgerät eine SMS raus. Und sagt, dass er ein Problem hat, dass da mal jemand gucken. Und wenn er abgerüstet ist, dann hat er, bildlich gesprochen, keinen Strom und jetzt ist alles aus. Ja, wenn abgerüstet, dann ist wirklich die Batterie aus und dann steht der Zug wirklich abgerüstet da. Ohne irgendwas. Aber das machen wir nicht. Also der bleibt komplett immer aufgerüstet. Auch nachts, wenn der. Immer. Okay. Und jetzt bootet er quasi, fährt seine Systeme hoch. Hat er schon gemacht jetzt? Jetzt ist er quasi erwacht aus seinem Schlaf. Und wir können ihn jetzt so übernehmen, wie er ist, und führen unsere ganzen Prüfungen und Proben durch. Die Störung, rauchen. Störung, Störung, für Störung. Weiterfahrt. Ja. Wissen wir, wo der Zug herkam? Ja, also der kam heute Morgen aus Köln. Der war um 9.30 Uhr ungefähr hier und ist dann hier abgestellt worden und geht jetzt mittags wieder raus. Okay, und wir sind jetzt hier im... Wenn Sie Rangierbahnhof, Abstellbahnhof Stuttgart. Ja. Okay. So, jetzt macht er die Klima. Klimaanlage ein bisschen runterdrehen, dass es schön kühl wird. Also, das funktioniert alles über die Displays. Ja. Da sieht man jetzt jeden einzelnen Wagen, Wagen 21 bis 29. Ja. Klimaanlagen. Kann man da ein paar Schritte hoch und runter drehen. Ja. Drehen wir jetzt runter, weil es schon ordentlich warm ist draußen. Ja. So, und dann geben wir jetzt für den weiteren Betrieb die Wirbelstrombremse frei, die sich bei jedem aufgerüsteten Stellen quasi in den gesperrten BB Modus freigegeben. BB freigegeben. In den gesperrten Modus legt. Mhm. Dann leiten wir eine Bremsprobe ein. Da wir jetzt gesehen haben, hier in diesem Bild von dem aufgerüstet abgestellten Zustand, dass die Bremsprobe vom Zug durchgeführt wurde, brauchen wir sozusagen nur noch eine ergänzende Bremsprüfung machen auf jedem Führerstand, um die Einrichtungen vom Zug zu prüfen. Die große Prüfung hat er selber schon gemacht. Der Zug. Der Zug, genau, der hat sich quasi selber geprüft, bremstechnisch, während er Schlafmodus war. Mhm. Macht er das, hat man dem das gesagt, als man ihn hier abgestellt hat, oder macht er das einfach regelmäßig immer? Das macht er immer dann, wenn man ihn in diesen abgerüsteten oder aufgerüstet abgestellten Zustand legt. Dann macht er zum Bereitstellungszeitpunkt hin seine ganze Prüfung. Ah, man sagt ihm quasi vorher, wann man ihn wieder braucht? Richtig. Aha, okay. Mhm. 2 Stunden vorher fängt er dann an. Klimatisierung und Bremsprobe, cool, dass er da passend fertig ist. Deswegen ist es ungeschickt, wenn man dann gerade in der Zeit den Zug braucht, muss man das Ganze abbrechen. Okay, ja. So, das ist jetzt die Führerraumbremsprobe, nennt sich das einfach nur noch mal, um zu prüfen, ob das Führerbremsventil auf der rechten Seite funktioniert. Ja, also ob der Hebel wirkt, genau. Der Hebel richtig angeschlossen ist, wenn man so will. Ja. Jetzt prüfen wir noch unsere WB-Bremsen. WB gleich Wirbel. Wirbelstrombremse. Ja. Dazu müssen wir jetzt den Zug antakten. Jetzt hören wir auch schon die Motoren. Was heißt antakten? Dass die Stromrichter arbeiten. Genau, die verschicken Strom auf die Motoren. Okay. Die Stromrichter laden sich quasi. Ja. Und dann kann die Wirbelstrombremse für den Test aus diesem Stromkreis ihren Strom ziehen. Also es geht einfach darum, dass die Strom braucht. Genau. Den Erregerstrom quasi. Ja. Zwangsbremsung. Und man hört hier wieder den leicht fränkischen Akzent von Siemens aus Nürnberg, ne? Genau. So, jetzt kommen die Wirbelstrombremsen zum Einsatz. Das heißt, die aktivieren sich jetzt einfach und irgendwo gibt es einen Sensor, der guckt, ob da bildlich gesprochen Strom ankommt. Weil Bremsen tun wir ja nicht. Nee. Und Wirbelstrombremsen, da kann man ja auch nicht gucken, ob irgendwas anlegt. Also, weil die wirken ja eigentlich nur, wenn sich der Zug bewegt. Der misst quasi den Strom, der auf die Wirbelstrombremse geschickt wird und macht diverse Prüfläufe und sagt dann, jetzt im Nachhinein sind uns hier die Balken, die darunter vorher unausgefüllt waren, also leer waren, sind jetzt mit dieser grünen Farbe ausgefüllt und das bedeutet, der Prüflauf ist für jede einzelne dieser 4 Bremsen positiv abgelaufen und der Zug gibt die für uns frei. Okay. Mhm. Und wenn da jetzt eine davon kaputt wäre, dürften wir vermutlich trotzdem fahren, hätten aber weniger, wie heißt das, Bremsprozente? Genau. Und dürften dann wahrscheinlich nicht so schnell fahren. Genau. Also wenn eine ausfällt, macht nichts. Okay. Der Fahrplan ist so konstruiert, dass eine ausfallen darf. Mhm. Wenn 2 ausfallen, brauchen wir eine Fahrplanmitteilung, darf man nur noch langsamer fahren. Mhm. Wenn mehr als 2 ausfallen, dann gibt es erhebliche Einschränkungen, dann darf man nur noch maximal 160 fahren. Mhm. Okay. Also anstatt 300 ist dann nicht so optimal auf der Schnellfahrstrecke. Nee, ich meine, dann wird es auch anschafft verspätet irgendwann dann. Ja. So, jetzt wenden wir uns mal Richtung Zugbeeinflussungssysteme und machen einen Prüflauf für unsere LZB und die PZB. Mhm. Hier sieht man im Display, wann die zum letzten Mal durchgeführt wurde und ob die ordnungsgemäß verlaufen ist. Dann 11.06. 2.50 Uhr, also heute Morgen, vor der Bereitstellung für den Zug. Ja. Von Köln nach Stuttgart wurde die ganze Prüfgeschichte schon mal durchgemacht. Ja, also muss man im Prinzip vor jeder Abfahrt machen, immer wenn ein Lokführer den Zug übernimmt. Also den Prüflauf jetzt nur, wenn wir den wieder aufgeweckt haben. Okay. Also Tiefschlaf. Wenn wir die normale Bahnsteigwende machen, wenn der schon in Betrieb ist, die 4 Minuten, da haben wir keine Zeit dafür. Ja, klar. Ja. Ja. Ja. Jetzt hat er 2 Zwangsbremsungen eingeleitet. Zum prüfen, ob die Ventile auch funktionieren für die Zwangsbremsung. Ja. Jetzt dauert es ein bisschen und dann kommen noch die Führungsgrößen, nennt sich das, von der LZB, ob halt die Tachonadeln funktionieren und die LEDs gehen. Ja. Aber man muss da jetzt als, als, Ausführender, also jetzt ihr. Wir müssen das beobachten. Störung. Und ihr müsstet, wenn jetzt da die Nadel Störung sich nicht bewegen würde, müsstet ihr sagen, hier irgendwo Knopf drücken geht nicht. Genau, richtig. Wir sind dann, wir überprüfen die angezeigten. Da haben wir jetzt auch die Auswahl. Und wir können jetzt hier auswählen, Prüfung in Ordnung oder Prüfung nicht, okay, in Ordnung. Alles klar. Und anhand dessen, was wir beobachtet haben, war das jetzt für den Fall in Ordnung. Ja. Der Zug hat auch schon wieder Störung gesagt. In dem Fall ist es ein Hinweis darauf, dass sich jetzt die Bremsprozente, die vorhandenen im Zug, geändert haben, weil erst wenn der Zug merkt, dass einmal die Wirbelstrombremse geprüft wurde und das System LZB-PZB, die in einer gewissen Abhängigkeit zueinander stehen, erst dann gibt er uns die vollen Bremsprozente frei. Okay. Und diese Störung, die jetzt eingelaufen ist, ist einfach nur ein Hinweis darauf, dass wir nochmal bei den Bremsprozenten, die uns der Zug jetzt hier per Display vorgibt, selbst errechnet, dass wir da nochmal reinschauen. Und wir haben jetzt 211%. Man würde naiv denken, mehr als 100% Bremsleistung gibt es nicht. Wie ist diese Zahl zu verstehen? Also 100% wurde mal in den 40er oder 50er Jahren errechnet. Das wäre ein D-Zug mit 15 Wagen, der von 160 innerhalb von 1000 Metern zum Halten kommt. Ah, okay. Das heißt, es bezieht sich nicht auf die Bremsleistungsfähigkeit relativ dieses Zugs, sondern auf eine quasi absolute Größe, die halt mal irgendwann wurde mal errechnet. Genau, und 100 bedeutet, dass eben so ein langer D-Zug innerhalb von 1000 Meter zum Stehen kommt. Okay. Und da hat er jetzt mehr als das doppelte Vermögen. Ja. Es rechnet sich in dem Fall aus dem vorhandenen Gewicht des Zuges und dem vorhandenen Bremsgewicht, also die Bremsen, die wirken, das wird bei verschiedenen Tests, wenn der Zug in Betrieb gesetzt wird, errechnet und ermittelt, hat ein gewisses Bremsgewicht und wenn man die beiden ins Verhältnis setzt, ist also das Bremsgewicht im Verhältnis zum Eigengewicht des Zuges mehr als doppelt so groß und deshalb kommen über 200%. Und Bremsgewicht ist quasi das Gewicht, welches der Zug in der Lage ist, auf eine bestimmte, mit einer bestimmten Leistung zu verbremsen. Also das ist ja eigentlich kein Gewicht, das ist eine Fähigkeit, ein Gewicht zu bremsen oder zu bremsen. Genau. Richtig. Ja, sind halt alles irgendwelche Maßzahlen, die irgendwann mal entstanden sind. Nee, also im Prinzip ist uns das auch, für uns ist das zweitrangig, wie viel Gewicht und wie viel Bremsgewicht der Zug hat. Für uns ist wichtig die Zahl, die sich daraus ergibt, nämlich die Bremsprozente, weil die sind auch wieder im Fahrplan hinterlegt und damit können wir abschätzen oder ganz klar erkennen, ist die Bremsmasse, die wir bei jedem Zug haben, ausreichend, um den Fahrplan zu halten oder müssen wir irgendwelche Interventionen machen. Ja. Wir machen das Ganze jetzt hier im östlichen Führerstand, weil wir nachher den Stuttgarter Bahnhof nach Osten verlassen und damit dieser Führerstand vorne ist. Wir müssen aber den Zug am westlichen Führerstand nachher in Bahnhof fahren. Richtig? Oder fahren wir von hier aus? Nein, wir fahren von drüben. Von der anderen Seite. Da müssen wir, okay. Das heißt, wir prüfen jetzt eigentlich nicht den Führerstand, sondern den gesamten Zug? Könnte man so sagen, genau. Und nachher führen wir dann bloß noch die Maßnahmen durch, die wir bei dem Führerstandswechsel durchführen müssen. Okay, da gibt es also nochmal separate Maßnahmen. Genau. Jetzt gehen wir noch die Zugnummer ein. Das muss er wissen, damit er den richtigen Fahrplan und Ebola hier anzeigt, oder? Auch, genau. Also wir haben einmal die Eingabe für den Zug selber, auch für den Schreibstreifen, ne, für unsere Blackbox, weil sowas wie ein Flugzeug haben wir ja hier auch. Und da muss natürlich immer die richtige Zugnummer und unsere Kennung von dem Mitarbeiter, der gerade fährt, hinterlegt sein. Und der holt sich jetzt per GSM Daten von irgendwo, ne? Das kommt später. Ich höre aber irgendein Handy. Ich dachte, das wäre der Zug. Wir haben jetzt die Zugnummer eingegeben, 712. Ja. Und jetzt gehen wir hier drüben im Rechendisplay nochmal ins sogenannte Ebola-Display, wo dann der von dir eben erwähnte Fahrplan auch drin ist. Hier kurz jetzt auf die Eingabe der Zugnummer, auch nochmal 712. Ja. Und jetzt holt er sich hier, wie man gleich am Funk sieht. Ah ja, und hört. Genau, und hört die Daten über GSM. Ja. In der Nahverkehrsepisode hatten wir darüber geredet, ob die Ebola zeitgesteuert oder positionsgesteuert ist. Und ich gehe mal davon aus, dass im ICE irgendwo ein GPS eingebaut ist und er tatsächlich positionsgesteuert anzeigt und nicht zeitgesteuert. Nicht in allen, aber in vielen. Okay. Wir sind da ein bisschen in der Umrüstphase, aber die ICEs sind, glaube ich, ICEs sind komplett. Das Witzige ist, beim ICE funktioniert es nicht über GPS, sondern über Wegmessung. Also die Loks, die umgerichtet sind, da geht es wirklich über GPS. Mhm. Das sieht man auch schön, wenn man einen Tunnel reinfährt, verschwindet das GPS-Signal, kommt mal raus, ist wieder da. Wir sind jetzt übrigens auf einem, was für eine Baureihe, nur damit wir das... auf der Baureihe 403. Okay, also das ist ein ICE, landläufigen ICE 2? Nee, ein ICE 3. ICE 3? Also quasi der Triebwagen, der die Antriebseinheiten an jedem zweiten Wagen hat und nicht vorne und hinten eine Lok, die so aussieht wie ein Zug, aber ne? Okay. Und wir fahren mit zwei Einheiten wahrscheinlich. Nee, ich habe nur eine, okay. Also nur die 8 Wagen jetzt. Das heißt, wir können ja sogar nachher innen durchlaufen, wenn wir das wollen. Genau, würden. Okay. Können wir machen. Mhm. Wäre diese Inbetriebnahme, die wir jetzt machen, oder diese Prüfung in irgendeiner Art und Weise anders, wenn wir zwei Einheiten hätten, würde der automatisch das auf beiden machen? Mhm. Okay, also wir müssen nicht separat die beiden Züge... Der zeigt dann auch getrennt an, also wenn die erst gekuppelt wurden und getrennt vorbereitet wurden, zeigt er auch die verschiedenen Zeiten an, wann der und wann der geprüft wurde. Okay. Und der macht das alles. Okay. Zeigt alles an. Was mir auch aufgefallen ist, bei ein paar von diesen Statusbildschirmen war nur der halbe Bildschirm voll. Hat es damit zu tun, dass eben dann im Fall von einem Doppelgarnitur, genau, dass dann da auf der rechten Seite die andere Hälfte stünde? Ja, okay. Das sieht man auch hier schön, wenn man da ins Fahren-Bremsen-Menü das Bild reingeht. Ja. Ist nur der halbe Bildschirm ausgefüllt. Ja, wenn jetzt noch ein zweiter da wäre, hätten wir hier nochmal mehr dran. Ja, genau. Ja, bei den Klimaanlagen und den Wagen war es auch deutlich. Genau. Da hat es auch jede Menge Platz noch gehabt. Dass das Display dafür ausgeführt ist, dass es zwei sind. Ja. Wäre mal interessant zu wissen, ob man da system- und softwaretechnisch prinzipiell beliebig viele koppeln könnte oder ob das wirklich eins oder zwei ist. Aber da müsste man wahrscheinlich in Nürnberg bei Siemens nachfragen. Also der ICE 3 ist nur für zwei vorgesehen. Der ICE TD, der Dieselzug, das sind es mehr, da sind es glaube ich sogar vier, die da zusammen fahren können. Der hat aber den gleichen Führerstand, die gleiche Software da drauf. Ja, okay. Oder sieht zumindest gleich aus. Ja. Der hat allerdings auch nur vier Wagen pro Triebzug. Passt wieder aufs Display drauf. Und längere Bahnsteige, also ich meine, wir sind ja am Limit mit zwei. Wir sind am Limit, Das ist am Limit von den Bahnsteigen, wenn ich es richtig weiß. Also das längste, was wir da haben, wäre ein ICE 2 Doppelzug. Das sind wir auch? 420 Meter. Mhm. Und hier haben wir 402 Meter. Mhm. Also 18 Meter Luft haben wir. Ja, okay. Gut. Dann sieht es von der Seite ganz gut aus. Und dann können wir jetzt. Ich würde sagen, wir gehen noch kurz raus und zeigen die Bugkupplung nochmal. Ja. Wäre vielleicht ganz interessant, dass du hier bleibst. Wir sagen Bescheid, wenn du draufdrücken sollst. Ja, es laufen hier gerade neben dem Zug entlang zum Bug. Vorne am Zug, man sieht, die Bugklappe ist geschlossen. Ja. Und der ist ja dafür ausgeführt, Doppeltraktion zu fahren. Ja. Und dann machen wir die mal auf oder lassen den Reim und die mal aufmachen. Mhm. Den machen wir auf. Geht pneumatisch. Genau, geht pneumatisch. Gehen die Bugklappen auf, links und rechts. Und jetzt kommt der interessante Teil. Jetzt wird die Kupplung nochmal teleskopiert, das heißt, die fährt nochmal ein Stück vor. Mhm. Das ist eine Scharfenbergkupplung, genau, die automatisch kuppelt, wo also keiner am Bahnhof da rein. Das ist jetzt die Besonderheit vom ICE 3, dass die noch ein Stück vorfährt, weil der eben so eine flache Nase hat. Das würde sonst überhaupt nicht funktionieren, wenn die da noch innen drin ist, hinter der Kupplung. Mhm. Ja. Okay. Man sieht an der Scharfenbergkupplung den mechanischen Teil in der Mitte, diese kreisrunden Teile. Wo Haken halt quasi rein. Genau, da fahren die Haken rein. Und hier links und rechts die sogenannten E-Altäre. Mhm. Das heißt, die gehen dann auf und da kuppelt er nochmal elektrisch. Mhm. Und lufttechnisch. Pneumatisch sind oben und unten. Ja. Das obere ist die Hauptluftleitung, die 5-Bar-Leitung. Ja. Sieht man daran, dass die kein Rückschlagventil hat. Das heißt, wenn jetzt eine Zugtrennung wäre, dann wenn die Zugtrennung wäre, geht die auf und die Züge bremsen automatisch. Ja. Die 10-Bar-Leitung unten, da ist nicht so wichtig, oder da ist wichtig, dass wir die 10-Bar erhalten haben. Ist halt nicht die Bremsleitung, sondern die hat andere. Die Bremsleitung, das ist die Versorgungsleitung sozusagen. Ja. Die hat ein Rückschlagventil dran, die geht zu. Mhm. Okay. Und die zwei Lichter hier, die würden angehen, wenn der Zug kuppelbereit wäre. Braucht man wozu? Es muss ja eben gerade keiner mehr reinstehen hier, oder? Ja, aber derjenige, der drauf fährt, muss wissen, dass der Zug kuppelbereit ist. Ah, ach so, okay. Das ist also nicht eine Beleuchtung, sondern eine Statusanzeige. Eine Statusanzeige, genau. Ja, weil jetzt ist noch das Spitzensignal an. Das heißt, der hat die Richtung noch nach vorne verlegt. Ja. Wenn es der andere drauf fahren würde, wären zwei Richtungen verlegt, dann weiß der Zug nicht, was er jetzt machen soll. Okay. Ja. Deswegen, der braucht genau definiert Richtung in Null an dem Teil, auf den drauf gekuppelt wird. Ja. Und dann kommt der drauf und dann weiß der, was Sache ist. Okay. Und hier ist noch eine Dose, das ist dann, falls man den abschleppen muss, kann man hier noch ein Kabel rein, mhm, um mit dem Lokführer, der hier drauf ist, zu reden. Okay, okay. Und normale Loks, also ich glaube nur die S-Bahnen und der ICE hat diese Scharfenbergkupplung. Eine normale Lok hat die klassische Haken-Kette-Kupplung. Genau. Da gibt es dann vermutlich Adapter, wenn man den abschleppen müsste mit einer Diesel-Lok. Gibt es eine Übergangskupplung, die haben wir hier am Zug dabei. Die ist ja eine Außenklappe innen drin. Mhm. Wäre jetzt auf der anderen Seite, aber das lassen wir lieber. Ja, klar. Das nachher kriegen wir es nochmal zu. Schon klar. Und dann gucken wir uns mal das Drehgestell an. Ja. Unten sieht man, hier kommt Sand raus im Notfall. Mhm. Im Fahrfall oder wenn man brauchen. Wenn eben die Schienen nass sind und nicht genug Traktion zustande kommt oder beim Bremsen, haben wir hier noch die Möglichkeit, Sand zu streuen. Macht er das automatisch oder muss ich ihm das sagen? Das macht er nicht automatisch. Okay. Hm. Sieht, die Räder, die glänzen so schön, das sind Scheibenbremsen. Ja. Dann haben wir hier ein PZB-Magnet. Ja. Das Fahrzeugteil davon. Genau. Der sitzt quasi zwischen den beiden Rädern am Drehgestell. Auf der rechten, in Fahrtrichtung rechten Seite. Ja. Dann halt hier die Federung. Ja, ja, klar. Hier ist nochmal ein Geber. Das wird wohl ein Geschwindigkeitsgeber sein. Mhm. Ja. Und hier unten drunter. Ja, sieht schlecht hin. Da sind die LZB-Sende- und Empfangsantennen. Ja. Die sind zweimal vorhanden. Einmal hier vorne und einmal weiter hinten am Zug. Als Redundanz. Ja. Über LZB reden wir nachher noch im Detail, liebe Hörer. Das ist die Zuglänge, ganz genau drauf, Zuglänge über Puffer bzw. über Kupplung, 200 Meter und 84 Zentimeter. Mhm. Okay. Gebaut von Siemens und Adtrans. Adtrans gibt es nicht mehr. Nee, glaube ich, Bombardier gekauft, ist jetzt oder? Bombardier, ja. Genau. War damals im Konsortium. Ja. Halteranschrift, DB Fernverkehr. München. War früher mal Flottenmanagement München zugehört und inzwischen haben sie das weggemacht. Die sind einfach bundesweit zugehört. Okay. Da gibt es da nichts mehr. Ja. Interessante Anschriften wären hier die Bremsanschrift. Mhm. Das ist die Bremse, eine Nährbremse, heißt Rapid, also eine schnellwirkende Druckluftbremse. Mhm. Der Bauart KE, Knorr-Einheitsventil. Aha, okay, Knorr-Bremse. Genau, steht nochmal das R dran. E für elektrische Bremse. Dieses D bedeutet Scheibenbremsen. Wäre das nicht dran, hätten wir Klotzbremsen, die direkt aufs Rad wirken. Gibt es aber nicht an dem Zug hier nicht. Gibt es also nicht mehr, nee. Ja. Das hier wäre Notbremsüberbrückung, also so eine Notbremse soll das symbolisieren. Ach so, ein Hebel. Ja, genau, also das ist dafür da, dass der Zug auf Schnellfahrstrecken fahren darf, weil wenn uns ein Fahrgast die Notbremse zieht und es ist Feuer im Zug, möchten wir nicht im Tunnel zum Stehen kommen. Deswegen haben wir die Möglichkeit, die Notbremse zu überbrücken. Das zeigt uns das Symbol hier. Ja. Und EP bedeutet elektropneumatische Bremse. Und warum stehen die Dinge alle an dem Zug so groß und sichtbar dran und nicht nur an irgendeinem Datenblatt? Wer liest das? Wen interessiert das? Ja, wir wissen das natürlich, aber wenn der Zug irgendwie überführt wird von irgendeiner Diesellok, derjenige, der den Zug dann holt, ist halt einfach einheitlich, dass der auch sieht, was er da vor sich hat oder was er hinter sich herzieht. Der muss es ja nicht wissen, was es für ein Zug ist, wenn der denn nur überführt. Ja, klar. Mit irgendeiner Diesellok von Werk A nach B. Ja. Hier, die Höchstgeschwindigkeit ist angegeben mit 330, die erreicht man in Deutschland aber nicht. Ja. Da erreicht man nur die 300. Ja. Würde der Zug nach Frankreich fahren, könnte bis zu 320 zugelassen. DB Deutschland, recht übersichtlich. Und hier oben diese lange Zahl, klar 403 ist die Baureihe. Ja. 533 ist wahrscheinlich die Seriennummer. Laufende Nummer, also von dem Wagen. Ja. 3 ist vermutlich eine Prüfziffer. Das ist die Prüfziffer, genau. Genau. Das ist der Eigentümer. Und davor noch das 93805? Das ist eine internationale Nummer. Also sprich, 93 ist das sogenannte Austauschverfahren, wohin der Zug darf, ist in der Nummer aufgeschlüsselt und 80 heißt einfach Deutschland. Okay. Und die 5 ist so eine Füllziffer. Okay. Weil die neuen Nummern sind vierstellig. Ah, okay. Aber hier haben wir noch eine dreistellige und ist einfach eine Füllziffer, dass die Prüfziffer hinten das stimmt. Also die hat praktisch nichts zu sagen. Okay. Mhm. Das heißt, könnte heißen Triebzug, weil 5 ist Triebzug und 6 wäre eine Lok, aber da gibt es auch Abweichungen. Okay. Also das gehen wir lieber nicht drauf ein, weil das stimmt dann auch nicht mehr. Okay. Dann hier, das ist Leergewicht, 53 Tonnen. Ja. Besetztgewicht, also man rechnet einfach 5 Tonnen für Fahrgäste und Gepäck. Ja. 68 Plätze in dem Wagen. Das heißt, das ist eine Anschrift oder eine Tafel, eine Infotafel, die man auch an einem Wagen finden würde, wohingegen einige der anderen Sachen natürlich nur an einem Triebfahrzeug oder Lok stehen würden. Also bis jetzt ist eigentlich alles, würde auch an einem Wagen dran stehen. Weil der ja auch bremst und so weiter. Naja, okay, klar. Genau. Und hier das Revisionsdatum, die letzte Revision hat er erhalten, 27. Februar 2014. Ja. Also die müssen da relativ oft, weil die so viel fahren, nach 1,5 Millionen Kilometer müssen die wieder zur großen Revision, dann steht es hier wieder dran. Ja. Okay. Weiter, hier sieht man noch Außenanzeigen für die Bremse. Aha, ja. Hier ist ein grüner Leucht oder eine grüne Anzeige, bedeutet die Bremse ist gelöst. Dieses ohne Funktion, was hier steht, das ist eine Anzeige für die Wirbelstrombremse, aber da wir hier an einem Triebwagen sind, also dieser Wagen hier vorne ist angetrieben, der hat keine Wirbelstrombremse. Ah, die Bremsen sind nur an den nicht angetriebenen. Genau, die Wirbelstrombremsen. Das ist wahrscheinlich baulich bedenkt, dass man nicht gleichzeitig Antrieb und kann Bremse, nicht alles. Kein Platz. Also elektrische Bremse, klar, Antrieb und Bremse, elektrisch ist ja ein Fahrmotor. Ja, klar. Aber die Wirbelstrombremse, die hat hier keinen Platz mehr. Okay. Die kommt am nächsten Wagen, der nächste Wagen wäre jetzt nicht angetrieben, hat dafür die Wirbelstrombremse. Ja, immer abwechseln. Genau, das war heiß. Okay, dann gehen wir wieder rein, würde ich sagen. Sollen wir vielleicht noch mal ganz kurz einen Überblick über die verschiedenen Bremsen geben? Also wir haben eine pneumatische Bremse. Also grundsätzlich haben wir die pneumatische Bremse. Dann haben wir die elektrische Bremse. Also der Fahrmotor wird einfach umgepolt zu einer elektrischen Bremse. Die pneumatische Bremse sind die Bremsscheiben? Genau, die Bremsscheiben. Ja. Okay. Und dann haben wir noch die Wirbelstrombremse. Ja, die Wirbelstrombremse. Die wirkt auf normalen Strecken, sage ich mal, die wir jetzt fahren, wirkt die nur im Schnellbremsfall. Ja. Und nachher auf der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main haben wir die auch als Betriebsbremse freigegeben. Und die wirkt, indem sie ein Magnetfeld zwischen Schiene und einem großen Magnet über Induktion dann dadurch bremst. Das senkt sich bis auf 1-2 mm auf die Schiene ab. Sieben. Und wirkt, baut dann da so ein Induktionsfeld auf. Und die ist regelbar. Ja. Und nochmal aus Sicht des Lokführers. Betätigen wir diese drei Bremsen separat? Interessiert uns das, welche Bremse wann genutzt wird? Oder haben wir einen Bremshebel und der Zug macht es dann schon? Wir haben einen Bremsmanager. Okay. Also ist nur ein Hebel und der Zug sagt dann, was er möchte. Macht, was er möchte. Ein bisschen intervenieren zum Beispiel, wenn der Zug sagt, okay, der Zug hat ja eine gewisse Logik oder Priorität, in der er die Bremsen ansteuert. Natürlich erstmal nach Möglichkeit verschleißfrei, also elektrisch zuerst. Dann, wenn möglich, die Wirbelstrombremse, wie der Tobias eben schon gesagt hat, auf der Schnellfahrstrecke. Wenn nicht möglich, dann eben als zweite Priorität die Druckluftbremse. Und wenn wir jetzt aufgrund von Reibungsverhältnissen feststellen, dass es zu Gleitvorgängen aufgrund von nasser Schiene oder sowas kommt, dann können wir intervenieren und sozusagen den Bremsmanager wieder überbieten und sagen, nee, wir wollen jetzt eine Umschichtung der Verhältnisse, also mehr Druckluft, weniger E-Bremse, um die Bremskraft wieder auf den ganzen Zug zu verteilen und so dann das Gleiten zu verhindern. Ich weiß, welche Frage du hast und ich rede deshalb gleich weiter. Die Bremskraft, die wirkt, ist dieselbe, aber durch die elektrische Bremse werden ja nur 4 Wagen angesteuert, weil wir nur 4 angetriebene Wagen haben. Verteilen wir die Bremskraft jetzt über die Druckluftbremse, sind plötzlich 8 Wagen die Bremsen und deshalb verringert sich die Bremskraft pro Achse. Ja. Muss ich aber leider enttäuschen, das war nicht die Frage. Die Frage, die ich hatte, war, die Wirbelstrombremse ist ja berührungslos. Richtig. Das heißt, die ist unabhängig davon, ob auf der Schiene irgendwas rumschlabbert. Das wäre natürlich, das ist der Optimalfall. Ja, okay. Also wenn wir auf Köln-Rhein-Main fahren und da die Wirbelstrombremse dann stärker ansteuern, ist das optimal. Genau. Okay. Genau. Gut. Wunderbar. Und für Führerstandswechsel. Ja. So, jetzt sind wir aus dem Führerstand raus. Jetzt sind wir in der Lounge. Und da haben wir hinten noch einen Kleiderschrank / Bücherei. Ja. Hier haben wir noch die Rückfallebene für das Ebola drin. Ja. Also die Buchfahrpläne. Ja. Und dann noch das Kabel, das Abschleppkabel, in dem wir gerade geredet haben. Also für die elektrische Leitung. Ja, ja, klar. Hier oben noch Verbandskasten. Ja. Ja. Das ist in der Bücherei drin. Ja. Und hier unten haben wir noch einen Kühlschrank. Kühles Bier für den Lokführer? Ja, also hier hinten kommen wir eher schlecht hin während der Fahrt, deswegen wird nicht so oft benutzt, ja. Aber ist vor allem. Aber es ist die Idee, oder? Also nicht für Bier, aber halt. Das war die Idee, ja. Okay. Also für Lokführer, Kühlschrank. Okay. Weil das haben wir auf jeder Lok und das gibt's hier auch. Ach, habt ihr auf jeder Lok, okay. Ja. Toilette habt ihr aber keine, um das Thema auch mal anzusprechen. Sogar 8 Stück. Naja, gut, hier, ja klar, aber ja. Auf der Lok. Auf der Lok leider nicht. Nee. Okay. Hier oben haben wir noch. Also hier oben heißt, wir stehen hier gerade quasi in dem Einstiegsbereich von dem Wagen. Ich auf. Lass mal einfach zu. Ja. Also in den Einstiegsbereichen direkt hinter der Lounge haben wir oben die Möglichkeit, mit der Notleiter, also oben ist eine Notleiter drin, mit der Notleiter auszusteigen. Mhm. Falls wir auf freier Strecke raus müssen und es geht ziemlich runter, haben wir da oben eine Leiter drin. Die also, okay, also man wird trotzdem durch die Tür rausgehen, aber da oben genau. Liegt die Leiter drin. Okay. Genau, jetzt kommst du nochmal was. Was Interessantes. Gehen wir nochmal in den Führerstand rein. Da gibt es nämlich nochmal eine Leiter. Falls wir nicht mehr aus dem Führerstand rauskommen würden, ja. Unterm Sitz haben wir hier eine Strickleiter. Strickleiter, okay. Und die kann man dann hier links oder rechts, okay. Kann man die einhaken und mit der Strickleiter uns im Notfall aus dem Führerstand retten. Ist das so hoch, dass man da nicht einfach raushüpfen kann? Also im Bahnsteig kein Problem, aber ja, ja, stimmt, da ja. Ganz ja. Böse ins Auge gehen, wenn ja. Ein Schotter reinkommt. Ja, stimmt, ja, da lande ich dann auch unkontrolliert mit den Füßen. Ja. Das macht keinen Spaß, ja. In dem Zug selber, also in dem Fahrgastraum, da haben wir oder ihr als Lokbesatzung, Lokführer, Triebfahrzeugführer nichts zu tun? Nee. Okay. Also planmäßig nicht, wenn wir jetzt den Zug alleine leer durch die Gegend fahren würden. Ja. Und es würde irgendwas ausfallen, müsste man natürlich hier auch in die Schränke hin. Okay. Also um die Elektronik, Elektrik des Wagens irgendwie. Genau. Planmäßig macht das Zugpersonal für uns. Gehen wir an die Bremsbedientafel. Mhm. Das wäre nämlich interessant. Ja. Das ist jetzt quasi der... Ne, wir sind noch im ersten. Wir sind noch im ersten Wagen. Okay, ja. Also das wäre jetzt die Bremsbedientafel für den ersten Wagen. Ja. Falls die Bremse irgendeine Störung hätte und wir die ausschalten müssten, dann gehen wir hier an diese Schalttafel. Das kann man also dann nicht alles zentral von vorne machen, sondern muss man wirklich also dann dahin Bremsen latschen. Ausschalten muss man wirklich hier, hier hin. Okay. In diesen Schrank. Ja. Und hier ist noch Telefon für die Ansagen vom Zugführer. Ja. Achso, das ist, verwendet der auch zum Teil. Ah, okay, genau. Dann kommt die Ansagen her. Ja. Hallo, hallo. Okay. Okay. Mhm. Also hier, Bremsbedientafel ein- ausschalten. Hier oben ist Diagnose von den Türen. Aha. Falls die eine Störung hätten. Kommt von. Pin Sparmark. Okay, ich war mal bei einer Firma als Berater, die Türsteuerung in der Tür hat, wo ich gucken, ob die sind. Fahrgastinformationssystem. Mhm. Ah, hier interessant. Hier ist die Thema-Box. Traktionsenergie messen und auszählen. Oder auswerten. Okay. Auf Deutsch der Stromzähler. Okay. Der ist hier noch dahinter. Ja. Also der Verbrauchszähler des Zugs für den Fahrstrom. Ja. Okay. Weil das ist ganz interessant. Der wird mit DB Energie, also die Firma, die uns den Strom bereitstellt, abgerechnet. Ja. Okay. Und die haben hier auch irgendwo ein GSM-Modem drin und der wird automatisch abgelesen von denen. Und hier sieht man halt so das normale, hier ist es 19 Zoll Rex mit Fahrgastinformationssystem. SPS-artige Zeug drin. WLAN. Ja. Ist hier noch eine Sicherung. Ja. Ich nehme mal an, die Zugbegleiter dürfen da nicht hin, falls die Frage kommt. Ja. So ein Sprachbuskoppler, das sind auf gut Deutsch die Ansagesysteme. Vermutlich. Also automatische Ansagen hat dazu ja keine. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet. Ja. Jetzt sind wir im zweiten Wagen. Das heißt, jetzt müsste dann irgendwann mal in irgendeinem von den Schränken irgendwas mit Wirbelstrombremse passieren. Wirbelstrombremse, die war im zweiten Wagen schon. Okay, habe ich irgendwie nicht wahrgenommen. Dass da. Also wir haben keinen Schaltschrank gesehen, wo. Also in diesen. Also egal. Die Wirbelstrombremse war bei dem Bremsbedientafel dabei. Ah, okay. Also wenn wir Wirbelstrombremse. Können wir hier nur ein- oder ausschalten. Ah, okay. Dann vergiss es. Wenn der Zug sagt, die ist kaputt, dann ist sie für uns kaputt. Okay. Gucken wir hier nochmal rein. Ah, sieht gerade, Bremsdruck ändert sich was. Ja. Ja. Also hier haben wir WB. Okay. Wirbelstrombremse ein oder aus? Können wir die abschalten, wenn wir können. Abschalten, genau. Stilllegen, ja. Okay. Diese Anzeigen hier, da haben wir jetzt einen Code 95 und rechts einen 99, das wäre der Gleitschutz. Wenn der irgendwie gestört wäre, hätten wir hier einen Fehlercode stehen. Okay. Müssten wir den eventuell auslesen. Und dann haben wir hier noch eine Möglichkeit, den neu zu starten. Ja. Das heißt, ihr als Lokführer habt schon so ein gewisses Verständnis von den Systemen hier. Ja, auf jeden und Fall. Könnt so die Streckenwartung, wenn was schief geht, könnt neu booten und so. Ne? Das erste ist Hilfe leisten. Klar. Das ist immer das erste, neu booten. Hier sieht man übrigens ein WLAN. WLAN-Router. Ja, das sieht aus wie immer. Ja. Sieht aus wie immer. Ja. Hier haben wir noch eine Leiste. Hier kann man einen Hauptschalter erden. Also wenn irgendeine Oberleitungsstörung ist und uns geht der Stromabnehmer kaputt, und der liegt irgendwie krumm auf dem Dach, dann muss die Fahrleitungsstelle muss halt da hin und den abbinden oder wegmachen oder wie auch immer. Und dass die da gefahrfrei hinkommen, müssen wir den Hauptschalter erden, dass da oben, also dass das garantiert geerdet ist. Keine Ladung mehr drauf ist. Ja. Da brauchen wir von vorne vom Führerstand einen Schlüssel für den Stromabnehmer. Mhm. Und der wird hier reingesteckt. Hier ist wieder ein Schloss. Ja. Und hier können wir erden. Ja, okay. Hier sind wir im Zugbegleiter oder Zugführerabteil. Fangen wir erstmal hier hinten an. Und zwar hat der hier nochmal ein Display, wie wir vorne auf dem Führerstand. Zugstatus. Diagnosedisplay einfach. Okay. Und solange beim Führerstand keine Richtung verlegt ist, also solange der Führerstand inaktiv ist, können da die Zugbegleiter hin und ihre Problemchen, ihre Störungen eingeben. Sobald wir den verlegen, ist es unser Display für Lokführer. Dann kommen die Lokführer-relevanten Sachen. Weil die haben hier, wenn wir hier auf Störung gehen, die haben Sachen hier dran stehen, die interessieren uns nicht. Ja. Hier. Klimaanlage, Kommunikation mit Klimasteuerung. Ja. Da sind die dafür zuständig. Also sprich, gleiches Gerät, andere Infos. Genau. Und die können hier Mängel eingeben. Ja. Falls irgendwo ein Sitz dreckig ist, können die hier den Mängel eingeben. Okay. Und Sie sehen hier unter Abfertigen das gleiche Bild wie wir vorne, falls irgendeine Tür nicht geschlossen ist. In dem Fall, jetzt werden alle geschlossen. Wenn da in einem Wagen eine Türe offen ist, kommt hier ein gelber Leuchtmelder. Ja. Das sehen die da. Und eventuell, falls die Tür nicht komplett zugeht, bekommt ihr auch eine Störmeldung hier, dass die da reagieren können. Ja, okay. Dann auf gegenüberliegend haben wir die Zugreservierung. Ah, mit dem Diskettenlaufwerk. Das Diskettenlaufwerk wird nicht mehr benutzt. Ah, okay. Gibt es irgendwo einen USB-Stick? Nee. Online? Wir sind online. Ah, okay, cool. Funkkommunikation, MIP nennt sich das. Haben wir Lokführer auch nichts damit zu tun. Ja, klar. Aber wir könnten hier Reservierungsdaten, oder wir können hier die Fahrt beenden. Also jetzt ist der schon reserviert für den Zug 712. Ja. Könnten wir die Fahrt beenden, eine neue Zugnummer eingeben und der ruft es dann über GSM ab. Ja, okay. Und zwar Zuglauf und Reservierungen. Also Zuglauf für die Anzeige in den Wagen. Genau, für die Anzeigen. Okay, ja. Wir können hier noch einen freien Text eingeben, falls wir möchten. Das würde dann auf der Anzeige angezeigt werden. Genau. Vergessen Sie Ihren Regenschirm nicht. Die kommt automatisch. Okay. Sehen wir noch eine Reservierungsübersicht. Ja. Wagen 21 zum Beispiel. Ja. Rot reserviert, grün nicht. Ja. Jo. So viel zum Zugbegleiterabteil. Ja. Hier ist die große Notleiter, bevor wir dran vorbeirennen. Ah ja. Das war auch ein Bordbistro. Da ist hier so eine riesengroße Notleiter drin, die kann man auch als Übergangssteg benutzen zum Evakuieren. Ah, okay. Also und damit käme man auch aufs Dach, wenn man das müsste. Aufs Dach das nicht. Nee, okay. Da darf man nicht hoch. Okay. Also falls der Zug liegen bleiben würde auf freier Strecke, kommt ein anderer ICE nebendran zum Stehen. Ja, ja, genau. Und wir haben hier die Möglichkeit mit dem Übergangssteg die Leute darüber zu schicken. Also es gibt nichts, was ihr auf dem Dach debuggen könntet, wenn was schief geht. Da darf man nicht hin. Auch aus also Strom. Wir sind keine Starkstromelektriker. Okay. Ja. Wir dürfen nicht mal an der Lok an alle Teile hin. Okay. Also hinten drin im Maschinenraum. Ja, okay. Wir fahren schon los. Ja. Das heißt, wir fahren jetzt gerade in den Bahnhof. Genau, wir fahren jetzt in den Hauptbahnhof. Rangierfahrt. Man sieht, unsere Vorbereitungszeit ist nicht allzu üppig. Ja, also schief gehen darf halt nicht viel. Nee. Ja. Wir sind jetzt hier gerade beim Losfahren über ein rotes, also aus meiner laienhaften Sicht, rotes Signal gefahren. Als Rangierfahrt dürfen wir das vermutlich, sonst hätten wir es nicht gemacht. Erklär mal kurz. Also Hauptsignale sind für Zugfahrten da, ja. Rot, Grün oder Grün-Gelb. Ja. Und für Rangierfahrten kann man kein grünes Signal geben, weil das ist keine gesicherte Zugfahrt, sondern eine Rangierfahrt. Und deswegen okay. Gibt's also grün heißt, die Strecke, der Streckenabschnitt ist garantiert der frei. Der ist frei, genau. Ja. Und der Fahrweg ist gesichert. Das heißt, die Weichen im anderen Gleis, die Flankenschutzweichen, die ja. Zeigen auch in andere Richtung, dass kein anderer in uns reinfahren könnte ja. Und so weiter. Und als Rangierfahrt haben wir das nicht. Also wir könnten theoretisch als Rangierfahrt ein besetztes Gleis reinfahren. Also auf Sicht fahren sozusagen. Wir müssen da auf Sicht fahren, genau. Ja. Wir müssen da einmal gucken, ob auch wirklich frei ist. Das heißt, da hätten wir dann auch eine Höchstgeschwindigkeit vermutlich? Ja, die ist recht begrenzt, 25 km/h. Mhm. Und wir dürfen aber bestimmt nicht beliebig jedes rote Signal überfahren, nee, das wird ja keinen Sinn machen. Das war auch nicht rot. Okay, das sagte ich ja aus Laiensicht, ja. Da waren irgendwelche roten Lichter. Also ein Licht war rot ja. Und zwei Lichter waren weiß. Und okay. Die weißen Lichter sind für die Rangierfahrt. Okay. Mhm. Das heißt Fahrverbot aufgehoben. Okay, das heißt, wenn ein Zug vorbeikäme, müsste er halten. Eine Rangierfahrt darf durch. Genau. Okay. Aber es gibt jetzt keine technische Begrenzung auf die 25. Also 25 nicht, nein. Ja. Man hätte die Möglichkeit, die AFB einzuschalten und ja. Damit auf 25 zu begrenzen. Okay. Mhm. Aber aus technischer Sicht, wir könnten jetzt schneller fahren, ja. Dürfen aber nicht. Ja. Und die Freigabe, dass wir jetzt fahren, die haben wir uns telefonisch von der Fahrdienstleitung oder vom Stellwerk geholt. Entweder telefonisch oder hier im Abstellbahnhof gibt es noch die Möglichkeit mit Schlüsseltastern. Mhm. Das heißt hier einmal 4x3 Taste drücken, dass wir fahrbereit sind. Okay. Also mit telefonisch meinte ich natürlich sowieso auch Funk. Über Funk, ja. Und nicht über Telefon. So, wir fahren auf Gleis Nummer. Gleis 10. 10, okay. Besonders viele Passagiere sind noch nicht da. Nee, ist noch eine halbe Stunde Zeit bis zur Abfahrt. Ah, okay. Eigentlich erstaunlich, dass wir dann schon hier ins Gleis dürfen. Scheint ja um diese Zeit zumindest Gleise übrig zu geben hier. Ja, wir haben jetzt 14 Uhr. Ja, da nichts los. Viel los. Ja. Wie weit vor dem Prellbock müssen wir halten? Also es heißt 5 Meter vorher. 5 Meter. Und hier ist die Besonderheit jetzt beim Bremsen, hier dürfen wir die elektrische Bremse nicht benutzen, mhm. Da die ausfallen könnte. Ja. Deswegen hat Raimund gerade auf dem Führerbremsventil eine Taste gedrückt. Ja. Dadurch ist die elektrische Bremse jetzt abgeschaltet mhm. Und alle Druckluftbremsen wirken. Das sieht okay. Man jetzt auch im Bremsdisplay. Ja. Jetzt sind alle Druckluftbremsen aus. Ja, die. Ja. Die könnte aber eigentlich auch ausfallen, oder? Nee. Die fällt nicht aus. Das ist aber ein Erfahrungswert. Also ich meine, alles kann kaputt gehen. Also ja, das ist unsere Sicherheitsbremse. Klar kann die kaputt gehen, aber dann haben wir immer noch 7 andere, wenn eine ausfällt. Achso, das sind getrennte Systeme pro Wagen? Pro Wagen, okay. Und die elektrische Bremse hat... Die ist fahrtradspannungsabhängig. Das heißt, wenn wir deshalb. Keinen Strom mehr haben, okay. Kann man auch nicht mehr elektrisch bremsen. Also da geht es nicht zwangsläufig um die Zuverlässigkeit des Systems, sondern nee. Quasi um die Fehlermodi... Okay. Wenn wir Strom haben, ist das ja zuverlässig. Ja, ja, okay, verstanden. Ja. Die elektrische Bremse bei Drehstromfahrzeugen speist ja die Energie zurück in die Fahrleitung. Ja. Deswegen muss die ja aufnahmefähig ja, sein. Ja, ja, ja, ja. Es gibt Fahrzeuge, die haben Bremswiderstände im Zug, mhm. Wo dann die Energie warm wird. Warm wird, genau. In Hitze umgewandelt ja, wird. Geht ja, dann nicht ja. Verloren. Ja, genau. Okay. Gut, die Türen habt ihr schon aufgemacht, oder? Türen sind offen. Und jetzt wird quasi dieser Führerstand wieder stillgelegt. Genau. Ist jetzt wieder inaktiv. Ja. Inaktiv gemacht, sodass wir auf der anderen Seite wieder übernehmen können. Man kann quasi nur drüben übernehmen, wenn hier inaktiv gemacht wurde. Es kann nur ein Führerstand besetzt ja. Sein. Sonst okay. Wird es eine Fehlermeldung vom ja. Zug geben. Ja. Wir sehen das auch hier im Display, steht drin FRW, also mhm. Führerraumwechsel. Ah ja, okay. Mhm. Das, wenn jetzt ein anderer auf der anderen Seite übernehmen würde, müsste er das Display einschalten, gucken, ob das auch aufleuchtet, bevor der überhält. Mhm. Nicht, dass wir hier noch verlegt hätten. Ja. Der Zug plötzlich zweimal Richtung vorwärts kriegt. Ja. So, jetzt kommt die nächste Lektion für Laien-Eisenbahner, wie du so schön gesagt ja. Hast. Wir haben eine halbe Stunde Zeit, wir sind Eisenbahner. Wir gehen Kaffee trinken. Wir gehen Kaffee trinken. Ha, wusste ich doch. Jetzt sind wir kurz vor der Abfahrt. Ja, gleich geht's los. Der Fahrdienst hat schon die Ausfahrt gestellt, beziehungsweise das Zwischensignal. Ist noch nicht das wirkliche Ausfahrsignal vom Stuttgarter Hauptbahnhof, ja. Aber steht am Bahnsteigende. Mhm. Okay, das heißt, aus Streckensicht dürften wir losfahren. Wir dürften jetzt losfahren. Jetzt hat die Zugführerin einen Schließvorgang eingeleitet für die Türen. Ja. Und wenn die Türen zu sind und das Ausfahrsignal grün, dann fahren wir los. Und dann noch der Abfahrauftrag. Da sehen wir jetzt einen grünen Kranz drunter. Das ist der Abfahrauftrag. Aha, okay. Jetzt warten wir noch, bis die letzte Tür auch zu ist. Ja, sehen wir im Display. Jetzt sind alle Türen zu. Ja. So, jetzt werden die Türen noch verriegelt. Ja. Und jetzt geht's los. Wir fahren jetzt noch signalgeführt, also mit PZB. Ja. Am Zwischensignal jetzt haben wir ein grünes und ein gelbes. Heißt Langsamfahrt. Ja. Steht sonst nichts dabei, also 40 km/h. Das ist bei Langsamfahrt, ist das einfach immer die Geschwindigkeit? Das ist die Grundsatzgeschwindigkeit, okay. 40 km/h. Drunter ist das Vorsignal. Ja. Zwei grüne. Ja. Schräg von links nach rechts steigend, heißt ja. Das nächste Signal zeigt Fahrt erwarten. Ja. Also mit anderen Worten, auch grün. Auch grün. Nur noch grün. Ja. Ja, genau, weil das Hauptsignal ist dann eben nur noch ein Licht. Ja. Jetzt fahren wir durch den engen Weichenbereich, deswegen die 40 km/h. Ja. So, und jetzt von der Strecke, die wir jetzt fahren, wir sind jetzt gerade aus Stuttgart raus, fahren jetzt wohin? Also endgültig nach Köln, klar, aber dann... Ja, also unser Ziel ist Köln Hauptbahnhof. Wir fahren jetzt Stuttgart Hauptbahnhof raus, dann in Zuffenhausen, gehen wir auf die Schnellfahrstrecke Richtung Mannheim, biegen aber nach dem Rollenbergtunnel schon wieder ab auf die Strecke Bruchsal-Heidelberg. Mhm. Dann halten wir in Heidelberg wieder. Dann geht es von Heidelberg nach Mannheim. Von Mannheim dann über Neckar rüber, durch Ludwigshafen durch, nach Mainz und von Mainz dann wieder über den Rhein drüber, dann nach Wiesbaden. Okay. Also Mannheim, Ludwigshafen natürlich auch über den Rhein, nicht über den Neckar. Ja, nein, ich hätte es nicht bemerkt. Okay. So, jetzt sind wir schon Kilometer gefahren. Ja. Kilometer 1,0. Dürfen wir schneller fahren? Das wissen wir aus dem Fahrplan. Steht im Fahrplan drin, ja. Ja. Im Ebola ist das so ein Yen-Zeichen, das bedeutet Ende vom Weichenbereich. Mhm. Und gleichzeitig noch ein anderes Signal an der Strecke, sogenanntes ZS3, mit der Kennziffer 10. Das ist dann die Streckengeschwindigkeit im Weichenbereich, die erhöht wird. Und 10 steht für 100. 10 steht für 100, genau. Hier haben wir jetzt das endgültige Ausfahrsignal aus dem Hauptbahnhof. Ja. Erkennbar. An dem Namen N. N wäre ein Ausfahrsignal. Okay. Die Namen und die Abkürzungen haben irgendwie nichts miteinander zu tun, oder? Also ist mir schon öfters aufgefallen, dass da wahrscheinlich das irgendwie historisch bedingt ist und dass man da nicht unbedingt immer... Man hat angefangen mit A für Einfahrsignal. Da könnte man auch E nennen für Einfahrsignal. Ja, also A, B, C, ja. D, E wären Einfahrsignale, dann kommt F für Ausfahrsignal, dann geht es wieder so weiter und dann kommt wieder N für Einfahrsignal der Gegenrichtung. Aber da gibt es auch durchaus Abweichungen. Also ja. Das ist nicht zwingend. Ja. Also, F für Einfahrsignal der Gegenrichtung und P für Ausfahrsignal der Gegenrichtung. So, okay. Jetzt habe ich es aber. Schon lange her. Ja. Jetzt sind wir gerade im Blocksignal vorbeigefahren. Da steht einfach nur eine Zahl dran, 201. Und Blocksignal heißt, dass ein Streckenabschnitt oder Block eben, dass man einfahren darf, weil der sichergestellt freigegeben ist. Ja. Also von dem Ausfahrsignal bis zu diesem Blocksignal war jetzt ein Block und jetzt sind wir im nächsten Block drin. Ja, okay. Und Blöcke sind ja statisch an der Strecke vergeben und ich glaube mit ETCS gibt es dann irgendwie auch dynamische Blöcke, die mit dem Zug mitwandern. Das aber kommt dann mal mit ETCS Level 3, aber das dauert noch. Irgendwann, ja. Also ich habe jetzt gelesen, dass es irgendwelche Nebenbahnen eventuell einführen. Weil die es so dringend brauchen? Nee, oder wenn man es da mal ausprobieren will. Wenn man es da machen kann. Also hier wäre es kein Problem. Das Problem bei dem Level 3 mit dem Block, der mitwandert, ist der Zugschluss. Mhm. Weil hier haben wir einen definierten Zug. Ja. Hier kann nichts passieren. Aber beim Güterzug haben wir das Problem, dass da hinten die Wagen abreißen können. Mhm. Wie stellt man da den Zugschluss fest? Mhm. Mhm. Ja. So, Feuerbach. Genau. Und bei dem statischen Streckenblock mit Gleisfreimeldung für den Fahrdienstleiter über Axtzähler. Ja. Da haben wir halt, oder der sieht dann, wenn der Zug wieder raus ist. Ja. Und wenn der Abschnitt rot bleibt bei ihm auf dem Stellwerk, dann weiß der, dass da irgendwas stehen geblieben ist von dem Zug. Die Achsenanzahlen nicht passen. Genau. Ja. Wenn mehr reinfahren als rauskommen, ist irgendwas faul. Andersrum wäre es noch schlimmer. Ja. Vielleicht noch zur Information, wenn wir jetzt hier uns da lustig unterhalten, ich halte nicht den Tobias vom Lokfahren ab, weil der fährt nämlich gar nicht, sondern es fährt der Raimund. Ja. Und wir beide können uns quasi dann unterhalten, ohne dass ich zur Gefährdung des Eisenbahnverkehrs durch meine Fragen. Genau. Raimund konzentriert sich auf die Strecke und die Signale und wir labern hier hinten lustig vor uns hin. Genau. Kurz vor Abfahrt hat er noch die AFB eingeschalten, die automatische Fahr- und Bremssteuerung. Ja. Steuert er mit dem linken Hebel und sieht man dann am Tacho außen diesen orangenen Zeiger. Der zeigt ihm seine vorgegebene Geschwindigkeit an und die hält der Zug dann auch. Ja, also Tempomat, ne? Ja, erweiterter Tempomat. Was ist da dran erweitert? Also wenn er den jetzt auf Null stellen würde, dann würde der Zug aber wirklich mit allem, was er hat, runterbremsen. Okay. Also definiert mit bestimmter Verzögerung. Ja. Aber der würde auch die Druckluftbremsen benutzen und bei anderen Fahrzeugen, zum Beispiel TGW, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, der greift nicht auf die Druckluftbremsen. Okay. Mit seinem, nennen wir es mal Tempomat. Ja. Also das ist baureihenabhängig. Ja, also in der Regel greift die auf die Druckluft mit, gibt auch andere. So, jetzt biegen wir in Zuffenhausen auf die Schnellfahrstrecke ab. Ja. Wir sehen in der Mitte schon das Kabel von der LZB. Ja. Sind aber noch nicht in der LZB-Führung. Aber es leuchtet bestimmt irgendein Lichtle, das sagt, da gibt es jetzt LZB. Jetzt sind wir drin. Okay. Also ein Licht leuchtet nicht am Anfang. Wir haben an der Strecke eine Tafel LZB. Mhm. Und dann geht es in Kürze los mit der LZB. Je nach Softwareversion von der LZB ist verschieden, wo wir aufgenommen werden. Ja. Hier haben wir noch eine ältere, die L72. Da beginnt die LZB unmittelbar, wenn wir mit dem Zugschluss an dem LZB-Zeichen vorbei sind. Ja. Wir sind jetzt in der Übertragung drin. Das Kabel sieht aus, als ob es nur ein Kabel wäre, sind aber in Wirklichkeit zwei Kabel im Schienenstrang. Das heißt, wir haben immer eins in der Mitte und eins an der Schiene dran. Ja. Das für uns nicht relevant ist. Oder um anders zu sagen, das ist aufgebaut wie so ein Lasso. Mhm. Immer 300 Meter lange Abschnitte mit diesem Lasso, mit dem Kreis. Und alle 100 Meter wechselt sich das Kabel aus. Also das, was in der Mitte war, geht an die Schienenseite. Ja. Und das von der Schienenseite geht in die Mitte. Und das ist für die LZB, für uns, fürs Fahrzeug, eine Wegmessung. Also jeder dieser Wechsel wird quasi gezählt. Genau, die zählt. Die LZB zählt die Wechsel. Das bedeutet, die LZB schienenseitig ist eigentlich nur eine Vorrichtung, die es uns erlaubt, unsere Position relativ zur Gleisstrecke festzustellen. Ja, die sendet auch Daten. Also die sendet uns auch den Fahrweg, ob der frei ist, wie weit der frei ist, wie schnell wir fahren dürfen, ob es Langsamfahrstellen gibt. Die sendet uns Informationen über den Oberstrom, den wir ziehen dürfen. Mhm. Ob die Wirbelstrombremse freigegeben ist. Ist hier nicht der Fall auf der Strecke, kommt dann nachher. Warum interessiert das Gleis, mit welcher Bremse wir bremsen? Bei Holzschwellen wäre es nicht so geschickt, wenn man da mit der Wirbelstrombremse bremst, da die Wirbelstrombremse die Gleise ziemlich erhitzt. Ah, deshalb, okay. Ja. Und es gibt auch Einschränkungen mit, sagen wir mal, Vorrichtungen im Gleis, die nicht ertüchtigt sind für die Wirbelstrombremse, dass es dazu zu Störungen kommt. Mhm, okay. Also wir haben gewisse Strecken, da müssen wir die Wirbelstrombremse sperren. Okay. Da möchte der Fahrdienstleiter dann auch immer eine Bestätigung von uns haben, dass wir die auch wirklich ausgeschaltet haben. Ja. Da hat er sonst wohl einiges zu tun hat im Stellwerk. und generell ist es bei der LZB jetzt so, dass wir, oder ihr als Lokführer, eigentlich nur noch überwachende Tätigkeiten habt. Also die Steuerung der Geschwindigkeit des Zugs übernimmt die LZB. Kann die LZB? Naja, also die LZB kann das nicht übernehmen. Wir können den Zug komplett manuell fahren und die LZB praktisch nur als Anschlag benutzen. Als Maximalgeschwindigkeit. Ja. Da kommen wir auch nicht drüber. Ja. Weil 5 km/h schneller als erlaubt, sagt uns die LZB durch so eine Schnarre und durch so ein Blinken, dass wir gefälligst wieder langsam fahren sollen. Wenn wir dann noch schneller fahren, bekommen wir eine Zwangsbremsung. Okay. Mhm. Ja. Und die LZB in Verbindung mit der AFB ermöglicht es, dass der Zug die Geschwindigkeit hält. Ja, genau. Also war schon so gemeint, dass nicht das Gleis unseren Zug steuert, aber aus Sicht des Lokführers lässt sich das System so einrichten, dass der Zug automatisch die Geschwindigkeit fährt, die die LZB vorschreibt. Ja, das funktioniert. Ja, okay. Es entbindet uns natürlich nicht von der Sicht nach draußen. Also wir müssen da trotzdem noch gucken, ob irgendwas im Weg ist. Also insbesondere Signale, oder? Nee, Signale sind nicht mehr relevant. Signale sind, Hauptsignale und Vorsignale sind nicht relevant. Ja. Es gibt aber noch andere Signale, die für uns relevant sind draußen. Zum Beispiel? Zum Beispiel von der LZB so ein Blockkennzeichen. Das ist so ein schwarzer Kreis mit einer Zahl drin. Und an dem hätten wir zum Halten in bestimmten Fällen von der LZB. Okay. So als Informationspunkt draußen. Okay. Oder zukünftig mit ETCS gibt es da noch so einen blau-gelben Pfeil. Der sagt das Gleiche aus. Mhm. Das haben wir jetzt 170, 180, 160, sowas. Also aktuell sind 200 erlaubt. Wir fahren auf 100 km/h zu und zwar in 6,8 Kilometern. Aha, das heißt, die Anzeige in der Mitte sagt uns quasi immer, wann die nächste relevante Geschwindigkeitsänderung. Ja, das ist die Zielentfernung. Ja, und was ist am Ziel? Am Ziel sieht man hier rechts die 100 am Tacho. Aha, okay. Ja, Raimund macht hier MFA-Ersatzanzeige im Display, da sieht man das Ganze noch schöner. Okay. V ist 167, soll aktuell noch 200, okay. V Ziel 100, Zielentfernung noch 5600 Meter. Ja. Und das sagt uns die LZB deshalb, dass wir energiesparend fahren können und jetzt schon mal vielleicht dann nicht mehr 200 fahren? Tun wir jetzt auch nicht. Nö, genau. Jetzt ist bei 200... ist noch nicht so relevant, aber die Vorschau brauchen wir halt auch, wenn wir schnellere Geschwindigkeiten fahren. Ja. Und natürlich auch zum Energiesparen ist es gut, das sieht man ja ein paar Kilometer voraus. Also warum fahren wir dann jetzt keine 200? Wir sind pünktlich. Das heißt, die Strecke ist so ausgelegt, dass man, wenn man Verspätung hätte, ein bisschen schneller fahren könnte, als es der Fahrplan erlaubt, aber nicht als es die schnelle Strecke erlaubt. Der Fahrplan ist so ausgelegt. Also Fahrplan wird konstruiert und je nachdem, wie das passt, machen die, glaube bis zu 20% Bauzuschlag rein in die Fahrzeiten. Das heißt, wenn wir wirklich immer volle Geschwindigkeit hier fahren würden, dann wären wir zu früh dran. Oder würden halt im guten Falle Verspätung rausholen. Ja. Das heißt, wir haben in der Nahverkehrsepisode eben da auch drüber geredet, dass man eben nicht schneller fahren darf, als es der Fahrplan, beziehungsweise in dem Fall jetzt die LZB halt vorgibt. Ja. Das ist ja auch irgendwie klar, deshalb gibt es ja vor. Aber wir müssen, um pünktlich zu sein, nicht so schnell fahren, wie es erlaubt ist. Das heißt, man kann dann eben doch ein bisschen Verspätung wieder reinfahren. Ja. Kommt immer ein bisschen drauf an, welche Strecke, welcher Fahrplan. Ja. Ist verschieden, wenn die da uns zwischen irgendwelche Nahverkehrszüge reinquetschen müssen oder wir hinterm Nahverkehrszug planmäßig herfahren, weil der wieder Anschlussfahrgäste für uns für den nächsten Bahnhof hat. Ja. Da kann es natürlich sein, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben. Ja. Es gibt aber auch Streckenabschnitte, da holt man wirklich nichts raus. Ja. Ist verschieden. Okay. Das kann man so prinzipiell nicht sagen. Hm. Unser nächster Halt ist Feying in Enz. Deswegen die 100 km/h. Schon so ein bisschen ein Bummel-ICE, wenn wir sogar in Feyingen anhalten. Scherzhaft nennen wir den auch RE300. Und wir halten da jetzt in der LZB an. Das heißt, wir bleiben in der LZB, weil Feying in Enz sind auch die Bahnsteiggleise, zumindest die inneren, mit LZB ausgerüstet. Ja. Deswegen bleiben wir jetzt in der LZB-Übertragung drin. Und inwieweit bremst die uns jetzt automatisch zum Halt am Gleis runter? Am Bahnsteig überhaupt nicht. Okay. Also Bahnsteig interessiert die LZB nicht. Das wäre Also aus LZB-Sicht dürfen wir hier mit 100 irgendwas durchfahren. Genau. Okay. Das wäre jetzt auch ein Signal, das wir noch zusätzlich zu beachten haben, trotz LZB-Führung, und zwar die Haltetafel. Mhm. Haltetafel heißt? Wo wir halten müssen. Wo wir zu halten haben. Okay. Da sind jetzt verschiedene Längen dran. Unser Zug ist 201 Meter. Ja. Das heißt, wir müssen an der H-Tafel halten, die entweder gar nichts mehr dran hat oder die nächstgrößere Zahl. Hier haben wir jetzt 120 Meter gehabt, hier sind 180 Meter, immer noch zu wenig, aber die nächste wird dann für uns sein. Ja. Und das hat was damit zu tun, wo dann am Gleis diese Pläne sind, wo welcher Wagen. Also hauptsächlich geht es eigentlich um die Sicherheit zum Anfahrt gegen das haltzeigende Signal. Hier in der LZB recht uninteressant, weil die würde uns sofort wieder runterbremsen. Ja. Aber wenn wir als Signal geführt wären und wir würden an der falschen Stelle halten und wieder anfahren, kann es sein, dass wir da über das haltzeigende Signal rausfahren und dann eventuell noch in Durchrutschweg reinkommen. Das ist, ja, wie soll man das erklären? Ja, haben wir, glaube ich, in der Sicherungstechnik-Episode diskutiert. Okay, ja. Ne? Dann ist er gut. Durch Rutschweg. Ja, da brauchen wir Fahrbahningenieure dafür. Genau, das haben die auch alle gehört, die Hörer. Insofern ist es kein Problem. Also müssen die sich deinen Podcast sequenziell, absolut. Ja. Also zumindest für so Episoden, die thematisch zusammenhängen. Sonst muss ich alles nochmal erzählen. Oder ihr müsst alles nochmal erzählen. Das wollen wir ja nicht. Sehen jetzt, wir haben noch einen LZB-Halt. Wäre dann identisch mit dem Signal da. Das Ausfahrsignal von Flying Ends zeigt halt, unsere LZB zeigt Halt in 384 Metern. Mhm. Das ist dann eben genau das Signal da vorne. Da wäre das Signal da vorne. Ja. Wir warten wohl noch Anschluss ab. Okay. Also. Kriegt ihr das nicht gesagt? Nee. Also wenn sie nett sind, sagen sie es uns. Okay. Aber wir sehen hier ein Gleis weiter. Das ist ein Regionalexpress. Ja. Richtung Heidelberg. Der kam noch nicht vorbei, dann warten wir mal noch die Fahrgäste von dem ab. Jetzt kommt ja öfter mal eine Durchsage von wegen warten auf Anschlussgäste, bla bla bla. Das bekommen die Zugbegleiter per SMS. Ja, und die sagen es dann im Zug durch? Die sagen es im Zug durch. Aber ihr hört diese Zugdurchsagen hier nicht? Nee. Okay. Außer wenn wir hier die Tür aufmachen. Ja, gut, klar. Aber hier im Lautsprecher haben wir nichts. Okay, ihr habt sozusagen... Ja, das ist der Unterschied zum Nahverkehr, weil der Nahverkehr, die haben das so, dass in den Lautsprechern auf den Loks und Steuerwagen, dass da auch der Zugbegleiter zu hören ist. Okay. Gibt es da einen Grund, warum das hier nicht der Fall ist? Oder ist es einfach nicht so, weil... Okay. Im Nahverkehr ist er recht übersichtlich. Der sagt, nächster Halt, Ausstieg in Fahrtrichtung so und so. Ja, stimmt, hier kommen diese ganzen Begrüßungsstories und Kaffee und Kuchen. Ja, stimmt schon. Ja. Abends noch ein Bier. Ja. Also man hört die Durchsagen ganz leise hier vom Fahrgastraum. Die Durchsage, die wir gerade so ein bisschen gehört haben, war die Aussage Ersatz-ICE. Ich habe das Wort Ersatz-ICE gehört. Ja. Genau. Und das bezieht sich jetzt nicht auf den Fahrplan. Ich meine, der Zug ist ganz normal ein ICE und war auch immer einer. Ja. Aber wir haben einen 403 statt einen 407er. Also genau, eine andere Baureihe. Ist der Grund. Genau. Und wir können es vielleicht kurz als Anlass nehmen, mal über das Gerät. Das Gerät. Das Gerät. Also wir haben zu reden. 403, ein Triebzug, achtteilig. Und von den 8 Wagen sind 4 angetrieben, 4 nicht. Das heißt, wir haben dann in den angetriebenen Wagen bei beiden Drehgestellen jeweils 2 Fahrmotoren. Mhm. Jeder Fahrmotor hat eine Leistung von 500 kW. Mhm. Das macht dann insgesamt 8000 kW haben wir hier. Also roundabout 12.000 PS. So ungefähr, ja. Ja. Ein Gewicht von 500 Tonnen knapp. Zuglänge, haben wir vorhin schon gesagt, 201 Meter. Genau. Und wie unterscheidet sich jetzt der von einem 406er oder 407er? Der 403, der hat nur Deutschlandzulassung, der hat nur die Ausrüstung für Deutschland drauf. Von der Sicherungstechnik. Von der Sicherungstechnik, ja. Von den Stromsystemen. Ja. Der 406, je nach Ausführung hat er noch verschiedene Stromabnehmer drauf für die verschiedenen Länder. Weil das heißt ja noch lange nicht, dass wir mit unserem deutschen Stromabnehmer nach Frankreich oder in die Niederlande fahren dürfen. Ja. Die haben wieder andere Stromabnehmer. Zum Teil mit einer anderen Wippe, nennt sich das Teil oben, dass die schmaler ist. Mhm. Okay. Weil die einen kleineren Zickzack haben. Ja, ja, ja, ja. Ja. Zum Teil haben die andere Werkstoffe. Mhm. Also wir haben hier oben Kohle-Schleifleisten drauf. Ja. Da gibt es auch noch mit Kupfer. Mhm. Und eben Niederlande fahren sie mit Gleichstrom, wir fahren mit Wechselstrom. Okay, ja, dann klar, brauchen wir ganz andere Leistungselektrik. Ja, ja. Ja. Und eben das Größere ist die Zugsicherung, weil jedes Land soll ja zukünftig mal anders werden mit ETCS, aber noch hat jedes Land seine eigene Zugsicherung. Das heißt, wir brauchen für jedes Land eigene Zugsicherungsrechner, die Anzeigen dazu. Dann auch die Sicherheitsvorrichtungen, das heißt, jedes Land braucht noch seine eigene Festlegekeile, wenn der Zug irgendwo zum Stehen kommt. Okay. Das heißt noch lange nicht, dass wir den deutschen Hemmschuh da in Frankreich drunter werfen dürfen. Da gibt es wieder andere Hemmschuhe und so weiter. Das heißt, wir haben da hinten dann einen ganzen Zoo von Zeugs, was wir in jedes Land extra mitführen müssen. Okay. Das heißt also, 403 und 406 sind aus Passagiersicht wahrscheinlich sowieso und auch wenn man den von außen anguckt, eigentlich nicht unterscheidbar. Ja. Außer der Experte, der vielleicht irgendeinen anderen Stromabnehmer sieht. Genau, der Experte sieht, der hat mehr Stromabnehmer oben drauf für die verschiedenen Länder, aber ansonsten sieht er da keinen Unterschied. Ja, okay. Und der 407er? 407 ist der Nachfolger vom 406. Die sind jetzt seit einem guten Jahr in Betrieb. Ja. Sehen ein bisschen anders aus. Ist der Velaro D von Siemens. Genau, ne? Die neue Produkt oder Bauform Velaro D. Ja. Erkennt der Fahrgast daran, dass er keine Lounge mehr hat, direkt hinter dem Lokführer, sondern hinter dem Lokführer sind Schränke, gerade für die Zugsicherung und so weiter, dass man eben alles direkt am Lokführer hat vorne. Okay. Und nicht mehr im Zug verteilt unten an den Seitenklappen außen. Okay. Ist natürlich schade für die Fahrgäste, weil sie eben nicht mehr da rausgucken und zum Lokführer reingucken können. Aber gut. Ist eben eine Weiterentwicklung vom 406, der 407. Sieht auch im Führerstand ein bisschen anders aus. Ein bisschen anderes Führerbremsventil. Wobei das eigentliche Layout und die Gestaltung vom Führerstand ist ja sowieso fahrzeugübergreifend grundsätzlich ist mal gleich, ja. Jetzt sind wir bei 250. Ja, jetzt haben wir unsere für die Strecke hier zulässige Höchstgeschwindigkeit von 250 erreicht. Ja. 250 zugelassen, 250 erreicht. Ja. Die Zielentfernung, also der maximal freie Weg vor uns, der angezeigt wird, sind 9800 Meter. Ist bei 250 der maximal angezeigte Weg. Ja. Wenn wir nachher das erhöhen auf 300 km/h, dann haben wir eine Zielvorschau von 13 Kilometern. Mhm. Okay. Und wenn wir da auf den Halt zufahren, dann fängt die LZB auch wirklich schon nach 12 Kilometer etwa zum Bremsen an. Mhm. Ist natürlich eine sehr sanfte Bremsung. Ja klar, fahrgastfreundlich und nicht das, was die Bremse könnte. Genau. Also habe ich selber mal rausschreiben müssen aus der Ausbildungsmappe. Bei einer Schnellbremsung von 300 auf 0 haben wir einen Bremsweg von etwa 2650 Metern. Das wäre dann also wirklich so viel Bremsen wie möglich. Ja, das wäre die maximale. Ja. Ansonsten, die normale Betriebsbremsung sind 7000 Meter von 300 auf 0. Also ganz grob, verzögert dreimal so stark, wenn er voll bremst. Also 2,5 auf 7 rum, ganz grob. Ja. Mhm. Bis er die 300 erreicht hat in der Ebene, sind es auch ungefähr 13 Kilometer. Ja. Wenn ihr jetzt so schnell fahrt, was guckt ihr da draußen, wenn ihr rausguckt? Also weil bremsen könnt ihr in der Entfernung, die ihr seht, in aller Regel sowieso nicht. Nee. Das heißt, ihr guckt nach den Signalen, die wir vorhin besprochen haben? Die Signale, die für uns noch relevant sind in der LZB, ja. Dann gucken wir nach der Oberleitung, ob da nichts drin hängt. Weil da haben wir jetzt noch die Möglichkeit, wenn hier irgendwie ein Ast oder so drin hängen würde, wir können noch schnell den Stromabnehmer senken. Das geht dann wirklich so zack? Das geht zack, zack, ja. Okay. Also für einen Gefahrfall halt. Ja. Dass wir da noch ein bisschen Schaden minimieren oder abwenden können. Ja, ja, ja. Danach gucken wir. Neben ob klingt jetzt komisch, ob der Fahrweg für uns richtig eingestellt ist. Also wir werden jetzt schon nicht auf den Zug drauf fahren, aber wir haben jetzt zum Beispiel die Zielentfernung, V-Ziel von 150 in 7200 Metern. Da wissen wir jetzt schon, dass wir von der Schnellfahrstrecke wieder runterfahren und Richtung Heidelberg abbiegen. Ja. Wenn jetzt die LZB uns hier freie Fahrt zeigen würde, wüssten wir jetzt schon, der Fahrwerk ist falsch eingestellt, Richtung Mannheim. Könnten wir jetzt noch reagieren? Ja. Davor anhalten. Okay. Mhm. Und ihr, wahrscheinlich guckt ihr einfach auch generell, ob die Strecke, ob da alles in Ordnung ist. Was weiß ich, wenn irgendwo ein Baumstamm gebrochen ist und vielleicht nicht direkt auf den Gleisen, aber nah dran liegt, dann ruft ihr irgendjemand an und sagt, hey, räumt da mal den Müll weg. Genau. So in dem Sinn halt. Und wir gucken natürlich auch auf die Gegenzüge, ob bei dem alles in Ordnung ist. Okay. Also es kommt ab und zu mal vor, dass ein Güterzug da irgendwie Bremse fest hat, heißt es. Also, dass die nicht komplett gelöst hat wegen irgendeiner Störung und da, dass der dann so rot glühende Räder hat. Okay. Und das sieht man natürlich nachts gut. Und dann kann man hier noch reagieren und dem Nothaltauftrag geben. Kann man dem das direkt sagen? Seid ihr hier quasi funktechnisch alle auf der gleichen Frequenzkanal oder sagt ihr das der Leitstelle und die weiß dann, also, wie man den erreicht? Grundsätzlich haben wir hier GSMR. Das ist praktisch wie ein Handynetz. Ja. Wir können jetzt die Leitstelle anrufen oder den Fahrdienstleiter oder wen auch immer mit einer ganz normalen Handyverbindung. Aber im Gefahrfall haben wir noch den Notruf und der Notruf geht dann an alle hier. Ah, in dieser Zelle. Das ist ein ganz normal. Auch GSM. Auch aber GSM. Zellenweise. Genau. Und zwar in diese Zelle und in die Nachbarfunkzellen geht der Notruf rein. Okay. Und dann haben wir wirklich offenes Sprechen. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen Notruf absetzen, dann hört es jeder Lokführer, der im GSMR eingebucht ist, im Umkreis eben von dieser Funkzelle und den Nachbarfunkzellen. Das wissen wir jetzt nicht genau, aber wird schon passen, dass dann der entgegenkommt, dass der das auch hört. Ja, gut, ja. Wenn ihr jetzt irgendwo in dem Bahnhof anhalten sollt, wie wisst ihr, wann ihr da wie stark anfangen müsst zu bremsen? Wie trifft man das, dass man da mit konstanter Verzögerung genau am Haltschild dann auch tatsächlich zum Stehen bekommt? Stehen kommt? Also mit konstanter Verzögerung, das wäre dann schon ein Meisterstück. Wir haben aber eine regelbare Bremse. Ja. Und wir bremsen ja nicht von 300 ohne irgendwelche Informationen auf den Bahnsteig zu. Okay. Also das Maximale, was wir hier haben, sind 160 km/h. Ja. Bei 160 km/h kann man sagen, dass man 2 Kilometer vorher ungefähr zum Bremsen anfängt. Mhm. Und dann bremst man da eben definiert runter, guckt, dass man Bahnsteig anfangen, eine bestimmte Geschwindigkeit hat. Ich will ja jetzt mal keinen Wert sagen, weil wenn es draußen regnet, haben wir natürlich einen anderen Haftwert. Muss man entsprechend langsamer machen. Oder gerade im Herbst, wenn da die Blätter da auf den Schienen liegen, da kann es extrem sein, dass man wirklich extrem früh anfangen muss und vorsichtig bremsen muss. Ja. Aber jetzt, wenn wir hier gutes Wetter haben, ungefähr 80 bis 100 km/h Bahnsteig anfangen. Das passt. Okay. Aber da habt ihr keine irgendwie Unterstützung von irgendeinem System, das müsst ihr einüben. Das müssen wir wissen, Da kriegt man ein Gefühl dafür, das ist kein Problem. Also der schnellste Bahnsteig, den wir anfahren können, ist unter anderem Wolfsburg in der LZB mit 200. Habe ich selber keine Streckenkenntnis dort. Und da haben wir eben Bremswerk von etwa 4 Kilometern. Ja. Fangen wir 4 Kilometer vorher an und dann gucken wir mal, was passiert. Da können wir immer noch entweder stärker oder wieder ein bisschen Bremse nachlösen. Klar, ich mache mir manchmal so beim Autofahren da so einen Spaß draus, dass ich versuche, eine Ampel einmal, also quasi Fuß auf die Bremse und es dann möglichst konstant lassen. Also man kriegt da schon ein Gespür dafür. Bloß sind natürlich hier größere Entfernungen. Ja. Und, ja gut, wir haben ja hier auch regelbare Bremse. Ja, ist ja kein Problem. Ja. Das war früher ein bisschen anders. Also so Anfang, Mitte 20. Jahrhundert, da gab es zum Teil noch einlösige Bremsen. Mhm. Das heißt, die Bremse konnte stufenweise angelegt werden, aber nur in einem Ruck gelöst werden. Ah, ja. Das heißt, wenn der sich verbremst hat und dann zu früh, zu langsam ist am Bahnsteig und der löst wieder nach, löst der komplette Zug aus und die Bremse war auch noch erschöpfbar. Das heißt, dass bei der zweiten Bremsung nicht mehr die volle Bremsleistung kam. Das okay. Ja. War etwas schwieriger. Da war es noch eine richtige Kunst. Heute ist das ja alles. Genau. Damals. Ja. Sind wir schon wieder beim Stammtisch. Genau. Habt ihr eigentlich immer alle Stromabnehmer oben beim Fahren? Fällt mir gerade noch ein? Nee, immer nur ein. Immer nur am gesamten also Zug pro, nur einen? Pro Triebzug ein. Also pro angetriebenem Wagen oder pro gesamtem Zug? Also bei ICE 3 ist es so, dass wir einen gehoben haben und wir haben eine Dachleitung. Okay. Und die Dachleitung verteilt es auf den kompletten Zug. Okay. Gibt noch andere ICEs, ICE 1 zum Beispiel, der hat vorne und hinten einen Triebkopf. Ja, ja, okay. Zwischen die Wagen, da ist keine Dachleitung, da sind natürlich beide Stromabnehmer von den Triebköpfen gehoben. Okay. Und beim ICE 3 oder ICE 2, wenn die gekuppelt sind, Doppeltraktion, hat jeder Triebzug seinen Stromabnehmer oben. Also mit anderen Worten, es wird kein Strom über diese Kupplung, die wir vorhin angeguckt haben, transportiert. Ja, da wird kein Strom. Also zumindest nicht so, kein Fahrstrom. Keine Hochspannung. Ja, ja. Okay. Was hat denn der Zug an ganz allgemein Sicherheits- und Alarmierungsgeschichten? Also er hat eine Notbremse, die ich von überall aus auslösen kann. Genau. Und die ich dann, haben wir ja vorhin gesehen, auch überbrücken kann, damit ich nicht im Tunnel anhalte. Ja, also das ist eine Sicherheitsschleife, die Notbremse. Wenn jemand die Notbremse zieht im Zug, dann geht diese Schleife auf. Ich bekomme hier vorne die Anzeige für die Notbremse. Dann wird eine Vollbremsung eingeleitet. Automatisch. Automatisch. Ja. Ja. Und diese Vollbremse kann ich im Bedarfsfall, wenn der Zug wegen Brand im Zug nicht im Tunnel oder auf Brücken oder wo auch immer ungünstige Stelle zum Stehen kommen darf, kann ich die wieder auflösen und dann an der nächsten geeigneten Stelle anhalten. Von Hand quasi, also von nicht mehr notgebremst. Genau. Ja. Kann ich dann die auflösen und dann kontrolliert anhalten. Okay. Aber jetzt, wenn wir hier auf ganz normaler Strecke fahren und die Notbremse wird gezogen, müssen wir die unterstützen, dass wir eben schnellstmöglich zum Stehen kommen. Ja, okay. Und hat der Zug sonst noch, also sagte ich gerade was von Feuer, gibt es Feuermelder? Kriegt ihr quasi eine Feueranzeige gegebenenfalls oder was, wie? Also beim 403 hier noch nicht, beim 407 haben wir Feuermelder und Rauchmelder. Mhm. Die sind im ganzen Zug verteilt, unter anderem auch in den WCs. Mhm. Und die bekommen wir hier angezeigt. Okay. Das heißt also, jetzt im 403er habt ihr eigentlich keine Information drüber, was... Also wenn wir einen Brand unten in der Leittechnik hätten, das bekommen wir schon angezeigt. Okay. Also da sind schon Feuermelder. Aber im Fahrgastraum jetzt... Fahrgastraum sind keine. Dann haben wir noch eine sogenannte Bremse-Gelöst-Schleife. Mhm. Und zwar überprüft der Zug immer, ob wirklich alle Bremsen gelöst sind während der Fahrt. Damit er eben nicht mit glühenden... Genau. Damit wir ja nicht mit glühenden Rädern rumfahren. Ja. Und je nachdem, wie schnell wir fahren, leitet der Zug entweder eine Vollbremsung ein oder zeigt es uns an und schaltet den Antrieb ab. Und dann haben wir entsprechend zu handeln. Mhm. Okay. Und dann haben wir natürlich noch alle möglichen anderen Diagnosefunktionalitäten, jetzt rein von der Selbstüberwachung von irgendwelchen Gerätschaften. Natürlich, da ist alles überwacht. Ja. Jeder Einschub. Ja. Ja. Wir bekommen hier mehr Störungen angezeigt, als uns lieb ist. Wir haben ja vorhin gehört, er hatte ständig irgendwas in Störung erzählt, obwohl zu dem Zeitpunkt sicherlich keine wirkliche Störung vorlag. Die Sprachausgabe Störung ist nicht nur auf Störung bezogen. Also eine Störung wäre für den Zug auch, wenn wir jetzt wieder mehr Bremshundertstel haben. Ja. Das haben sie im 407 geändert, da kommt eine neue Sprachausgabe. Wie jetzt sagt der das? Neue Bremshundertstel. Also das sagt es dann auch wirklich. Okay, ja. Nicht, dass wir hier Panik kriegen, Störung, und dabei ist gar keine. Ja, ist irgendwie seltsam, wenn man das Wort, das sozusagen für Aufmerksamkeit sorgen sollte, für Dinge verwendet, die eigentlich normal sind. Ja. Normal ist es nicht. Also es war dann eine Störung da oder halt von einem aufgerüstet abgestellt. Wenn wir von da übernehmen, bekommen wir immer diese Störungsmeldung. Aber ja, okay. Im Stillstand ist ja eher uninteressant, was der hier schreit. Sollen wir mal noch kurz über die Bedienelemente, die LZB-spezifisch sind, reden? Können wir machen, ja. Also du hast, das ist nicht wirklich LCD, aber du hast den Fahrhebel erstmal, mit dem du deine Geschwindigkeit vorgibst, beziehungsweise du kannst über die AFB den an die LZB koppeln. Also AFB-Steller haben wir einen, ja, mit dem ich die Geschwindigkeit vorgebe, wenn die LZB aktiv ist, lege ich den komplett vor, weil dann steuert die, die LZB ja die. Also Anschlag heißt, LZB macht das. Genau, dann regelt ja die LZB die maximale Geschwindigkeit. Dann habe ich einen Fahrschalter, mit dem regle ich die Zugkraft von 0 bis 100, praktisch Gaspedal. Das muss ich aber nicht machen, wenn die AFB... Dann kann ich komplett vorne lassen, okay, auf 100% okay, und die ja, regelt das. Ja, ja, ja. Dann habe ich das Führerbremsventil oder ja, Bremshebel, mit dem ich manuell bremse. Ja. Und für LZB, PZB haben wir noch die drei Schalter, LZB, PZB Befehl, frei und wachsam. Erklär mal nochmal, was die genau tun. Ich glaube, das ist... Also für die PZB, wir fahren jetzt gerade PZB geführt, ja, Signal geführt. Hat er gerade wachsam gedrückt. Wachsam habe ich immer zu drücken, wenn ich an einem Vorsignal vorbeifahre, das mir Halt erwarten oder Langsamfahrt erwarten zeigt. Mhm. Und bei Langsamfahrstellen kleiner 100 km/h. Und das heißt wachsam, wenn man damit eigentlich ausdrücken will, ich habe es bemerkt und genau, bestätige es gegenüber dem System, ich genau, habe es mitgekriegt. Genau, okay. Mhm. Und je nachdem, ob das jetzt 1000 Hertz, nee, wie sage ich das jetzt? Ja, je nach Magnet, also je nach Signal. Genau, also bei wachsam ist immer der 1000 Hertz Magnet aktiv. Ja. Oder wenn der aktiv ist, dann wird mir das angezeigt durch 1000 Hertz, durch einen gelben Leuchtmelder und dann habe ich entsprechend runter zu bremsen. Ja. Da gibt es verschiedene Zugarten. Wir fahren hier mit dem ICE in der höchsten Zugart. Da haben wir die 85 aktiv. Das heißt, dass wir in einer gewissen Zeit, in dem Fall jetzt innerhalb von 23 Sekunden oder 700 Metern, unter die 85 kommen müssen. Ja. Also quasi dem Befehl gehorchen. Also das, was das, der was, Magnet was das Signal uns suggeriert. Und sagt. Genau. Dieses Zugbeeinflussung, was uns da der ICE vor erzählt, kommt immer als Bestätigung von dem Wachsam. Genau, dass wir die Taste auch wirklich gedrückt haben. Okay. Also die Sprachausgabe kommt immer, wenn wir die Wachsam-Taste drücken. Ja. Das ist jetzt keine Reaktion auf den Magnet, der außen genau, an der Strecke liegt. Ja, okay. So, das war jetzt PZB. Das war PZB, ja. Und in der LZB, da müssen wir eigentlich nichts mehr bestätigen. In die LZB werden wir aufgenommen, ja, ohne irgendwas zu tun. Ja. Und wenn wir aus der LZB wieder rausgehen, dann wird ein Endeverfahren eingeleitet und dann muss ich LZB frei drücken. Ist die gleiche Taste wie PZB frei. Okay. Und damit bestätige ich dem System, dass ich ab jetzt wieder Signale und Fahrplan wahrnehme. Okay. Mhm. Wenn ich das nicht mache, dann hält er vor einem LZB-Ende automatisch okay, für mich an. Ja. Okay. Und dann haben wir noch die LZB oder PZB-Befehlstaste. Die Taste darf ich nur drücken, wenn ich einen schriftlichen Befehl bekommen habe, wenn ein Signal nicht gestellt werden kann. Mhm. Aber der Fahrer mir einen Befehl gibt, dass ich an dem Signal vorbeifahren darf. Okay, quasi der manuelle Override. Genau. Okay. So heißt es dann auch in der ETCS, weil da alle Begriffe auf Englisch sind. Ja, okay. Gut. Und dann gibt es natürlich noch den SIFA, wo ich alle wie viele Sekunden oder die Minuten... SIFA, das SIFA-Pedal... muss ich ständig gedrückt halten und spätestens alle 30 Sekunden kurz ja, runtergehen, wieder okay, draufgehen. So, ja. Tue ich das nicht, kommt erst für 5 Sekunden der Leuchtmelder SIFA ja, und dann kommt die Sprachausgabe SIFA, SIFA, SIFA-Zwangsbremsung. Ja, okay. Schon mal passiert? Die SIFA? Dass nee, man runtergebremst wird, weil man irgendwie... verpennt hat, also nicht wörtlich verpennt, weil man halt irgendwie nicht rechtzeitig... Also SIFA passiert das eigentlich nicht, aber Zwangsbremsung von der PZB, das kommt schon ab und zu mal vor. Okay, also okay, nicht, okay. Hm. Also von der SIFA, die Sicherheitsfahrschaltung, das ist kein Problem. Wenn man die mal vergisst zu drücken, drückt man wieder drauf und die Zwangsbremsung wird automatisch aufgehoben. Okay. Während der Fahrt auch, ist kein Problem. Ist nur bei Intercities... bisschen problematisch, weil die Wagen sind, da sind die Bremsen ein bisschen anders aufgebaut und die haben einen sogenannten Schnellbremsbeschleuniger und wenn da die Luft ein bisschen zu schnell rausgeht, dann macht jeder Wagen seine eigene Klappe auf und dann kommen wir so gut wie zum Stehen, egal von welcher Geschwindigkeit, bis die Klappen wieder zumachen, bis okay, die Bremsleitung wieder gefüllt wird. Mhm. Also da ist nicht so geschickt. Okay. Aber diese Schnellbremsbeschleunigung haben wir Hier beim ICE nicht. Dafür haben wir beim ICE vorne und hinten ein sogenanntes Schnellbremsventil. Die kann man von hier aus schließen. Mhm. Also ich gebe hier ein Signal und kann dann am hinteren Führerstand das Schnellbremsventil, oder wird sofort wieder geschlossen. Okay. Schließvorgang eingeleitet. Das war der Halt in Heidelberg. Ja. Ansagen brauchen wir als Lokführer keine machen. Ja, das macht der Zugführer. Genau. Ja. Auch die Seitenansage. Ja. Und auch hier haben wir wieder das Lichtsignal. Da schlüsselt der Zugführer am Bahnsteig. Ja. Dieses sogenannte ZP9, den Abfahrauftrag. Dann leuchtet ein grüner Kranz hier am Bahnsteig. Ja. Dann sehen wir, dass wir abfahren dürfen. Dann warten wir noch, bis der auch wirklich eingestiegen ist und die Türen geschlossen sind. Ja. Und schon geht's wieder los. Könnten wir losfahren mit noch einer offenen Tür? Ja. Okay. Beim ICE oder Intercity ICE gibt es da bis auf 407, da gibt es eine Traktionssperre. Ist richtig, oder? Also der neueste ICE hat eine Traktionssperre drin, da sind die Türen überwacht. Mhm. Aber hier könnten wir theoretisch losfahren. Mhm. Nahverkehrszüge, die haben ein anderes Schließsystem. Die kriegen da auch eine Traktionssperre, nennt sich das, ja, dass die nicht losfahren können, wenn die Türen offen sind. Ja, hört man ja auch ungefähr dreimal mindestens jeden Tag auf der Strecke von Untertürkheim bis Vaihingen. Das doch bitte. Das haben sie ja wirklich clever gemacht, dass sie diese Ansage aufgenommen haben. Weil wahrscheinlich sonst die Lokführer mega genervt wären. So, doch, also kommt immer eine sehr geduldige Ansage, dass man doch den Türbereich bitte freimachen soll. Ja, ist halt das Problem, wenn man die Türschließeinrichtung den Fahrgästen überlässt. Ja. Mit den Lichtschranken. Das sorgt nicht gerade für mehr Pünktlichkeit. Nee. Das ist bei den neuen S-Bahnen sowieso seltsam. Die brauchen dann immer 10 Sekunden, bis die Türen aufgehen, nachdem sie stehen. Ja, da müsstest du sogar mehr drüber wissen, so als Softwareentwickler. Ich habe schon nachgefragt. Also die Firma, wo ich da mal ein paar Tage war, die Türsysteme herstellt, die sind nicht schuld. Die sind nicht schuld. Nee, sonst hätte ich da nämlich gleich mal gefragt, was der Unsinn soll. Aber die sind nicht schuld. Also ich weiß auch nicht, warum das da so lang dauert. Das ist wirklich anstrengend. Du hast vorhin bei der Vorstellung erwähnt, dass du unter anderem auch TGW fährst und ausbildest. Erzähl doch mal ein bisschen, was beim TGW erstmal vom Fahrzeug her oder von der Art und Weise, wie man ihn bedient, anders ist als beim ICE. Also grundsätzlich gibt es schon Unterschiede in der Bedienung, die einfach aus der Historie kommen, ne? Weil die ganz anders gewachsen sind, mit ganz anderen Ideen und Prioritäten, wie wir sie haben. Und daher hat man schon einen deutlichen Unterschied, wenn man jetzt den ICE und den TGW aus Lokführersicht vergleicht. Ja. Das fängt zum Beispiel an, dass wir hier beim ICE das Führerbremsventil, also den Bremshebel ja auf der rechten Seite haben und mit der rechten Hand bedienen. Ist bei all unseren Fahrzeugen so. Und wenn wir dann beim TGW die Bremse benutzen, machen wir das mit der linken Hand. Okay, Reflexe umtrainieren. Genau, richtig. Ist schon eine kleine Umstellung. Es stellt kein großes Problem dar, ist aber einfach am Anfang für die Jungs ungewohnt, wenn sie da neu draufkommen. Dann haben wir ein riesengroßes Führerpult, was so ein bisschen nach oben absteht, also quasi so ein Kasten auf dem Führerpult, wo die ganze Fahrelektronik oder wo die Elektronik für die Fahrschalter untergebracht ist. Und das ist auch immer ein bisschen irritierend, wo dann die Leute fragen, ja, was ist das für ein Ding, wieso setzt man das da oben drauf, das kennt man ja von uns gar nicht. Und da sage ich immer, das haben wir schon, nur ist es bei uns eben unterm Führerpult versteckt. Ja. Also wir haben quasi das Führerpult und danach kommen nochmal hier so diese 10, 15 Zentimeter, wo die ganze Elektronik drin steckt. Und beim Franzosen ist es eben so, dass er das auf das Führerpult gepackt hat, hat den Charme, dass man so wie ich als Mensch mit 1,90 Meter natürlich endlich mal ein Fahrzeug hat, wo die Füße richtig Platz haben. Ja. Also ist auf den ersten Blick irritierend, aber hat schon auch einen deutlichen Vorteil. Ja. Ja. Und dann sind es diverse Anzeigen oder Systemabläufe, die einfach beim TGW anders sind als beim ICE. Aber so vom Prinzip her, elektrische Bremse, pneumatische Bremse, Wirbelstrombremse, grundsätzlich ähnlich? Ja, elektrische Bremse, genau, auf jeden Fall. Also hat auch eine generatorische Bremse. Druckluftbremse hat er auch. Nur Wirbelstrombremse kennt der Franzose jetzt gar nicht. Okay. Also arbeiten die nicht mit. Und Magnetschienenbremse prinzipiell auch nicht. Die hat der TGW. Mhm. Allerdings nur so eine Minimalausrüstung, damit es eben, sind wir wieder bei den Bremsprozenten, für Deutschland reicht, um da im höheren Geschwindigkeitsbereich signalgeführt zu fahren. Um also, die nötigen Bremsprozente zusammenzubekommen, ja. Ne, damit wir einen Fahrplan zusammengestrickt bekommen mit 160 km/h beispielsweise. Okay. Das ist dann aber auch nur tatsächlich relevant, wenn der in Deutschland fährt. Richtig, genau. Also beim Systemwechsel, wenn wir über die Grenze fahren, drehen wir die Schalter, sage ich mal, alle nach Deutschland. Ja. Dann werden die Magnetschienenbremsen aktiviert und wenn wir dann auf dem Rückweg sind oder auf dem Hinweg in dem Fall Richtung Frankreich, also aus unserer Sicht auf dem Hinweg, werden die beim Grenzübertritt wieder deaktiviert. Ja. Und so von der Leittechnik her, mein klar, irgendwann mal ETCS, dann ist sowieso alles überall gleich. Aber ich gehe mal davon aus, dass das, was wir als LZB haben, in dieser Form ähnlich auch in Frankreich existiert, unabhängig von ETCS. Unabhängig von ETCS, ja. Haben sie natürlich auch ein System, womit sie im Führerraum die zulässige Geschwindigkeit anzeigen. Allerdings ist das System nicht so, ich will sagen, nicht so modern und nicht so anwenderfreundlich wie die LZB beispielsweise. Mhm. Da sind wir natürlich in Europa, muss man schon sagen, mit unserer LZB wirklich, wirklich weit vorne. Und das erkennt man auch daran, dass viele oder ganz große Teile der ETCS so ein bisschen an die LZB erinnern. Also da sind wir mit der LZB schon richtig verwöhnt. Kannst du ein Beispiel nennen, was da anders ist aus Lokführersicht? Ja, also wir haben ja bei uns vorhin gesehen, dass wir oder gehört, dass wir eine Bremskurve haben, die uns angezeigt wird. Also wir sehen ständig die zulässige Geschwindigkeit, dann die Zielentfernung und die zu erwartende Geschwindigkeit. Das gibt es beim Franzosen und seinem System für die Hochgeschwindigkeit, was sich TWM nennt, also Transmission Bois Machine. Gibt es gar nicht. Okay. Ja, und dieses Transmission Bois Machine heißt übersetzt, also die Übermittlung vom Gleis Richtung Fahrzeug. Richtung Fahrzeug. So. Aber was heißt das dann? Das heißt, du, wie kannst du dann vorausschauend fahren? Vorausschauend fahren kannst du im Prinzip nur durch Streckenkenntnis bei denen. Und wenn du jetzt quasi fest programmierte Geschwindigkeitswechsel hast auf der Strecke, die kennst du irgendwann und weißt natürlich, wenn du da drauf zufährst und wenn jetzt irgendwas Außerplanmäßiges ist, wie zum Beispiel ein Zug, der dir vorausfährt und du musst verlangsamen, weil du dem quasi aufläufst, musst du dich überraschen lassen. Also du hast eine fixe Geschwindigkeit, die angezeigt wird. In dem Fall, wir fahren ja zwischen Straßburg und Paris mit 320 km/h, wird dir die 320 angezeigt, autorisiert. Und die Geschwindigkeit fängt dann an zu blinken. Also gibt es so einen kleinen akustischen Hinweis. Ja. Und die Geschwindigkeitsanzeige fängt an zu blinken. Und das bedeutet so, jetzt kommt irgendwas. Mhm. Aber du weißt nicht was. Ist es nur eine neu programmierte Langsamfahrstelle, sprich abgesenkte Geschwindigkeit? Ja. Ist es eine Haltsequenz, weil vor dir ein Zug stehen geblieben ist? Oder einfach nur, weil du aufläufst und musst ein bisschen langsamer fahren? Das weiß man nicht. Ja. Und das ist bei uns mit der LZB ja ziemlich transparent und gleich erkennbar, was auf einen zukommt. Aber sowas wie AFB, Leistungshebel hat er auch. Ja, genau. Das hat der Tobias ja vorhin schon mal erwähnt. Das sind wir mit unserem ICE oder mit unserem System auch wieder ein bisschen im Vorteil, weil der TGW kennt tatsächlich nur die Funktion eingestellte Geschwindigkeit, halten. Das macht er auch bis zu einem gewissen Bereich. Also sagen wir mal, wir stellen mal 160 km/h ein und legen dann unseren Fahrschalter nach vorne. Dann hält er die auch, die Geschwindigkeit, wenn es ein bisschen bergauf geht und wenn es ein bisschen bergab geht. Geht er auch mit der elektrischen Bremse ran, aber er hat keinen Zugriff auf die Druckluftbremse. Okay. Und weiterer Unterschied ist, dass unsere AFB, also unser Tempomat, mit der LZB kommuniziert. Ja. Was der TGW überhaupt nicht kann. Also weder mit seinem französischen System, diesem dieser TWM, noch mit der deutschen LZB besteht keinerlei Verknüpfung oder Schnittstelle zwischen, ich nenne es Tempomat, und der Führerraumanzeige, also sprich TWM beziehungsweise bei uns LZB. Das heißt, mit anderen Worten, du musst der durch die französische LZB vorgegebenen Geschwindigkeit von Hand hinterher steuern. Sowohl der französischen Variante und der deutschen auch. Du bist also komplett selber für das Beschleunigen und Bremsen in dem Fall zuständig. Mhm. Also kannst du ja nicht, kannst dich nicht systemisch unterstützen lassen. Und liegt es daran, dass der TGW einfach schon älter ist? Ich meine, den gibt es ja schon länger als den ICE in Deutschland. Und wahrscheinlich auch die dazugehörige Hochgeschwindigkeitsleittechnik. Oder liegt da eine andere Philosophie dahinter? Kann man ich das denke, es ist eine Mischung aus beidem, ja. Also ich weiß natürlich nicht, ob die älteren Versionen der TGWs so eine Regelanlage der Geschwindigkeit schon haben. Da habe ich keinen Einblick. Aber es wäre auch mit diesem System, was sie haben, um die Hochgeschwindigkeit zu fahren, gar nicht sinnvoll realisierbar, das irgendwie zu verknüpfen, weil es immer stufenweise geht und das wäre sehr unangenehme Fahrweise. Okay. Also ja, das wäre jetzt nicht, wäre irgendwie nicht sinnbringend. Nee. Okay. Natürlich muss man aber auch sagen, wie du schon sagst, vieles, eben auch die TWM, ist einfach deswegen so, wie sie ist, weil sie deutlich vor uns angefangen haben, das zu wickeln, zu entwickeln und sich natürlich damals dann auf ein System festgelegt haben, was ihnen jetzt sozusagen immer noch am Bein hängt. Ja, genau. Und was dann in Frankreich erst durch ETCS abgelöst wird. Ja. Ist in Deutschland LZB erst für die ICEs eingeführt worden oder gab es auch vorher schon 200 fahrende ICEs? Ich weiß gar nicht, ja, wie genau, das historisch... Ja, genau. Es gab, also ich will mich jetzt nicht auf Jahreszahlen festlegen, da habe ich auch nicht so den Einblick. Aber es gab definitiv vorher schon zum Beispiel die Baureihe 103 und meines Wissens ist das die erste Baureihe, die mit LZB ausgestattet wurde. Damals noch der Vorgänger der heutigen LZB, wie wir sie kennen. Das waren dann nicht so wunderbare Anzeigen, wie wir sie jetzt hier haben, sondern mehr so Balken, die von rechts nach links gelaufen sind und ein bisschen unübersichtlich. Also es geht einfach um die Darstellung im Führerstand, die ein bisschen anders war. Ja. Das System an sich ist schon noch dasselbe. Ja, okay. Aber da ist man dann auch schon damals probeweise die erste Strecke befahren mit 200 km/h zwischen Dinkelscherben und Augsburg, soweit ich weiß. Mhm. Also auf der Strecke Stuttgart-München. Wie sieht denn das dann aus mit der Ausbildung von Deutschen? Also vielleicht als Hintergrund, ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber es fährt ja der TGW mindestens mal nach Stuttgart, Frankreich und Stuttgart, Frankfurt und München. Also richtig, das französische Gerät. Ja. Und genauso fährt der deutsche ICE bis Paris und weiß nicht, ob er sonst noch irgendwo hinfährt. Vermutlich nicht. Fährt ja alles nach Paris in Frankreich. Genau, ja. Also unser ICE fährt im Moment nur nach Paris. Genau. Das heißt also, wenn jemand jetzt mit einem, wenn ein deutscher Lokführer mit einem ICE nach Paris fährt, braucht er eigentlich, was braucht er da? Braucht er Streckenkenntnis natürlich, wie bei jeder Strecke? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und er braucht dann wahrscheinlich trotzdem noch eine spezielle Ausbildung, weil ja dort nicht die deutsche LZB vorhanden ist. Genau, richtig. Also das ist ein ziemlich großer Aufwand, den wir da betreiben für unsere Mannschaft, die nach Paris fährt. Und da gibt es auch jetzt nicht so viele Lokführer von. Also es gibt die Einsatzstelle Frankfurt, die aufgrund von der Strecke, aufgrund von der Bedienung der Strecke Frankfurt-Paris damit eingebunden ist. Ja. Und bei uns in Stuttgart haben wir auch Lokführer, die aufgrund des TGWs zwischen Stuttgart und Paris fahren. Und das sind insgesamt grobe mein Daumen so 25 Leute, die Ausbildung haben, um von Deutschland nach Paris zu fahren. Mit dem deutschen ICE-Gerät? Sowohl mit dem deutschen ICE als auch mit dem TGW. Ah, das ist dann quasi zusammengefasst. Genau, richtig. Das heißt, die Ausbildung mit deutschem Gerät auf französischem Gleis und mit französischem Gleis auf deutschem Gerät, auf französischem Gerät auf deutschem Gleis. Also diese ganze Frankreich-Story ist die quasi ganze, eine Zusatzqualifikation. Genau, die ganze Frankreich-Story. Also wir können es mal ein bisschen aufdröseln, wenn wir jetzt hingehen und sagen, so, wir bilden nochmal Leute aus oder wir blicken zurück auf die Ausbildungen, die waren, dann läuft es so ab, dass wir die Leute, die wir ausgewählt haben, erstmal auf den Sprachkurs schicken, weil sie müssen ja logischerweise erstmal Französisch lernen. Das geht dann ungefähr ein Dreivierteljahr. Machen die Sprachausbildung, am Anfang allgemein Französisch, dann betriebliches Französisch, weil man muss ja auch solche Sachen kennen wie Radsatz oder Stromabnehmer und das lernt man ja nicht einfach so. Ja. Dann kriegen die Sprachausbildung und wenn die Sprachausbildung mit Zertifikat dann abgeschlossen ist, geht es in die Betriebsausbildung. Die geht dann auch nochmal ungefähr ein Dreivierteljahr. Am Anfang steht die ganz normale Linie Klassik, nennen wir es, also die, was bei uns so die Altbaustrecken, normalen Strecken sind. Und danach schließt sich die Hochgeschwindigkeitsausbildung an. Und wenn sie dieses Gesamtpaket am Ende mit einer Prüfung bestehen, dann sind sie berechtigt, im französischen Netz zu fahren. Und zwar einerseits mit dem ICE und auf der anderen Seite mit dem TGV. Okay. Und in der Ausbildung gehört dann sicherlich auch dann in dem Fall dazu, das Gerät TGV, also simulatormäßig zum Beispiel, richtig, genau, zu bedienen. Richtig. Also wir gehen da auf den Simulator und im Rahmen dieser Ausbildung wird auch für die Lokführer, die es noch nicht haben, die Baureihenkenntnis TGV quasi vermittelt. Es sind natürlich auch schon einige dabei, die den TGV schon mit in die Ausbildung reingebracht haben, wenn wir jetzt mal auf vergangene Ausbildungen gucken, weil wir ja den TGV schon eine Weile länger fahren und der ja auch innerdeutsch zwischen Stuttgart und München fährt. Ah, das ist also wieder eine andere Story, den TGV. Das ist eine andere Story. Also es gibt durchaus auch Lokführer in Stuttgart, die zum Beispiel der Tobias, genau, die den TGV fahren dürfen in Deutschland, aber eben nur in Deutschland. Okay. Ja, genau. Und der muss dann kein Französisch lernen. Der muss kein Französisch lernen. Das ist so ein Französisch Light will ich es nennen, ne? Weil manche Beschriftungen einfach das bedingen, dass man damit ein bisschen was anfangen kann. Aber größtenteils gibt da selbst der Franzose sich große Mühe, da mit Piktogrammen zu arbeiten, eben um diesen Aufwand möglichst gering zu halten. Ja, okay. Also sprich, der große Aufwand kommt vom Fahren in Frankreich und nicht von der Bedienung des TGV. Definitiv. Also die TGV-Ausbildung macht im Prinzip den kleinsten Teil dabei aus. Okay. Ja. Mhm. Interessant. Und jemand, der jetzt diese Ausbildung und Streckenkenntnis hat, der fährt dann vermutlich auch vor allem diese Strecken, weil es davon eben entsprechend wenig Leute gibt. Genau, richtig. Das ist, also das muss man den Leuten auch vorher zu verstehen geben, weil der Lokführer an sich natürlich gerne ein abwechslungsreiches Portfolio an Strecken und Baureihen hat. Mhm. Und deswegen tut man immer gut daran, wenn man die Leute dann vorher schon informiert und ihnen bewusst macht, dass das einen Großteil ihrer Arbeit dann ausmachen wird. Eben weil, wie du schon sagst, weil die Anzahl derer, die die Ausbildung haben und die in der Lage sind, das zu fahren, einfach gering ist. Das heißt, es sind dann vor allem Leute, die entweder gern französischen Wein trinken oder deren Frau aus Paris kommt. Zum Beispiel, genau. Ja, okay. Ja. Wie viele Verbindungen gibt es da? Also wie viele TGVs fahren also täglich auf dieser Paris-Frankfurt oder Stuttgart-Strecke? Es gibt auf der Strecke Frankfurt-Paris im Moment 5 tägliche Züge. Mhm. Also Zugpaare, ne? Wir reden von Zugpaaren, jeweils hin, also hin und Rückfahrt. Mhm. Genau. Und auf der Strecke Stuttgart-Paris gibt es 4 tägliche Zugpaare, wovon eins davon eben durchgebunden ist bis München. Genau. Das fand ich ja erstaunlich. Also ich sag mal, dass man aus Frankreich direkt bis zum nächsten größeren, sozusagen deutschen Grenzbahnhof, also Stuttgart-Frankfurt fährt, verstehe ich, aber dass die bis München durchfahren, fand ich erstaunlich. Ja, waren wir damals auch überrascht, aber es wird gut angenommen, muss ich ehrlich sagen. Also, man liegt zwar in dem Bereich, ist so ein bisschen Grenzbereich meiner Meinung nach. Zeitmäßig in Konkurrenz gerechnet zum Flugzeug. Ja. Aber da sind wir natürlich, wenn wir von Stuttgart ausgehen, jetzt mit 3 Stunden 40, schon ein deutlicher Konkurrent zum Flugzeug. Ja, also das muss man sagen. Da fliegt keiner mehr eigentlich. Und nee, also ich weiß, ich habe das damals zufällig mitbekommen, dass zum Beispiel Germanwings jetzt die Flüge von Stuttgart nach Paris eingestellt hat, als wir den TGV aufgenommen haben. Mhm. Und da kommt natürlich jetzt dann im April nächstes Jahr nochmal das Sahnehäubchen obendrauf, weil wir im Moment, was heißt wir, die SNCF baut im Moment den zweiten Teil der Schnellfahrstrecke zwischen Paris und Straßburg. Die geht im Moment nur 300 Kilometer weit. Mhm. Und das restliche Stück muss man dann Altbaustrecke fahren zwischen Baudricourt und Straßburg. Und die Strecke ist jetzt fertiggestellt worden, baulich, technisch, soweit, dass jetzt demnächst die Probefahrten anfangen. Und die wird nächstes Jahr im April in Betrieb gehen. Und dann wird sich die Fahrzeit nochmal um eine halbe Stunde verkürzen. Und dann ist es natürlich keine Frage mehr. Außerhalb jeglicher Konkurrenz. Ja. Also dann ist wirklich richtig gut. Und München sind dann so roundabout 5 Stunden. Und da kann man schon argumentieren. Gut, in München wissen wir da den Flughafen, da der ja halb in Nürnberg ist, irgendwie. Für leider gibt es ja keine Transrapid, wo man direkt in den Flughafen einsteigen kann. Ja, genau. Das hat sich ja leider nicht bewahrheitet. Richtig, genau. Also München, wird immer noch ein bisschen, glaube ich, im Grenzbereich bleiben, aber für Stuttgart, also Stuttgart-Paris liegen wir dann bei 3 Stunden 5 Minuten und das ist einfach sensationell. Also unglaublich. Ja. Was fährst du dann lieber, TGV oder ICE? Ich meine, man könnte ja sagen, TGV gibt es mehr zu tun, ich habe mehr spaßiger. Ich fahre beides gerne. Okay. Also wir haben tatsächlich. Aber es entspricht auch tatsächlich der Wahrheit, weil wir haben auch gemischt, also wir haben gemischte Schichten. Wir fahren zum Beispiel von Stuttgart morgens mit dem TGV nach Paris, haben schön 2,5 Stunden da Zeit und fahren dann mit dem ICE über Saarbrücken wieder zurück bis Mannheim und dann Gastfahrt nach Hause. Und es ist ein super Mix. Also man fährt in der einen Schicht TGV und ICE und beide haben ihre Vorteile und natürlich auch ein paar Nachteile. Wenn aber ihr da, es macht wirklich beides richtig Spaß. Wenn ihr da in Paris dann seid, also wir haben ja vorhin gesehen, es gibt in Stuttgart diese Aufenthalts- und Ruheräume für die Lokführer, die gibt es auch zum Beispiel in Köln, wenn wir da nachher Pause haben. Ja. Hat die Bahn sowas dann auch in Paris oder dürft ihr da in die französischen Richtig, wir fahren Ruheräume? Wir fahren ja in Kooperation mit der SNCF, das heißt die Bahn und die SNCF haben sich zusammengeschlossen und machen das zusammen, haben sich zusammen entschieden, das so zu betreiben, wie es jetzt betrieben wird und wir gehen da auch in die Aufenthaltsräume von den Lokführern der SNCF. Okay. Und man kennt sich ja auch, es gibt natürlich im Gegenzug auch französische Lokführer, die nach Frankfurt und Stuttgart kommen, die dann also die deutsche Ausbildung genossen haben und die deutsche Sprache erlernt haben dafür. Und man kennt sich ja, weil man mit den Zügen ja viel miteinander zu tun hat oder durch die Züge viel miteinander zu tun hat. Und es ist auch echt ein schönes Arbeiten mit den Kollegen, weil Man kommt einfach mit einer anderen Mentalität zusammen und kann sich über andere Sachen austauschen, als über die man jetzt mit deutschen Lokführern zum Beispiel sich unterhält. Ja. Ja, klar. Und bekommt Einblicke in die Betriebsführung, in die Sorgen und Nöte anderer Eisenbahner und stellt fest, dass die Quintessenz doch oft ähnlich ist. Ja, klar. Ja. So, jetzt sind wir in Mainz. Jetzt geht's gleich weiter. Nachfahrauftrag ist schon da. Die letzte Tür geht auch gleich zu. Der nächste Halt wäre dann Wiesbaden. So, Türen sind zu. Und da wir vorhin noch auf den Haltzeigen des Signalzug gefahren sind, haben wir jetzt von der PZB noch einen restriktiven Modus. Mhm. Das heißt, wir dürfen jetzt maximal 25 km/h gegen das Signal fahren. Obwohl das inzwischen frei ist, aber das ist ja eine punktförmige Überwachung. Das heißt, das Fahrzeug bekommt dann im Stillstand keine Info mehr von dem Signal, ob das jetzt frei ist oder nicht. Also wir sind quasi noch im Rahmen der des Einfahrens über den Magnet gefahren, der uns gesagt hat, es ist zu. Genau. Damit meint die PZB, es wäre zu und wir dürfen jetzt nur langsam drüber fahren. Genau. Und jetzt sind wir drüber, da war der nächste Magnet. Jetzt sind wir drüber. Jetzt können wir auf 40 beschleunigen. Okay. Jetzt ist immer noch eine Beeinflussung da, aber nicht mehr ganz so restriktiv. Jetzt haben wir nur noch 45 beschränkt. Aber wir dürfen eh nur 40 fahren. So, jetzt ist die weg. Kann ich mich komplett befreien. Ja. Jetzt haben wir nur noch die Einschränkung von der Signalstellung 40 km/h. Ja. War auch wieder grün-gelb. Und Mainz-Wiesbaden ist ja quasi ums Eck. Das ist ums Eck, ja. Am Bahnsteig von Mainz, das war auch nur ein Zwischensignal. Das eigentliche Ausfahrsignal kommt wieder hier. Zeigt Fahrt mit Fahrt erwarten und ab dem Signal können wir dann 80 km/h fahren. Die 80 werden hier nochmal an der Strecke angezeigt. Ja. Da ist nochmal eine Blechtafel mit einer 8 drauf und im Fahrplan steht es auch drin 80. Okay. Im Ebola. Und Zugschluss dran vorbei am Signal und dann können wir hochziehen. Hier oben in der Fahrleitung sieht man Fahrleitungssignale, diese blau-weißen. Ja. Mit einem Pfeil nach rechts, das bedeutet, dass nach rechts die Fahrleitung aufhört. Das heißt, wenn die Weiche nach rechts stehen würde, müsste ich hier schleunigst anhalten mit dem Zug mit Stromabnehmer. Es gibt auch diese Trennstellen im Gleis. Ja, also bei uns eher selten. Da haben wir jetzt nur eine zwischen Mainz-Bischofsheim und Groß-Gerau. Das sind halt zwei Stromabschnitte, die zusammenkommen, die nicht synchronisiert sind und deswegen ist da eine Schutzstrecke dazwischen. Das heißt, da muss man dann die Stromabnehmer runter machen? Und nee, muss man nicht mal runter machen, man muss nur einen Hauptschalter ausschalten, weil in dem Abschnitt keine Spannung ist. Okay. Und da rollt man dann durch? Da rollt man durch, das sind nur ein paar Meter. Ja, okay. Sollte man halt gerade nicht da zum Stehen kommen. Ja, ungeschickt. Oder einen anderen Stromabnehmer heben. Ja, stimmt, ist ja lang genug. Jetzt haben wir gerade noch Halt erwarten bekommen. Ist aber frei geworden. Ja. Kommt jetzt wieder ein Vorsignal wiederhole, also das Signal ist inzwischen frei geworden. Deswegen macht uns der 500-Hertz-Magnet hier, der kurz vorm Signal liegt, auch nichts mehr. Ja. Können wir wieder beschleunigen. Means. Jetzt geht's mit gemütlichen 80 über den Rhein drüber. Ja. Hier haben wir eine Voranzeige. Dieses gelbe W bedeutet Richtung Wiesbaden. Ah, also das vorne kommt ein Abzweig, da gibt es auch die Möglichkeit, dass wir rechts abbiegen Richtung Mainz-Bischofsheim und dann im Endeffekt Richtung Frankfurt, wollen wir ja nicht. Ja. Also das war dieses gelbe W als Voranzeiger, hier kommt das weiße W. Also gelb ist immer vor. Gelb ist immer Voranzeige und dann kommt weiß als die eigentliche Anzeige. Ja. Dass wir noch Zeit haben zum Reagieren, falls falscher Fahrweg eingestellt wird. Bekommen wir aber nicht überall angezeigt. Mhm. Also gibt auch Stellen, da müssen wir wirklich die Signalstellung wissen, in welche Richtung das jetzt geht. Aber da wir den Fahrweg nicht einstellen. Da gab es doch erst vor ein paar Wochen oder wenigen Monaten was, dass ein Zug irgendwo in Anführungszeichen falsch gefahren ist, weil der falsche Fahrweg eingestellt war. Ja, das kommt immer wieder vor. Ja. Aber ist ja jetzt keine Betriebsgefahr, weil wir fahren trotzdem auf sicherer Fahrstraße. Es ist sicher falsch eingestellter Fahrweg oder ein falscher, sicherer Fahrweg, klar. Ja, ja. Wir haben nur keinen gültigen Fahrplan dann eventuell. Ja. Das wäre dann nicht so geschickt. Ach, guck, eine SBB Cargo Lok, auch selten. Ja, eine Schweizer RE44. Ja. Darf auch hier fahren, wenn sie ausgerüstet ist. Noch 4 Kilometer bis Wiesbaden, aber wir fahren nur 80, das kommt einem vor wie eine halbe Ewigkeit. Ja. Es wird gleich anders bei 300. Ja. Hast du jetzt hier bei diesen vielen Weichen ein Gefühl, oder auch wenn du einen Bahnhof einfährst oder so, wo alle paar Meter eine Weiche kommt, hast du ein Gefühl dafür, ob die richtig gestellt sind? Nee, ob die Weichen richtig gestellt sind, das liegt ja nicht in meiner... Nee, schon klar, Hoheit. Aber kannst du... Also, die Fahrdienstleiter, die haben viele Möglichkeiten, uns da langfahren zu lassen. Okay, deswegen, also wenn wir in Bahnhof reinfahren und das Einfahrsignal zeigt uns 40 an, der kann uns da kreuz und quer lassen. Okay. Also halt, da guckst du dann auch nicht wirklich drauf? Nee, das können wir nicht. Wir wissen nicht, was der für Möglichkeiten hat, uns da lang zu lassen. Ja. Der kann da ziemlich viel spielen, gerade wenn er noch viele Weichen hat. Ja. Da gibt es noch Umfahrzugstraßen, wenn irgendwo Bauarbeiten sind zwischendurch. Dann lässt du uns nochmal kurz nach ganz links rüber und wieder zurück. Ja. Es gibt ein paar wichtige Weichen, die man kennen muss. So bei so Abzweigen halt. Ja, genau. Ja. Aber sonst in so riesen Bahnhöfen, da haben wir keinen Überblick. Okay. Ob wir jetzt in Stuttgart nach Gleis 1 oder 16 reinkommen, ist uns eigentlich egal. So, das war jetzt das Einfahrvorsignal von Wiesbaden. Mhm. Das zeigte Langsamfahrt erwarten. Kommt nochmal Wiederholer, Langsamfahrt erwarten. Und hier ist das Gemeine, das Signal zeigt uns zwar Langsamfahrt mit 40 km/h, da dürfte eigentlich der 500-Hertz-Magnet nicht aktiv sein. Okay. Aber da wir in den Kopfbahnhof reinfahren, ist der aktiv, muss man wissen. Sollte man drauf gefasst sein. Es lebe die Ausnahme. Ja. Eben als zusätzliche Sicherheit nochmal. Ja. Und in Stumpfgleise heißt es im Fachbegriff, also in Kopfbahnhof rein auf den Prellbock zu, fahren wir als Zugfahrt maximal 30. Mhm. Okay. Jetzt sind es noch 40, aber dann nachher Bahnsteig anfangen, kommt die 30 dann. Mhm. Ja, mal interessanterweise noch eine Haartafel vorm Prellbock. Falls es einer nicht merkt. Versuchen wir auch zu treffen. Türen geöffnet. So, jetzt noch einen Funk abmelden, dass wir nicht drüben uns zwangsanmelden müssen. Mhm. Und dann diesen Führerstand stilllegen und genau rüberlatschen. Vollbremsstellung, Federspeicher sind angelegt, Richtung in Null. Wie viel Zeit haben wir da jetzt? 12 Minuten. Ah ja, okay. Okay. Gut, schalten wir mal ab. So, jetzt haben wir die Seite gewechselt in Wiesbaden. Da haben wir 12 Minuten Aufenthalt, deshalb kann das hier ein Lokführer machen. Weil wir haben ja auch eine bestimmte Zeit, die wir brauchen, das Fahrzeug abzurüsten und wieder vorzubereiten. Und den Fußweg natürlich nicht zu vergessen, wenn das jetzt ein doppelter ICE wäre mit 400 Meter. Da sind wir schon ein paar Minuten unterwegs. Ja. Aber hier beim einzelnen 403 mit 200 Metern, da klappt das in 12 Minuten locker. Ja. Also wir haben 2 Minuten zum den Führerstand abrüsten, den ankommenden. Dann Fußweg pro 100 Meter 1,5 Minuten. Und hier zum Aufrüsten haben wir wieder 4 Minuten. Okay. Passt. Jetzt geht's los, Wiesbaden Hauptbahnhof raus. Genau. Dann fahren wir da die Strecke Richtung Abzweig Breckenheim. Die ist noch signalgeführt. Mhm. Und ab da geht's dann auf die Schnellfahrstrecke. Okay. Frankfurt-Köln. Ja. Was gibt's denn sonst noch für Schnellfahrstrecken in Deutschland? Ich glaube, Nürnberg-München ist noch eine oder Berlin-Nürnberg oder irgend sowas? Die 300er, das ja ist die Ingolstadt. Ingolstadt, okay. Also Nürnberg-Ingolstadt, da fahren wir auch noch mit 300. Okay. Und das war's aber in Deutschland, oder? Das war's dann, ja. Also jetzt noch, dann. Also im Dezember geht's dann noch los auf der Schnellfahrstrecke von Erfurt nach Leipzig. Okay. Da fahren wir dann auch noch 300 mit ETCS. Aha, okay. Aha, das ist dann die erste Strecke mit ETCS Level 2. Level 2 heißt im Prinzip LZB. Genau, im Prinzip LZB. Level 1 ist ja im Prinzip wie die PZB bei uns, das ist eine punktförmige Überwachung. Ja. Nur halt ein bisschen fortschrittlicher mit Bremskurven und so weiter angezeigt. Level 2 ist wie LZB, nur halt, dass die Daten über Funk kommen. Mhm. Und noch ein paar Level mehr. So, jetzt haben wir Wiesbaden verlassen, zumindest den Hauptbahnhof. Ja. Fahren wir da mit 100 und gleich dann mit 160. Gute 10 Kilometer. Und dann geht's auf die Schnellfahrstrecke. Wie sieht's denn aus mit Ruhezeiten und so bei Lokführern? Wie lange am Stück dürft ihr fahren im Fernverkehr? Ist das gleich wie im Nahverkehr? Wie lange wir am Stück fahren dürfen, ist gleich wie beim Nahverkehr, wobei die wahrscheinlich nicht auf die 5,5 Stunden kommen. Kann sein, ja, weiß ich nicht. Wobei, wenn die immer nur die Kurzwenden machen, also an ihren Endbahnhof rausfahren, kurze Wende und wieder zurückfahren, das ist ja keine Arbeitszeitunterbrechung. Das ist ja dann wie am Stück fahren quasi. Ja, ja. Haben wir da nichts. Können kurz aufs Klo gehen und dann geht's weiter. Ja. Also wie gesagt, 5,5 Stunden ist Maximum. Arbeitszeitgesetz schreibt er vor, maximal 6 Stunden am Stück arbeiten. Ja. Und da bleiben wir ein bisschen drunter. Ja. Und dann dürfen wir maximal 8 Stunden am Stück, oder nicht im Stück, sondern in einer Schicht fahren. Eine Schicht geht wie lang? Also über was für einen Zeitraum müssen dann diese 8 Stunden verteilt sein? Innerhalb von einer Schicht, also von Dienstbeginn bis Dienstende. Das können maximal 14 Stunden sein. Okay. Bei einer 14-Stunden-Schicht dürfen aber maximal 10 Stunden davon wirkliche Arbeitszeit sein. Und da muss, ist ja logisch, wenn nur 10 von 14 Stunden gearbeitet wird, dass man da eine Dreiviertelstunde Pause irgendwo abgezogen bekommt. Okay, ja. Aber die 14-Stunden-Schichten, die gibt es zum Glück sehr selten. Ja. Das ist schon eine lange Zeit. Und zu einer Schicht gehört auch die, also gehört wahrscheinlich nicht die Anreise zum Abfahrtsbahnhof, aber es gehört die Vorbereitung, also das Aufrüsten, wenn nötig. Ich habe Dienstbeginn in meiner Dienststelle. Ja. Also die Lokleitung. Ja. Und von da geht's los. Okay. Da habe ich dann Meldezeit. Dann habe ich Fußweg zum Bahnhof. Ja, okay. Und dann je nachdem, was ich mache, ob ich als Gastfahrt irgendwo hinfahre oder direkt einen Zug übernehme. Also ich, Gastfahrt würde auch zählen? Gastfahrt würde auch zählen, zur Schichtzeit, aber natürlich nicht zur Fahrzeit. Das zählt nicht zur Fahrzeit, ja, nee. Okay. Da bekommen wir immer so einen Arbeitsauftrag ausgedruckt mit der heutigen Schicht. Ja. Wir haben Dienstbeginn 12.59 Uhr und hier ist alles Punkt für Punkt aufgeschlüsselt. Wir haben 3 Minuten Meldezeit, 6 Minuten Fußweg, 3 Minuten Gastfahrt mit der S-Bahn, 30 Minuten Fußweg zum Zug von der S-Bahn. Das ist aber lang. Das ist lang, ja. Dann haben wir eine V1A, das bedeutet, den ICE aufrüsten, vorbereiten, deswegen das V. Und A bedeutet, dass der Zug schon aufgerüstet ist. Ja. Da haben wir eine Zeit von 27 Minuten dafür. Also die ganzen Prüfprozesse, die wir vorher gemacht haben. Dann haben wir eine betriebliche Fahrt. Das war die Fahrt von Abstellbahnhof bis zum Bahnsteig. 10 Minuten. Ja. So eine Pauschale halt. Ja. Dann haben wir eine eigene Wende, W1. Also Wenden mit einer Person. Oder ein Lokführer. Wären 8 Minuten. Ja. Dann haben wir 8 Minuten Standzeit. Also warten bis alles, bis zur Abfahrt warten quasi. Ja. Und dann Fahrzeit von Stuttgart nach Wiesbaden, 1 Stunde 59. In Wiesbaden wieder auf die andere Seite vom Zug gehen, wechseln. Dann von Wiesbaden nach Köln, 1 Stunde 16. Und so weiter und so fort. Ja, also ja. Das geht über 36 Punkte, die Schicht. Ja. Also Dienstbeginn nochmal, 12.59 Uhr, Dienstende 0.08 Uhr. Ja. Wäre eine Gesamtschichtlänge von 11 Stunden 9 Minuten. Davon werden 10 Stunden 24 bezahlt. Und wirklich, das ist eine Dreiviertelstunde Pause. Wirklich arbeiten tue ich, schutzrechtliche Arbeitszeit 9 Stunden 45 okay. in der Schicht. Ziemlich genau geregelt. Schon krass durchgeplant alles. Das fällt einem echt auf, ne? Alles auf die Minute genau. Ja. So, inzwischen sind wir beim Abzweig Breckenheim. Ja. LZB hat uns schon aufgenommen. Und jetzt haben wir ein bisschen eine andere Anzeige von der LZB auf der Strecke hier. 13 Kilometer. Genau, wir haben 13 Kilometer jetzt freien Fahrweg. Ja. Und V-Ziel steht auch schon dran mit 300. Ja. Aber wir sind durch die Weichen hier noch begrenzt auf 160. Also wir fahren wie schnell dürfen Weichen denn überfahren werden? Das kommt auf die Weiche drauf an. Maximal mit 200 gibt es Schnellfahrweichen mit 200 km/h. Und so im Bahnhof die Regelweichen, die haben so 40 bis 60 km/h. Und wie unterscheiden sich Schnellfahrweichen von so Standardweichen? Und die haben eben einen größeren Radius, die Schnellfahrweichen. Okay. Und mehrere Motoren, die die Weichenzunge umstellen, die haben ein bewegliches Herzstück. Also wo die zwei Gleise zusammenkommen, bei den langsamen Weichen ist das einfach zusammengeschweißt. Ja. Und hier haben wir bewegliche Herzstücke, dass da der Zug auch geführt wird. Ja, okay. Der Fahrhebel steht jetzt am Anschlag, Traktion 100, sagt dir das was? Ja, das sagt mir was. Ah, okay, sagt dir was. Gibt es hier jemanden, der hat so einen Twitter-Handle? Ja, Traktion steht auf 100%. Der Zug wird aber nicht sonderlich schneller. Ja. Weil hier geht es ordentlich einen Berg hoch. Ja. Das sieht man auch im Ebola. Und zwar haben wir da auf der rechten Seite so eine Zickzacklinie. Ja. In dem Fall jetzt hier sogar zwei Zickzacklinien. Das heißt, dass die Neigung von der Strecke hier größer 25% ist. Promille, Entschuldigung. Promille, Prozent, ja natürlich. Zahnradbahn. Ja, das wird man nicht schaffen. Ja. Ja, da arbeiten wir uns jetzt einen Berg hoch, bis wir die 300 erreicht haben. Ja, noch sind wir bei gut 200, 210 jetzt, ne? Ja. Genau. Und hier im Fahrplan sieht man die Geschwindigkeiten. Im Fahrplan stehen hier nur zugelassen 160 km/h. Wir fahren jetzt aber schon 210 km/h. Mhm. Das liegt daran, dass der Fahrplan für uns in der LZB auch nicht gilt. Okay. Würden wir jetzt aus der LZB-Übertragung rausfallen, weil das Kabel kaputt ist oder was weiß ich was, ja. Dann würde die Fahrplangeschwindigkeit gelten. Okay. Weiß die AFB eigentlich was von dem Streckenprofil, sodass der schon so gewissermaßen auch die Beschleunigung und so weiter und das Gas rausnehmen, vorausschauend machen kann? Ja, auf der Strecke hier weiß die das von der LZB. Und zwar haben wir hier eine spezielle Softwareversion von der LZB, LZB CRK2. Und die überträgt auch das Streckenprofil an das Fahrzeug. Okay. Das sehen wir auch nachher, wenn es einen Berg runter geht, dann schaltet die schon vorher die Leistung ab, obwohl wir noch nicht mal 300 drauf haben, weil die weiß, wir werden dann unten in der Ebene die 300 erreichen oder überschreiten. Ja. Ist aber eine Spezialität, gerade von den Neubaustrecken hier. Ja. Gerade weil hier die Topografie so ist. Ja, genau. Oder so extrem ist mit den maximal 40 Promille, die es hier gibt. Hier in dem Tunnel gibt es jetzt nicht mal Beleuchtung. Das ist auch irgendwie auffällig. Doch, es gibt eine Beleuchtung, die ist nur ausgeschaltet. Okay, warum? Das heißt, im Notfall können wir anfordern, dass die eingeschaltet wird. Okay. Und das ist auch das Interessante hier, wenn die Notbeleuchtung nicht funktionieren würde, dürfte man hier auch keine mit Reisenden besetzten Züge fahren. Okay. Eben alles Sicherheit. Aber es ist schon witzig, da mit knapp 300 in so ein dunkles Loch reinzufahren irgendwie. Ja, wir fahren ja auch 300, wenn es Nacht ist und draußen Nebel hat, dass wir nicht mal die Schienen sehen. Klar, sicher, ja. Ist dieses schnelle Fahren für euch irgendwie stressiger oder anders als 160 oder 200? Also jetzt nicht LZB versus nicht LZB, das ist schon klar. Ja. Sondern die Geschwindigkeit, also es gibt bestimmt Kollegen, denen macht das was aus, die fahren dafür auch nicht so schnell, also die fahren nicht beim Fernverkehr. Aber mir und Raimund macht es bestimmt auch nichts aus, wenn der da mit 320 durch Frankreich brettert. Also hat auch keine Auswirkungen auf die Art und Weise, was man dann tut. Also ich meine, wir haben vorhin schon mal gesagt, reagieren kann man ja nur... Ja. Man kann reagieren, nur das wird in meisten Fällen wenig halt bringen. Naja, klar. Also man muss reagieren, logisch. Aber sonst, ob ich jetzt 160 in der LZB fahre oder 300, macht für mich keinen großen Unterschied. Die Schienen sind leicht geneigt in den Kurven, richtig? Ja, die sind ziemlich stark geneigt sogar. Damit die Fliehkraft halbwegs passt. Ja. Naja, stimmt, hier merkt man es jetzt schon deutlich. Also wir fahren jetzt eine relativ enge Linkskurve, sagen wir mal, mit 300 und merken eigentlich nichts davon. Ja, stimmt. Weil das genau ausgeglichen wird wieder. Ja. Würden wir jetzt hier nur mit 100 fahren, würden wir das natürlich deutlich merken. Ja, fahren wir um. Ja. So, jetzt haben wir die 300 knapp erreicht. Raimund schaltet schon mal ab. Weil jetzt geht es wieder leicht einen Berg runter und wieder ein bisschen hoch und runter. Aber eigentlich sollte das der LZB ja machen. Nee. Die LZB, die begrenzt nur die maximale Geschwindigkeit jetzt. Ne, die AFB, Entschuldigung, ich verwechsel die beiden immer. Die AFB, kennt ja die Strecke. Ja, aber wenn er jetzt weiterhin aufgeschalten hätte, dann würde er sofort an die AFB anschlagen und die würde dann, sobald sie ein bisschen bergrunter geht, würde die ja sofort mit der elektrischen Bremse einsteigen. Okay. Braucht man nicht. Wenn man vorausschauend fährt, dann braucht die E-Bremse überhaupt nicht wirken, weil man entsprechend langsamer in den Gefälleabschnitt reinfährt. Ja. Die Energie wird zwar zurückgespeist, aber wenn man sie erst gar nicht verbraucht, ist es natürlich noch besser, als wenn man sie zurückspeist. Klar. Uns ist gerade ein anderer ICE entgegengekommen, vermutlich auch mit 300. Ja. Auf der freien Strecke hat man einen leichten Ruck gemerkt. Wie ist das in Tunnels? Merkt man da was? Da merkt man es kräftiger auf jeden Fall, ja. Aber gibt da keine Beschränkungen? Nee. Also auf der Strecke hier gibt es keine Beschränkungen. Können wir mit 300 durchfahren. Ja. Auf den älteren Schnellfahrstrecken haben wir eine Beschränkung, dass wir im Tunnel nur 250 fahren dürfen. Also in Anführungszeichen nur. Ja, ja. Und außerhalb wäre mit dem ICE 1 und ICE 2 280 möglich. Auf den älteren Schnellfahrstrecken, also Stuttgart-Mannheim und Hannover-Würzburg. Da war doch irgendwas mit Güterzügen. Ja, großes Problem immer noch. Und zwar darf sich so ein schneller ICE und ein Güterzug im Tunnel nicht begegnen. Weil der Güterzug dann ein Problem kriegt. Der Güterzug oder die Ladung davon könnte ein Problem bekommen. Deswegen gibt es da immer noch Probleme auf der Schnellfahrstrecke Ingolstadt-Nürnberg. Da dürfen Güterzüge zukünftig erst fahren, wenn die ETCS dort aktiv ist, weil es dann sogenannte Gate-Signale gibt vor den Tunneln, dass dort der Güterzug zum Stehen gebracht wird. Okay. Also das wird nicht fahrplantechnisch verhindert? Fahrplantechnisch wird es natürlich auch verhindert. So ist es zwischen Hannover und Würzburg und zwischen Mannheim und Stuttgart. Ja. Da fahren einfach tagsüber die ICEs und nachts die Güterzüge. Ja. So einfach ist das. Ja. Ja klar, aber man kann natürlich einen Fahrplan nicht so genau basteln, dass sich die dann auf freier Strecke begegnen und nicht im Tunnel. Das funktioniert nicht, nee. Naja, genau. Ja. Also es gibt die Möglichkeit, gerade jetzt in der früh morgens, wenn auch der letzte Güterzug verspätet über die Schnellfahrstrecke fährt, der kann dann da bis zum Betriebsbahnhof fahren lassen und da stellt dann hin. Dann kommt der ICE entgegen und dann kommt wieder eine Stunde nichts mehr und dann kann der weiterfahren. Ja. Aber tagsüber fahren keine Güterzüge auf die Schnellfahrstrecke. Ja. Und hier sowieso nicht auf der hier. Ja, klar. Ja. Hier darf nur der 403, 406 und 407 fahren. Ah, oder 401er nicht, der ursprüngliche alte ICE auch nicht. Nee, 401er, der packt das nicht, ne. Okay. Dem seine Antriebe reichen hier nicht aus. Okay. Vom Konzept her mit Triebkopf und dazwischen 12 Wagen. Ja, stimmt. Ja. Mit der Adhäsion wird es hier schwierig. Ja. Hat die AFB noch andere Spezialprogramme irgendwie jenseits von dem Streckenprofil abhängigen? Es ganz witzig. Und zwar, wenn wir ins Werk reinfahren, ja, haben wir noch bestimmte Beschränkungen. Und zwar zum Rangieren gibt es die 25 km/h, ja, als Beschränkung in der AFB. Also praktisch, dass man den AFB-Hebel komplett vorlegt, aber nur 25 freigegeben, mhm, bekommt. Okay. Und dann gibt es noch Hallenausfahrt mit 10 km/h, Halleneinfahrt mit 5 km/h und Waschen mit 2 km/h. Okay. Das heißt, alle Hebel vorne, Vmax 2 km/h. Aber wahrscheinlich ist das gerade mit den 2 km/h gar nicht so abwegig, weil von Hand 2 km/h fahren, das macht keinen Spaß. Gar nicht so einfach. Nee, das macht keinen Spaß. Oder müsstest du es so genau einzustellen? Ja. Und vor allem, wenn ich das richtig weiß, ich bin kein Bereitsteller, dann macht bei AFB 2 km/h, dann macht er auch sämtliche Luftklappen im Zug dicht. Gerade für die Waschanlage. Okay, weil man eben nur beim Waschen die 2 km/h braucht. Genau. Dann ist das also, okay. Ja. So, jetzt halten wir schon wieder in Limburg. Ich verkneife mir die Kommentare zum solchen Hochgeschwindigkeitsnetz. Ja, das ist halt ein spezieller ICE, den wir heute fahren. Ja, ja. Wir wollen ja auch ein bisschen Zeit haben zum Reden. Ja, ja. Da halten, glaube ich, nur ganz wenige in Limburg, ne? Ja, doch ein paar. Also, die haben einen riesen Parkplatz. Ja, Richtung Frankfurt rein. Raimund hat jetzt gerade das Bremsenbild umgeschaltet. Jetzt sehen wir, dass wir gerade nur mit der Wirbelstrombremse und mit der elektrischen Bremse bremsen. Mhm. Die Druckluft wirkt noch überhaupt nicht. So, jetzt sind wir auf 60 km/h. Jetzt fängt die Druckluftbremse an zu wirken. Aber nur an den Trägestellen, die nicht elektrisch gebremst sind. Okay. Und gleich im Stillstand. So, die Wirbelstrombremse geht jetzt weg. Ja. Die geht unter 50 km/h weg. Die E-Bremse bremst bis zum Schluss mit. Und jetzt kommen wir zum Stehen und alle Scheibenbremsen legen an. Ja. Passiert das auch automatisch? Alles automatisch, ja. Also das war jetzt dieser sogenannte Bremsmanager, der ja das steuert. Ja. Und jetzt, wenn wir hier aus dem Bahnhof wieder ausfahren, dürfen wir dann V-Ziel in 13 Kilometer wieder 300. Wir dürfen, also wir sind quasi immer noch auf der Schnellfahrstrecke, haben nur zufällig kurz angehalten. Genau. Aktuell zulässig sind 100 km/h. Ja. Weil wir nicht auf den durchgehenden Hauptgleisen sind. Ja. Fahren wir nachher. Woher weiß der, auf welchem Gleis wir sind? Die LZB jetzt? Weiß das, die weiß das auch. Ja, von dem Stellwerk. Okay. Die greift ihre Daten vom Stellwerk ab. Ja, okay. Mhm. Und das sind sämtliche Geschwindigkeiten einprogrammiert, von was da zulässig ist über die Weichen. Ja. Da drüben sieht man schön den LZB-Draht, ne? Genau. Das ist ein nicht geschirmtes Kabel. Ja. Sonst wäre es ja witzlos. Ja, genau. Ja. Das sieht man jetzt allerdings das zweite Kabel nicht. Das wird wohl da unten das drunter. Muss auf unserer Seite liegen, ja. Ja, da liegt es drüben. Ja, ja, das stimmt. Ja, hier sieht man es also. In unserem Gleis sieht man das da rechts. Ja. An dem Schienenfuß rechts verläuft das zweite, das zweite Kabel. Diese 100 km/h, die jetzt aktuell noch gelten, da sehen wir das Ende davon nicht jetzt in der LZB. Also da müssen wir uns quasi überraschen lassen, oder wir wissen das jetzt, wenn die Weichen hier zu Ende sind, dann wird die Geschwindigkeit automatisch auf die... Stimmt, weil eigentlich müsste da jetzt ja als Ziel drinstehen, die Stelle, wo es von 100 auf 300 geht. Genau dieses. Ja. Bei der älteren Software-Version von der LZB ist es so. Bei der neuen sieht man das jetzt nicht mehr. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Weil so sehe ich die nächste, die mich wirklich interessiert, sehe ich früher. Ja. Dafür sehe ich halt nicht, wann die hier endet. Ja. Aber ich krieg's ja dann mit, wenn der Zeiger hochgeht von den 100. Sprich, man kann logischerweise immer nur ein nächstes Event anzeigen. Ja, genau. Ist das eine Anzeigeproblematik oder ist das eine Datenverfügbarkeitsproblematik? Also weiß der Zug mehr? Der weiß mehr, als er anzeigt. Mehr, als er anzeigt, ne? Genau, also eigentlich, genau. Das ist immer ganz interessant, wenn man auf den älteren Schnellfahrstrecken fährt. Und man wundert sich, warum bremst der Zug jetzt schon? Ja. Mhm. Weil wir sehen es noch nicht, aber der weiß, dass nach dieser Langsamfahrstelle, dass da schon wieder die nächste kommt. Ja. Mhm. Ist eigentlich so ein Ding, ne, dass man, also generell vom Usability Engineering, dass man, dass da einfach die Transparenz fehlt. Ja, dass man quasi nicht den Lokführer in dem Fall in Kenntnis setzt, was wirklich passiert. Aber man möchte ihn ja auch nicht verwirren mit zu viel Information. Ja, das ist dann immer das Argument. Heißt ja immer so wenig wie möglich. Ja, aber wenn sich der Zug dann halt rätselhaft verhält, weil einem nicht klar ist, was passiert und warum. Ja, man sieht es ja dann recht schnell. Ja. Also man sieht es ja spätestens an diesem orangenen Anzeiger am Tacho, wenn der runtergeht. Ja. Und der bremst halt schon früher, weil der einen früheren Bremseinsatzpunkt hat. Ja. Das heißt, der Zeiger ist zwar noch auf 250, aber der Zug fängt schon früher zum Bremsen an, dass er da nicht gleich drüber läuft. Ja. Wenn ich jetzt manuell fahren würde ohne AFB, würde ich das ja gar nicht sehen. Bloß danach müsste ich halt schnell reagieren, weil mir der Zeiger sofort entgegenkommt. Ja, ja, ja, genau. Wen es interessiert, die LZB sendet und empfängt mit 36 bzw. 56 Kilohertz vom Zug zum Kabel bzw. zu der Streckenzentrale dann. Und die Datenübertragung sind 600 bzw. 1200 Baud. Okay. Aber die paar Bits, die da drüber fließen, oh, da reicht sagen, wie früher. Ja. Sehr früher. Die langsamste Datenübertragung, von der ich jemals gehört habe, war die Steuerung von Bohrköpfen bei so Erdölbohrungen. Aha. Da übertragen sie logischerweise auch Nullen und Einsen. Mhm. Und die machen das so, dass die pumpen ja da den Schlamm, die pumpen frisches Wasser runter und den Schlamm raus. Ja. Und in diesem, ich weiß nicht, ob es im Runter- oder im Raufweg ist, ist ein kleiner Propeller drin. Und wenn sie schneller pumpen und der Propeller sich schneller dreht, ist es eine Eins. Okay. Das heißt, die übertragen da wirklich so im 10-Sekunden-Abstand Nullen und Einsen, um die Richtung von dem Bohrkopf zu steuern. Aber funktioniert. Funktioniert. Und kommt an. Aber man merkt schon, dass der Zug die 300 auch nur auf der Ebene oder den Berg runter schafft. Ne? Sobald es leicht ansteigt, ist vorbei. Wenn es hochgeht, da schaffen wir es nicht, da auf die 300 zu beschleunigen. Ja. Wir haben jetzt schon wieder V-Ziel 100 km/h, weil wir in Montabaur halten. Hier sehen wir jetzt links und rechts die Kilometertafeln und oben drüber und unten drunter sind ja diese orangenen Balken noch. Ja. Das bedeutet, wir befinden uns jetzt gerade in einem Notbremsüberbrückungsabschnitt. Ah, also wenn jetzt die Notbremse gezogen werden würde, müssten wir sie überbrücken. Ja. Dann müssten wir rausgucken, ab wann die erste Tafel kommt ohne diesen orangenen Streifen und dann die Bremsung einleiten. Warum ist jetzt dieser Tunnel beleuchtet? Also wer entscheidet das und warum? Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht finden hier Wartungsarbeiten statt oder die haben vergessen, wieder auszuschalten. Aber standardmäßig ist er aus. Standard ist aus, ja. Und das macht man eigentlich nur zum Stromsparen. Ja. Weil hat ja keinen Vorteil im inneren Sinne. Nee, das ist rein Stromsparen. Ja. Also hier dürften wir auch noch nicht anhalten, weil war eine Brücke. Immer noch Notbremseüberbrückung. Jetzt sind die Tafeln. Oder hier war gerade eine ohne. Ja. Jetzt kommen sie schon wieder mit. Das heißt, hier zwischen den zwei Tunneln war jetzt, wenn überhaupt, 100 Meter. Ja. Hier hätten wir anhalten müssen. Ja. Bei gezogener Notbremse. Weil hier kommt die Feuerwehr ran oder Rettungspersonal. Es ist schon echt interessant, was alles zu bedenken ist, ne? Also jetzt bei demjenigen, der das hier alles plant, baut. Ja, oje. Ist ja auch bei uns, die Zugführer, Zugbegleiter, die sind ja auch alle mit den Rettungsmaßnahmen hier geschult. Ja. Das ist ja wie in der Luftfahrt. Der es nicht weiß, der meinte halt, dass die Stewardess nur Orangensaft und Tomatensaft verteilt. Aber die haben eigentlich ganz andere Aufgaben. Ja, ja, klar. Vielleicht noch interessant zu erwähnen wäre bei der LZB CRK2, die wir hier fahren, die Geschwindigkeiten, wenn es in den Abzweig reingeht, wie jetzt die 100 km/h in den Bahnsteig hin. Und zwar, wenn wir signalgeführt fahren, haben wir ein Einfahrsignal. Ja. Im Einfahrsignal wird die Geschwindigkeit angezeigt, wie jetzt zum Beispiel 100 km/h. Ja. Und ab dem Einfahrsignal haben wir die 100 zu fahren. Obwohl die Weiche erst, was weiß ich, 500 Meter später kommt. Und bei der LZB, CRLK 2 hier, die nimmt als Zielpunkt wirklich die Weiche. Das heißt, wir können über das Einfahrsignal, das für uns eh nicht gilt, können wir theoretisch noch mit, was weiß ich, 150 oder so drüber fahren und dann wirklich nur ab der Weiche 100 km/h. Türen geöffnet. Und grundsätzlich gelten die Geschwindigkeitsbeschränkungen immer bis zum Zugende. Also du musst den Bereich komplett durchfahren haben, bevor du wieder beschleunigen darfst. Ja, da gibt es auch Ausnahmen. Die sind in einem Fahrplan durch eine gestrichelte Linie angedeutet. Mhm. Zum Beispiel beim Bahnübergang. Mhm. Wenn ich eine Geschwindigkeitseinschränkung am Bahnübergang habe, weil der nicht einsehbar oder nicht gut einsehbar ist für Straßenverkehrsteilnehmer, ja, dann macht es ja wenig Sinn, dass ich einen kompletten Zug dann noch mit 30, 40 über den Bahnübergang drüber fahre. Ja, weil der Zug ja dann schon da ist. Genau. Und da haben wir dann, da kann man dann mit Zugspitze schon wieder beschleunigen. Okay. Kriegen wir natürlich angezeigt. Ja. Sind Bahnübergänge für euch generell irgendwie üblicherweise relevant? Eigentlich nicht, oder? Also wenn da eine Geschwindigkeitsbegrenzung existiert, dann merkt ihr das als Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Aber ansonsten? Es gibt verschiedene Arten von Bahnübergängen. Also ich meine jetzt schon beschrankte. Ja, also einerseits die technische Sicherung vom Bahnübergang selber, das interessiert uns als Lokführer aber nicht oder weniger, sondern die Sicherungstechnik, die von der Strecke ausgeht. Mhm. Das heißt, es gibt Lokführerüberwachte Bahnübergänge und fernüberwachte Bahnübergänge. Mhm. Also beim Lokführerüberwachten Bahnübergang bekomme ich ein Überwachungssignal. Da kommt erst eine Tafel, die mir sagt, hier wird der Bahnübergang eingeschaltet. Dann kommt ein Überwachungssignal, das mir anzeigt, ob der Bahnübergang jetzt technisch gesichert ist oder nicht. Ach so, jetzt verstehe ich. Genau. Also ihr schaltet ihn nicht, ihr macht nicht die Schranken zu. Also nicht manuell, der Zug macht es, wenn der mit seinem Rad da drüber fährt, okay, über den Kontakt. Mhm. Und dann müsst ihr quasi gucken, wir müssen gucken, ob, dann das Signal, ob das auch funktioniert. Anzeigt. Ja, okay. Mhm. Wenn das nicht so ist, müssen wir vor dem Bahnübergang halten, ja, und den nochmal manuell sichern. Mhm. Also wirklich aussteigen und die Schranken runterkurbeln. Ja, runterkurbeln. Ja, oder irgendeinen Knopf drücken, ja, oder schlüsseln. Schlüssel oder reinstecken. Oder je nachdem, gibt es auch modernere Formen. Da brauchen wir dann nur hinfahren und dann merkt er, dass da jetzt ein Zug ist und dass er dann runtergeht. Mhm. Aber wenn das Signal nicht kommt, dann ist ja meistens irgendwas gestört. Ja. Kann sein, dass der gar nicht mehr geht. Ja. Dann gibt es die sogenannte Minimalsicherung. Mhm. Minimalsicherung heißt gucken und pfeifen. Genau, also weil ich war letzte Woche eben auf einem Flugplatz, wo eine Bahnstrecke mit ungesicherten Bahnübergängen, mhm, vorbeilief und da ist alle halbe Stunde in Zug gefahren und hat immer gehupt und zwar auf jedem von diesen blöden Feldwegen. Das müssen die, ja. Aber hier auf zur Hauptstrecke, ja, klar, da haben wir fernüberwachte Übergänge. Das, ja, heißt, der Fahrdienstleiter ist dafür verantwortlich. Ja. Also die Bahnübergänge werden auch entweder vom Zug bedient oder vom Fahrdienstleiter, indem er Signal auf Fahrt stellt. Mhm. Und er überwacht die. Mhm. Falls der sich nicht schließt, hält er uns mit dem Nothaltauftrag an. Mhm. Auf diesen Schnellfahrstrecken gibt es aber keine Bahnübergänge. Nee. Also Bahnübergänge bei Strecken über 160 km/h gibt es nicht. Okay. Das ist die höchste zulässige Geschwindigkeit, ja, die wir über den Bahnübergang fahren dürfen, ja, 160. Ja. Das ist jetzt unabhängig von der LZB. Ja. Weil das ist ja auch zufällig die Geschwindigkeit. Ja. Auf das sind wir jetzt noch nicht eingegangen, das wollte ich auch noch erwähnen, und zwar das Abfertigungsverfahren für Züge allgemein. Okay. Abfertigung bedeutet Türen schließen, abfahren. Ja. Vereinfacht gesagt. Aber da gibt es in der Vorschrift, gibt es das sekundengenau, ist das aufgeschlüsselt. Okay. Und zwar geht es los mit 20 Sekunden vor Abfahrt, wird die Bandansage bedient und der Zugführer schlüsselt sich frei. Freischlüsseln bedeutet, dass an seiner Tür die Tür nicht schließt. Ja. 10 Sekunden vor Abfahrt Achtungspfiff, mhm, 8 Sekunden vor Abfahrt Zugführer bedient die Türschließeinrichtung, mhm, dass alle anderen Türen schließen, außer seine. Und wo die anderen Zugbegleiter noch stehen, die schlüsseln sich auch frei. Ja. 2 Sekunden nach Abfahrt melden die Betreuer an den Zugführer fertig und schließen ihre Tür, steigen selber ein. 5 Sekunden nach Abfahrt wird das ZP9, also der Abfahrauftrag, bedient. Nach 7 Sekunden also, steigt er ein. Der Zug fährt da noch nicht. Der Zug fährt noch nicht. Dieses, nee, Abfahrt ist quasi der virtuelle Punkt, bei dem, genau, man irgendwie definiert, ja, jetzt, ja, ist planmäßig Abfahrt. Also mit Zeigersprung fährt er noch nicht ab, theoretisch. Ja. Ja. Nach 7 Sekunden steigt der Zugführer ein, nach 11 Sekunden leuchtet das ZP9 auf. Ja. Also das leuchtet verzögert auf. Ja. Er bedient es am Bahnsteig. Ja. Aber das hat ein Relais drin, dass es verzögert aufleuchtet, ja, dass wir nicht sofort abfahren können, ja, wenn, ja, er noch nicht drin ist. Ja. Und nach 19 Sekunden schaltet der TF die Zugkraft auf. Okay. So viel zur Theorie. Ich finde es bemerkenswert, dass das so detailliert beschrieben ist. Die Praxis sieht natürlich, ja, klar, anders aus. Ja. Da hält sich keiner wirklich dran. Ja, das geht ja nicht. Wenn da ein Fahrgast noch in letzter Sekunde angerannt kommt, dann wird er noch mitgenommen. Klar. Fand ich nur witzig, als ich die Vorschrift für die Zugführer mal angeguckt habe. Ja. Dass die da wirklich so einen Ablauf, so ein Schema haben. Ja. Dann hätte ich noch was zu den Wartungsintervallen vom ICE. Ist vielleicht auch ganz interessant. Ah, ja. Ja. Und zwar haben wir vorhin, wo wir draußen waren, schon mal gesehen, da gibt's ein Datum angeschrieben mit der großen Revision. Und das ist das einzige Datum, das für uns wirklich ersichtlich ist, aber der Zug hat natürlich noch viel mehr Kontrollen. Das sind mir keine Profis als Lokführer, haben wir eigentlich auch nichts zu tun, sondern von der Werkstatt, aber ich habe mir die Daten mal angeguckt. Also alle 4000 Kilometer geht er in die Inspektion. Da gibt es eine Ultraschall-Laufwerkskontrolle. Alle 4000 Kilometer, das ist dreimal Köln und zurück. Ja, also quasi alle anderthalb, zwei Tage geht er da rein. Dann wird per Ultraschall werden die Räder geprüft, ob da irgendwelche Haarrisse drin sind. Dann alle 20.000 Kilometer gibt es eine Nachschau. Also da wird das Nötigste, was sie gucken müssen. Dann alle 80.000 Kilometer gibt es eine kleine Inspektion. Mhm. Alle 240.000 Kilometer eine mittlere Inspektion. Alle 480.000 Kilometer eine große Inspektion und alle 1,65 Millionen Kilometer gibt es dann die große Revision. Also praktisch wie beim Flugzeug der C-Check. Ja, ja, ja. Und das entspricht beim ICE alle 2 bis 3 Jahre. Mhm. Alle 2 bis 3 Jahre hat er seine 1,6 Millionen Kilometer runtergespult. Ja. Und da, wo du gerade drauf sitzt, da ist der Kilometerzähler. Ah, okay. Kannst du vielleicht mal kurz gucken, wie viele Kilometer der schon drauf hat? Das ist noch ein mechanischer Zähler. Vorteil, kann nicht kaputt gehen. Ja. Also unser ICE hier hat schon 6,5 Millionen Kilometer drauf. Das heißt, der war da schon. Ja, witzig. Viermal beim C-Check. Ja. Und hier hinten sieht man ja auch noch, hier ist die Datenspeicherkassette. Fahrtenschreiber. Fahrtenschreiber quasi. Da ist da so ein was ist denn das, so eine Komm-Schnittstelle zum Auslesen. Ja, seriell sieht es aus. Serielle Schnittstelle. Ja. Wer liest den aus und wann? Im Routinefall, die Werkstatt, alles so und so viele Kilometer, weiß ich jetzt nicht wie lang. Ja. Und falls hier irgendwas passiert, ja gut, klar, dann wird er auch rausgelesen. Natürlich, aber so dieses generelle Überwachen passiert quasi mit der Wartung und nicht von irgendeinem Bahnpolizei-Mensch, eure Fahrtenschreiber kontrolliert. Weiß ich jetzt nicht. Hat die Bahnpolizei die Möglichkeit? Nee, hat keine Möglichkeit. Also ja. Bahnpolizei kann hier nicht ihr Gerät anstöpseln und gucken, es läuft nicht. Ja. Ja, war auch nicht ganz ernst gemeint jetzt mit Bahnpolizei, aber dass irgendein Beauftragter regelmäßig. Das war durchaus berechtigt, weil wenn wir einen Unfall haben, kommt wirklich die, nicht Bahnpolizei, sondern Bundespolizei heißt es jetzt, und stellen das sicher. Ja. Wir können jetzt aber nicht den Datenschreiber rausbauen, sondern wir können den nur sperren. Das heißt, dass die Aufzeichnung gesperrt wird, dass die nicht wieder überschrieben werden kann. Ja. Oder da gibt es noch einen Unterschied. Es gibt einen kurzzeitigen Speicher, der detailliert aufschreibt. Ah, ja. Und dann schreibt er das in den langzeitigen Speicher rein, der dann weniger Daten aufschreibt oder größere Abstände. Ja. Und wenn wir einen Unfall haben, müssen wir den Kurzzeitspeicher sperren, dass der nicht wieder überschrieben wird. Ah, okay, so. Ja. Mhm. Bei neueren Zügen ist es, glaube ich, nicht mehr relevant. Zum Beispiel Taurus, der hat so einen großen Speicher drin, da gibt es keinen Kurzzeitspeicher mehr, der speichert alles weg. Klar, ja. So, jetzt kommen wir hier vor dem Bahnhof nochmal. Wir sind außerplanmäßig zu stehen gekommen, wie die offizielle Durchsage heißt. Noch bitte nicht aussteigen, ja, gleich. Jetzt. Jetzt stehen wir. Er hört mir jetzt eigentlich gar nichts, ne, wenn er steht. Also im Gegensatz zu 101 mit irgendwelchen Kompressoren und Luft und irgendwas. Genau, ich höre hier nur. Klimaanlage hört man ein bisschen ganz und hier leicht, hört man ein bisschen die Lüfter vom Steuergerät, von den Rechnern. So, jetzt geht's weiter. Ja. Und jetzt sieht man, dass das Signal nicht grün wird, sondern das wird dunkel. Ja, weil jetzt die LZB wieder zählt. Genau. Wir sind nach wie vor LZB geführt und da ich jetzt nicht an einem haltzeigenden Hauptsignal vorbeifahren muss, weil der Weg bis zum nächsten Signal noch nicht frei ist, signaltechnisch, allerdings LZB-technisch. Ja. Genau. Deswegen wird es für mich dunkel. So, ich habe jetzt hier auf dem Display schon mal die Ersatzanzeige geladen. Das sehe ich nämlich meine Zielentfernung zum Signal auf einen Meter genau. Ah, okay. Das geht jetzt wieder über Entfernungszählung. Genau, das ist jetzt praktisch der Wert, den der Zug von der LZB bekommt. Ah ja, okay. Mhm. Damit du da möglichst präzise halten kannst. Genau. Ja. Und dann kann ich auch die AFB kurz inaktiv schalten, dass die mir keine Haltebremsung kurz vorher reinhaut. Ja. Weil die, wenn du mal, was weiß ich, 5 km/h schnell bist, bremst die dich von uns ab. Genau, wenn ich dann mich ein bisschen verbremst habe, nochmal auslösen will, vorrollen will, sagt die, nee, bleib stehen. Ja. Und da drücke ich jetzt einfach die Taste auf den Bremssteller. Ja. Die heißt was? Das ist ein Umschalttaste. Achso, jetzt hast du sie ausgeschaltet. Jetzt habe ich die AFB inaktiv geschaltet. Ja. Die geht automatisch wieder an. Ja. Wenn wir zum Stehen kommen. So, jetzt darf ich einerseits nicht über den Halt drüber fahren und andererseits nicht über den roten Zeiger. Mhm. Die Bremskurve. Der rote Zeiger ist die maximale Geschwindigkeit. Genau, ja. Die aktuell noch zulässige bis zum Halt hin. Genau, und die hier wird ja kontinuierlich geringer, weil dich die LZB quasi runterbremst. Genau. Ja. Und du musst möglichst bis zum Signal fahren, sonst passt dein Zug nicht in den Bahnhof. So ist es. Ja. So, 3 Meter vorher. Gut. Passt. 2 Meter. Gerade eine Runde geschnappt. Das dürfte passen. Lass uns mal noch ein bisschen über Lokführer-Themen reden. Also weniger über den Zug, sondern mehr über den Lokführer an sich. Ihr müsst ja alle Strecken- bzw. Bahnhofskenntnis machen. Da haben wir in der Nahverkehrsepisode auch schon drüber gesprochen. Genau. Und in der Nahverkehrsepisode war es so, dass der Kollege, weiß ich nicht, irgendwie 20 verschiedene Nahverkehrsstrecken hatte. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr weniger, mehr? Ja, 20 kommt auch ungefähr hin. Also wir haben natürlich deutlich längere Strecken im Fernverkehr. Ja. Und auch viele Umleitungsstrecken. Dass wir da nicht gleich aufgeschmissen sind, sobald irgendwo eine Streckensperrung ist. Okay. Also, man könnte ja mal mich als Beispiel nehmen. Ja, zum Beispiel. Ja, ich fahre von Stuttgart aus. Also, unsere Grundstrecke ist, oder ja, ist die Strecke nach München. Stuttgart-München direkt. Dann von Stuttgart nach Singen. Da fahren wir das Teilstück vom Intercity Stuttgart-Zürich. Da ist in Singen dann Lokwechsel. Kommt der Schweizer. Dann fahre ich Stuttgart-Karlsruhe. Bis Offenburg, dann von Stuttgart nach Saarbrücken, Stuttgart-Frankfurt, dann haben wir so Dreieckstouren, Stuttgart-Frankfurt und dann von Frankfurt über Würzburg-Nürnberg nach München, also wo wir nicht wieder in Stuttgart rauskommen direkt. Ja. Und dann von Stuttgart auch über Frankfurt nach Köln und zwar über die Schnellfahrstrecke und am Rhein entlang, linksrheinisch die Intercities. Und ich habe dann maximal bis Düsseldorf Streckenkenntnis. Also noch jenseits von Köln bis jenseits Düsseldorf. Jenseits von Köln noch ein bisschen, ja. Also weil da gibt es ja auch Züge, die bis Dortmund durchfahren. Ja. Da wird da dann Lokführer gewechselt, üblicherweise wird gewechselt. In Köln wird üblicherweise gewechselt. Wir haben ein paar Kollegen noch, die fahren bis Dortmund. Ja. Ist dann ein anderer Dienstplan. Ja. Die haben eben andere Qualifikationen. Ja, ja. Dann haben wir noch Kollegen, die fahren mit der Diesellok nach Oberstdorf und nach Lindau. Mhm. Also sprich, dann, Diesel fährst du dann gar nicht? Nee, Diesel fahre ich nicht. Das, das sind auch recht wenig Leistungen, die wir damit haben. Ja. Dann vorhin hast du mit dem Raimund schon ausführlich drüber geredet, die Paris-Fahrer. Ja. Ja, das war's dann eigentlich mit Streckenkenntnis. Dann halt noch die Umleitungsstrecken, gerade so Frankfurter Raum oder Mannheimer Raum oder von Stuttgart nach München, wenn man da Umleitung fahren müssen über Geltendorf oder über Donauwörth. Ja. Dann haben wir noch die Strecke Stuttgart-Nürnberg, habe ich jetzt noch vergessen. Ja. Und Umleitungsmöglichkeit Richtung München haben wir da von Stuttgart nach Aalen und dann nach Nördlingen nach Donauwörth. Ja. Also da sind wir schon, haben wir schon einige Strecken. Und müsst ihr die Streckenkenntnis irgendwie aktuell halten, indem ihr dann jede Strecke regelmäßig fahrt? Einmal im Jahr müssen wir da langfahren. Ansonsten mindestens. Mindestens einmal im Jahr. Okay, ja, das geht ja. Das sorgt dann eure Lokleitung dafür, dass ihr... Das macht der, sorgt der Diensteinteiler dafür. Genau. Aber es ist nicht garantiert. Also wenn uns was verfällt, wir sind in der Selbstüberwachung. Das heißt, wenn uns was droht zu verfallen, müssen wir dann darauf hinweisen. Okay. Und dann sagt der, ja, ist egal, wenn du dann immer lang fährst, oder er lässt uns da nächsten Tage deine Schicht fahren. Ja. Wichtig ist eigentlich die Bahnhofskenntnis. Okay. Also Streckekenntnis draußen, die Strecken sehen alle mehr oder weniger gleich aus, die Signale sind alle mehr oder weniger die gleichen, unsere Signalsysteme. Da ist halt wichtig, wenn da irgendwie ein Signal versteckt hinter einem Busch ist, dass man das kennt. Oder zum Beispiel in Köln, da sind die Vorsignalabstände teilweise erheblich kürzer, da sind es zum Teil nur 400 Meter, dass man solche Dinge weiß. Ja. Aber wichtig ist halt im Bahnhof, dass ich weiß, wie ich mit meinem Zug, der abgestellt wird, wie ich mit dem in Abstellbahnhof komme, wie ich mit der vom abgestellten Zug mit der Lok in Betriebshof komme. Und das ist überall örtlich geregelt. Okay. Und deswegen ist es wichtig, dass man das weiß. Ist das auch noch Bahnhofskunde? Bahnhofskunde. Und da ist genau. Dann wahrscheinlich Stuttgart, München vermutlich. Genau, Stuttgart, Ulm, Augsburg, ein bisschen. Da fahren wir eigentlich nur durch. Ja. München, Nürnberg, Frankfurt, Köln, Karlsruhe sind also die größeren Punkte, wo man sich auskennen muss, wie man da reinkommt in die Abstellbahnhöfe. Okay. Mhm. Und über Fahrzeuge weiß ich, ob wir schon geredet haben, aber da hast du logischerweise die ganzen Intercity, also ICEs. Ja, also Pflicht bei uns im Fernverkehr in Stuttgart ist natürlich die Baureihe 101, 120 von Intercity. Ja. Mitsamt den Steuerwagen, da gibt es noch drei verschiedene. Okay. Dann ausgebildet wird es aktuell nicht mehr. Die älteren Loks, Baureihe 110, 115. Mhm. Sind ja schon 50 Jahre alt, die fahren wir auch noch zum Teil. Vor allem Schadwagenüberführungen haben wir damit. Da ist ja Geschwindigkeit egal. Hauptsache, der kommt irgendwann mal an mit den Wagen. dann habe ich noch vom Güterverkehr ein paar Loks, aber die fahre ich ja hier aktiv nicht mehr. Verfällt dir das dann auch? Die verfallen nicht, aber ich kann eine Wiedereinweisung verlangen. Also wenn ich da, das heißt nach anderthalb Jahren, nicht mehr drauf gefahren bin, kann ich sagen, ich kenne mich dann immer drauf aus. Ja. Ich möchte mal gerne wieder drauf kommen, drauf gucken. Ja. Und dann habe ich natürlich ICE-Baureihen, wobei ich da nicht mal alle habe, weil wir fahren zwar alle, aber da haben wir nicht so viele Leistungen, dass alle drauf auf allen ICEs Ausbildung brauchen. Ja. Also ich habe ICE 1, 2, 3 und den ICE T gibt es noch, Baureihe 411, 415 mit Neigetechnik, den habe ich nicht. Ja, okay. Ja, davon gibt es ja nur eine Handvoll, oder? Da gibt es schon einige davon, aber nach Stuttgart kommt eben nur abends einer und der fährt morgens wieder weg. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber geredet, über so eine typische Schicht. Wie oft musst du auswärts übernachten? Oh, zum Glück selten. Okay. Also unsere Dieselfahrer, die müssen öfters, weil dann ihre Schichten nach Lindau, Oberstdorf, das sind grundsätzlich Übernachtungsschichten. Das kann da schon sein, dass der zweimal die Woche Übernachtung hat. Bei mir kommt so einmal im Quartal. Naja, okay. Das ist handelbar. Ja, okay. Dafür habe ich viele Nachtschichten. Also so durchschnittlich einmal die Woche. Die kommt dann natürlich gebündelt. Also ich habe mal drei Wochen keine Nachtschicht und dann mal wieder drei Tage. Also vier Tage hintereinander Nachtschicht. Nachtschicht heißt dann wirklich die Nacht durchfahren oder spät ankommen bzw. früh beginnen? Also weil Passagierzüge fahren ja eigentlich nicht die Nacht durch. Personenzüge. Ja, doch, wir haben Nachtzüge. Ja, aber also, okay. Wir haben zum Beispiel eine Schicht, da beginnen wir abends um 6, fahren in ICE schnell nach Köln, dort Pause. Und dann Köln abends, wann fährt er? So 23 Uhr ungefähr, lösen wir da einen Nachtzug ab. Okay. Und dann fahren wir über die langsamsten Strecken, die es gibt, Richtung Mannheim. Dort wird noch umrangiert. Und dann sind wir morgens um 4:30 in Stuttgart. Okay. Kommt Güterzug-Feeling auf. Genau, das ist dann wirklich Güterzug-Feeling, ja. Also die meisten Nachtschichten ist wirklich so, dass wir da abends oder rund um Mitternacht irgendwo ankommen im Bahnhof und dann den Zug hinstellen oder noch irgendwo parken. Der wird dann gereinigt, entsorgt, also die WCs da. Und dann geht es morgens um 4 rum weiter. Und was machst du dann in der Zwischenzeit? In der Lok irgendwie Hängematte aufhängen, wie der Thomas D83 und schlafen, oder? Naja, also in meine TGW-Schichten, die erste Klasse ist sehr bequem. Okay. Ansonsten, wenn wir Pause haben und kein Fahrzeug bewachen müssen, gibt es halt überall diese Ruheräume. Also sind auch nachts offen? Die sind für nachts gedacht, ja. Okay. Die Ruheräume. Da haben wir entweder hier komplett ebene Pritschen oder halt solche Relax-Liegen. Okay. Kann man sich ein bisschen bequem machen. Aber es gibt auch viele Kollegen, die schlafen da überhaupt nicht nachts, packen dann ihr Buch aus. Ja. Du hast ja vorhin schon erzählt, wie du zum Fernverkehr gekommen bist, über S-Bahn und Güterverkehr und so. Ist das typisch? Muss man sich da hocharbeiten oder darf auch jemand, der frisch zum Lokführer ausgewählt wird, fahren? Wir haben vorletztes Jahr war es, haben wir Quereinsteiger ausgebildet in Stuttgart. Das heißt, wirklich externe Leute machen ihre Ausbildung zum Lokführer und machen dann im Rahmen der Ausbildung auf der Baureihe 101 und Steuerwagen und eben Wagentechnisches und fahren dann direkt in der City. Die sind dann allerdings noch begrenzt auf 2 Strecken, müssen sie eine gewisse Schichtzahl erfüllen. Ja. Und dann geht es irgendwann mal weiter mit ICE-Ausbildung. Also ICE 1 wird dann wohl als erstes kommen. Das sind dann noch rund 2 Wochen Ausbildung. Ja. ICE 1 und 2 ist da zusammengefasst, das ist eine Ausbildung, weil die sind praktisch identisch. Ja. Kleine Änderung halt. Ja. Dann kommt dann irgendwann der ICE 3, das sind auch nochmal so rund 2 Wochen Ausbildung und dann sind die voll einsetzbar. Fährt sich eigentlich so ein Triebzug, wie jetzt hier der ICE 3, nennenswert anders als so ein Doppeltraktionszug wie zum Beispiel der ICE 1, 2? Merkt man das? Na, es ist schon ein komplett anderes Fahren, ja. Inwiefern? Naja, der ICE 1 hat wesentlich weniger Power. Okay, ja gut, hat weniger Leistung einfach. Man sitzt praktisch auf einer Lok. Ja. Das heißt, die Federung ist nicht so angenehm wie hier mit den Luftfedern. Okay. Also man hat halt dieses Lok-Feeling auf dem ICE 1. Aber das ist ja mehr so eine Komfortfrage. Komfort, ja, das auch. Und vom Bremsen her, ja gut, fühlt sich halt ein bisschen anders an. Okay. Bremst anders, löst anders. Ja. Auf so große Unterschiede vom Fahren her ist jetzt nicht. Musst du wie Piloten auch regelmäßig irgendwie einmal im Jahr, Checkfahrt, Simulator? Einmal im Jahr ein Simulator. Wobei, das ist nicht so ganz wie Piloten, da habe ich ja gehört, das ist ja teilweise mehrtägig, dass die da sind. Wir müssen 2 Stunden hin. Okay. Das ist dann eine Einführungsfahrt, machen wir da. Dann kommt die Überwachungsfahrt, dass wir da geprüft werden. Auf betriebliche Besonderheiten, also nicht auf die Technik vom Zug. Ja. Und danach kommt noch eine Übungsfahrt mit einem Thema, das wir uns raussuchen können. Was macht man da zum Beispiel? Also ich habe jetzt zufällig gerade die Einladung für einen Simulator dabei und da hinten sind die Themen aufgelistet. Ja, okay. Das zähle ich jetzt nicht alles auf. Also das sind ungefähr 40 betriebliche Unregelmäßigkeiten, die wir uns da raussuchen können. Zum Beispiel Fahren auf Sicht mit Befehl oder dass wir ein Ersatzsignal bekommen, dass wir ins Gegengleis fahren oder in der LZB irgendwelche betrieblichen Besonderheiten, zum Beispiel LZB-Übertragungsausfall. Okay. Da gibt es natürlich auch entsprechende Sachen, die wir da beachten müssen und drücken müssen. Ja. Dann haben wir so Klassiker wie zum Beispiel Nothaltauftrag geben. Das üben wir jedes Jahr, dass wir da auch fit sind, wenn wir das mal wirklich machen müssen. Nothaltauftrag geben heißt was? Das heißt über Zugfunk, dass ich einen Notruf aufbaue. Dann muss ich kurz warten, bis der Notruf aufgebaut ist. Und dann wird der, haben wir vorhin ja schon angesprochen, an alle Züge in der Funkzelle gesendet. Und da ist halt wichtig, beim GSMR müssen wir normalerweise keine Taste drücken, das ist ja wie ein Handy. Ja. Aber bei diesem Notruf habe ich die Taste zu drücken im Sprechhörer. Und wenn man da natürlich einen entsprechenden Unfall hat, dass man das auch wirklich jedes Jahr übt, dass man auch wirklich die Taste drückt und dann noch kurz wartet und dann uns seinen Spruch absetzt. Ja. Der muss natürlich auch passen. Ja. Dann haben wir noch Themen wie Notbremse gezogen, Störung an einem Bahnübergang. Ja. Und wirst du auch während deiner regulären lokführerischen Arbeit irgendwie mal spontan überprüft, dass da mal irgend so ein Chef oder Bahnoberlokführer oder einer vom Eisenbahnbundesamt zu dir reinsitzt und sagt, so, jetzt fahr mal, ich guck dir mal zu. Das kann jederzeit passieren, dass vom Eisenbahnbundesamt einer vorbeikommt, der guckt, wer ich bin, der meine Papiere überprüft, meine Sachen, die ich dabei haben muss. Ich muss zum Beispiel eine rot abblendbare Handlampe dabei haben, um den Nothaltauftrag zu geben bei Dunkelheit. Ja. Solche Dinge überprüfen die da. Okay. Und ansonsten kommt eben mein Gruppenleiter mit 2-mal im Jahr und macht eine Überwachungsfahrt. Okay. Der guckt mir dazu und dann werden betriebliche Themen noch besprochen, was aktuell Neues gibt. Ja. Ja. Okay. Vorhin hat unser aktiver Lokführer Raimund ein Tablet mitgenutzt. Ja. Und zwar nicht nur sozusagen während der Vorbereitung, um da irgendwie halt mal im Netz zu gucken, ob der Zug Verspätung hat, den man jetzt übernimmt, sondern auch tatsächlich während der Fahrt. Erzähl dir mal, was ihr mit dem Tablet macht. Genau, ja. Also wir haben da letztes Jahr ein Tablet bekommen, so ein 10-Zoll-Tablet. Und da haben wir unsere eigene Software drauf. Und da haben wir die Möglichkeit, sämtliche Weisungen, Informationen, die Übersicht von den Langsamfahrstellen, die LA und so weiter, alles elektronisch aufzurufen. Das heißt, nur nochmal zum Verständnis, ihr habt hier diesen elektronischen Fahrplan, die Ebola, die da mitläuft. Genau, das ist unser Fahrplan, ja. Genau, und dann gab es bisher immer noch die gedruckten LAs, die nicht ins System eingepflegt waren. Also das heißt zwar Ebola, aber es ist keine LA drin. Elektronischer Buchfahrplan und LA, genau, aber die LA ist da nicht enthalten. Genau, und LA steht für Langsamstellen. War mal geplant, dass es da reinkommt, aber ist inzwischen nicht mehr aktuell. Das haben sie dann immer weitergeführt. Und deswegen haben wir die gedruckte LA, die müssen wir jetzt immer noch dabei haben. Das Tablet ist aktuell nur noch parallel Probebetrieb. Okay. Das heißt, was er dann da quasi vorne vor sich stehen hatte, war die elektronische Version der LA. Genau, da. Die haben wir da drauf auf dem Tablet. Und können wir uns mit dem Tablet anzeigen lassen. Okay. Sinn der Sache ist natürlich, dass wir dann den ganzen Wust an Papieren irgendwann mal bekommen. Klar, ja. Ja. Da haben wir sämtliche Weisungen drauf. Das ist halt auch gut, dass man das Zeugs immer dabei hat jetzt. Ja, klar. Also wir haben sämtliche Arbeitsmappen dabei von den Triebzügen und von den Loks. Ja. ETCS-Handbücher. ETCS. Kleiner Insiderwitz. Genau. Auch wichtig, wenn wir im Bahnhof rumrangieren, müssen wir die sogenannten örtlichen Richtlinien kennen. Mhm. Und das sind seither so dicke Wälzer, die auf der Lok liegen, und die haben wir jetzt auch hier elektronisch. Okay. Da stehen Besonderheiten vom Bahnhof drin, dass ich in dem und dem Gleis nur langsamer oder dass ich da langsamer fahren muss. Wie ich meinen Zug zu sichern habe, wie das Gefälle in den Abstellgleisen ist. Weil je nachdem muss ich da eventuell mehr Handbremsen anziehen, dass der da über Nacht auch sicher stehen bleibt. Ja. Das steht alles in den örtlichen Richtlinien drin. Das Zeug weiß man aber, wenn man Bahnhofskenntnis hat. Nee, das kann man nicht auswendig wissen. Okay, also da muss man wirklich reingucken. Okay. Ja. Mhm. Da stehen auch die Funkkanäle drin. Es gibt noch ein paar Bahnhöfe, die haben noch einen analogen Funk. Ja. Also Rangierfunk haben wir jetzt auch digital. Ja. Aber ein paar Bahnhöfe gibt es noch, da haben wir den Analogfunk und da muss man den Kanal wissen, wen man wo erreicht. Das steht alles in dem Buch drin. Mhm. Das ist wichtig. Dann haben wir die Möglichkeit, mit dem Tablet uns einen Ersatzfahrplan zu laden. Das heißt, wenn das Ebola abstürzt, können wir uns hier über das Tablet ganz einfach den Ersatzfahrplan holen. Mhm. Blattfahrplan. Rufe ich mal kurz auf. Nutzt der dann das GPS vom Tablet, um die Position anzuzeigen? Leider nicht, nee. Das wäre... Vielleicht kommt es ja noch. In der nächsten Version, wie immer. Aktuell lädt er uns nur eine PDF mit dem Blattfahrplan. Okay. Das heißt, in dem Fall muss man dann eben selber mit den Kilometermarkierungen an den Pfosten da in Bezug herstellen. Muss man ja selber blättern. Okay. Das ist ein ganz normales PDF-Dokument, was uns da zur Verfügung gestellt wird. Aber ist natürlich besser, als wenn man da so 150 Seiten mal plötzlich übers Fax kriegt. Das ist interessant, der gleiche Trend gibt es ja in der Fliegerei auch, dass man die ganzen Anflugkarten und alles eben inzwischen auf dem Tablet mit dabei hat, und dann gibt es sogar inzwischen Flugzeuge, die serienmäßigen Tablet-Halter da irgendwie drin haben, dass man das da vorne sich hinklemmen kann. Das ist bei uns recht einfach, da stellt man es hier einfach rechts hin. Gut ist. Klar, ihr habt ja auch einen Schreibtisch hier im Prinzip. Ne? Eben. Ja. Airbus. Ja, genau. Ja, letzte Frage noch zu dem Thema. Generell, die Vorschriften, gibt es wahrscheinlich zweierlei. Es gibt die, die betrieblich von der Bahn als Firma kommen, und es gibt aber auch sicherlich gesetzliche Vorschriften, an die ihr gebunden seid, die vom Bundesamt kommen oder so. Jein. Es gibt natürlich die vom Eisenbahnbundesamt oder sogar vom Gesetzgeber. Ja. Aber die Bahn übersetzt das nochmal für uns. Okay. Also wir bekommen dann von der Bahn die Vorschrift. Das nennt sich bei uns jetzt TF-Heft. Es klingt so verniedlichend, TF-Heft, das hat aber knapp 2000 Seiten. Okay. Und da steht wirklich alles drin, was wir wissen müssen, betrieblich gesehen. Okay. Und dann haben wir natürlich noch die ganzen Arbeitsmappen für die Fahrzeuge. Also jetzt hier ICE-3 zum Beispiel, sind auch nochmal knapp 1000 Seiten. Mhm. Also quasi Benutzerhandbuch. Benutzerhandbuch, genau. Ja, okay. So heißt es. Ja. Man fährt, fällt mir gerade sehr auf, man fährt eigentlich immer auf dem rechten Gleis, oder? Ja, das ist unser Regelgleis. Rechts. Okay. Und wenn man links fährt, das geht auch? Das geht ohne. Das fühlt sich dann komisch an, aber... Das kommt darauf an, wie die Strecke ausgerüstet ist. Da gibt es drei verschiedene Varianten. Die beste Version ist Gleiswechselbetrieb. Das heißt, dass wir auf dem linken Gleis genau die gleichen Signale haben wie rechts. Also wir fahren hier mit grünem Signal. Ja. Alles gut. Ja. Dann gibt es noch Fahren auf dem Gegengleis mit ZS8, mit Ersatzsignal. Das ist dann schon ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man da nicht mit Hauptsignal aus dem Bahnhof rausfährt. Also wo stehen die Signale stehen? Wo, also Signale muss es da dann schon haben? Bei der Variante, ja. Ja. Also da bekommen wir ganz normal am Hauptsignal ein blinkendes Licht, also drei blinkende Lichter. Ja. ZS8. Und dann geht's ins Gegengleis, also erstmal durch die Weichen. Was war das? Das war mein Kuli. Unauffällig weiterreden. Ich habe gerade meinen Kuli zerstört, wie das mit allen Kulis, die ich besitze, irgendwann mal unvermeidlicherweise passiert. Also bei Fahren auf dem Gegengleis mit ZS8 fahren wir mit Ersatzsignal aus dem Bahnhof raus und im nächsten Bahnhof auf dem linken Gleis kommt es drauf an, mit dem Ersatzsignal, sagen wir mal, auch wieder rein. Aber das heißt, dass die meisten Strecken dann wirklich in beide, also die meisten Gleise in beiden Richtungen, in beide Richtungen signalisiert sind. Also weil sonst kannst du ja da nichts anzeigen, wenn das Signal nicht dasteht. Ja, also ist halt eine vereinfachte Variante. Das hat jetzt mit dem Stellwerk zu tun, was die in der Versicherungstechnik drauf haben. Okay. Also in der Regel, wenn wir auf dem Gegengleis fahren, aus betrieblichen Gründen, dann ist das Gegengleis auch mit Signalen ausgerüstet. Okay. Die anderen Varianten sind halt nur, wenn irgendwie Bauarbeiten sind auf dem Regelgleis. Ja. Okay. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, fahren auf dem Gegengleis mit Befehl. Also ohne Signal dann? Ohne Signal, da kriegen wir einen schriftlichen Befehl. Sie dürfen vorbeifahren im haltzeigenden Signal so und so und Sie fahren auf dem Gegengleis von bis. Schriftlicher Befehl heißt dann ein Zettel vorm Losfahren? Nee. Doch. Okay. Also der kann es nicht über Funk sagen. Er diktiert uns das. Also wir haben hier einen Vordruck. Ja. Dieses Buch da, dieses rote, da sind die Vordrücke drin, diese Befehle. Und dann wird uns der Befehl vom Fahrdienstleiter diktiert. Über Funk? Über Funk. Okay. Genau. Wir lesen das dann nochmal gegen, ob das auch wirklich alles stimmt. Das ist aber dann schon eine Notmaßnahme. Weil das dauert ja auch, bis er das da runter diktiert, da stehst du wahrscheinlich. Das dauert. Das ist kein Regelbetrieb. Das ist dann, nennt sich so schön, gestörter Betrieb bei uns. Ja, okay. Im TF-Heft. Ja, okay. So, jetzt haben wir eine Störung. 100 Hertz Überwachung. Da ist jetzt gerade ein Hauptschalter rausgegangen. Was heißt ein Hauptschalter ausgegangen? Also praktisch die Verbindung vom Stromabnehmer zum Zug. Hat ausgeschaltet aus Sicherheitsgründen, weil der einen Fehlerstrom bemerkt hat. Ja. Den schalte ich jetzt wieder ein, wie es hier dran steht. Ja. Störungsbehebung, Hauptschalter wieder einschalten. Hauptschalter geht wieder rein. Ja. Damit sind wir fertig. Falls kein Erfolg, kann man dann noch das ganze Prozedere hier noch machen. Zum Beispiel hier in das Schalten Traktionsbild, Traktionsumrichter sperren, Hauptschalter nach 30 Sekunden wieder einschalten. Dann hätten wir einen Antrieb weniger. Ja. Dann muss man beachten, dass man weniger Bremshundertstel hat, also weniger Bremsvermögen. Die Konsequenz, Weiterfahrt mit um 50% reduzierter Leistung. Okay. Bei einem Triebzug. Also hätten wir dann noch 25% weniger Leistung beim Doppelzug. Ja. Und hier gibt es sogenannte, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ich nenne es einfach links. Ja. Das heißt, ich kann hier von diesem Störungsbild direkt wieder in die anderen Bilder hier reingehen, wenn ich hier auf gelb Traktion drücke. Da, wo wir gerade vorher waren, bevor das Telefon geklingelt hat. Genau, komme ich direkt wieder in dieses Bild rein. Genau. Und da könntest du jetzt eben zum Beispiel auch so einen Hauptschalter. Genau, kann ich einen Hauptschalter sperren, falls da irgendwelche Probleme sind und nicht dazu aufgefordert wird. Also von allein komme ich nicht auf die Idee, hier irgendwas zu sperren. Ja, klar. Oder eben die Traktionsumrichter. Da haben wir pro Triebzug 4 Stück. Ja. Für die 4 angetriebenen Wagen. So, jetzt sind wir mit der ICE-Fahrerei fertig und sind am Frankfurter Flughafen angekommen und sind da jetzt mehr oder weniger gerade in die 101er eingestiegen und sind da mehr oder weniger bereit zur Abfahrt. So, jetzt sind wir. Hallo. Also, Jungs, bald kannst du mal nehmen. Stöhle machen wir nicht. Stöhle, mach's gut. Ciao. Also, wir sind Frankfurt Flughafen auf die 101er aufgestiegen. Raimund fährt jetzt wieder. Macht jetzt eine Wendebremsprobe. Also nochmal. Störung. Ob die Bremse von hier noch anlegt und löst. Ja. Dann müssen wir hier beim Intercity oder halt bei der 101 müssen wir das Spitzensignal noch manuell ändern. Also die Beleuchtung weiß-rot. Genau. Jetzt hat er die EP-Bremse eingeschalten und die prüft er jetzt auch nochmal. Jetzt leitet er eine Vollbremsung ein. Dauert kurz. Vollbremsung heißt, die Hauptluftleitung wird von 5 bar auf 3,5 bar entleert und jetzt wieder aufgefüllt. Die muss jetzt innerhalb von 10 Sekunden auffüllen. Dann sehen wir, dass die EP-Bremse wirkt, also die elektropneumatische Bremse. Gibt er seine Zugdaten ein? Die Bremslänge und Bremsprozente, ne? Also erstmal Zugnummer, seine TF-Nummer, also Lokführerkennung. Ja. Und dann das Bremsvermögen, die Bremsprozente, die Zuglänge, die zulässige Geschwindigkeit und die Bremsart. Das ist jetzt hier Bremsart 9. Bremsart 9 bedeutet einfach, dass es ein schnellfahrender Zug mit Scheibenbremsen ist. Okay. Alles eingegeben. Wir haben zwei Loks, ne? Wir sind Doppeltraktion. Ja, eine Sandwich. Vorne, eine hinten am Zug. Ja. Das sehen wir auch hier am Display, Lok 1 und Lok 2. Lok 3, 4 steht auch noch dran, aber das sehen wir dann gleich, dass die nicht arbeiten, weil die gibt's nicht. Okay, aber die könnte es demnach geben. Also systemtechnisch. Dem Betriebsmodus, wo wir jetzt fahren, das ist jetzt ZDS, Zeitmultiplexe Doppeltraktionssteuerung, ist der Name schon sagt, da gehen nur zwei. Okay, ja. Da gibt es noch den Modus ZMS, der würde jetzt funktionieren bei 101 und da könnte man theoretisch 4 Stück damit betreiben. Wird das bei der Deutschen Bahn irgendwo gemacht? Nee, okay. Das machen wir nicht. So war mir auch. Hier muss man jetzt noch rausgucken am Bahnhof, zum gucken, ob die Türen zu sind und ob der Zugführer grün zeigt, ne? Weil genau, man eben nicht diese Anzeige hat. Beim Intercity haben wir keine Überwachung von den Türen. Ja. Also die schließen schon und die bleiben geschlossen. Ja. Aber wir sehen es nicht hier vorne. Ja. Beim ICE haben wir es gesehen, da hat dieser T-Leuchtmelder aufgeleuchtet. Ja. Das hat bedeutet, die Türen sind offen. Wenn der dunkel ist, Türen geschlossen. Ist hier nicht der Fall. Haben wir leider keine Überwachung von den Türen. Ja, da muss man wenigstens mal aufstehen genau. Und rausgucken. Gibt es als Lokführer bei Doppeltraktion irgendwas zu beachten? Also bei Doppeltraktion müssen wir einerseits aufpassen, dass wir nicht zu viel Oberstrom aus der Oberleitung ziehen. Da haben wir Oberstrombegrenzungen zum Teil, die sind dann im Fahrplan vermerkt. Jetzt haben wir aktuell eine Oberstrombegrenzung von 900 Ampere auf der Strecke hier. Und 201er, wenn man da volle Leistung gibt, die 10.000 Ampere. Okay, das heißt, wir dürfen jetzt nicht mit voller Leistung. Wir dürfen nicht mit voller Leistung dann fahren. Spielt jetzt beim Anfahren keine Rolle, erst im oberen Geschwindigkeitsbereich. Okay. Kriegt man den aktuellen Verbrauch angezeigt? Der aktuelle Energieverbrauch. Also um zu wissen, wie viel man tatsächlich an Leistung entnimmt. Also weil es ja die Begrenzung gibt, möchte ich wissen. Die Oberstromanzeige, ja klar, die ist hier im Display. Okay. Ja. Die Ampere-Anzeige ist hier im Display drin. Ja. Energieverbrauchsanzeige haben wir auch. Ja, das war die falsche Frage. Ja. Mir ging es um die Leistungsentnahme aus der Oberleitung. Klar. Dass man weiß, ob man unter dem Limit bleibt. Also wir sehen hier, wie viel Kilowatt in der Oberleitung drin sind. Ja. 16 kV haben wir aktuell. Und auf der rechten Seite die Ampere-Anzeige, wie viel man entnimmt. Das ist dann für beide Loks zusammengefasst. Ja, okay. So, der Zugbegleiter hat gerade gesagt, dass wir noch einen Anschlusszug abwarten. Vielleicht noch kurz hinten an der Schalttafel, das sehen wir, diesen Wahlschalter, ZMS-Wahlschalter. Ja. Also Zeitmultiplexe Mehrfachtraktionssteuerung. Der ist aktuell auf ZDS eingestellt, also für Doppeltraktion. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit ZWS, das wäre wenn ein Wendezug, also für einen Steuerwagen, müssen wir den Modus einstellen. Ja. Und bei Mehrfachtraktion, also mehr als zwei Loks, gibt es ZMS. Okay. Und Lokführer Da müssen wir also noch. Ja, ich bin auch soweit. Ach so, willst du abfahren? Ich höre ihn doch schon. Ja. Dann haben wir an der Batterieschalttafel noch Möglichkeiten, Stromabnehmer einzustellen. Mhm. Also die Lok hat 2 Stromabnehmer. Auf automatisch sind wir jetzt. Und bei automatisch, das bedeutet bei einer Doppeltraktion, dass immer die äußeren Stromabnehmer gehoben sind. Mhm. Dass wir einen größtmöglichen Abstand zwischen den 2 Stromabnehmern deshalb haben. Mhm. Weil okay, der erste bringt eine Schwingung in die Oberleitung rein und muss man halt gucken, dass der Abstand so groß wie möglich ist, dass hinten die Schwingung mal wieder, okay, wieder abgeflacht ist. Mhm. Deswegen so groß wie möglich. Okay. Mhm. Gibt es auch Einschränkungen, wenn jetzt zu wenig Wagen zwischen den 2 Loks wären, dass man dann Geschwindigkeitseinschränkungen kriegt. Mhm. Also wenn weniger als 200 Meter Abstand zwischen den Stromabnehmern sind, darf man zum Beispiel nicht 200 fahren. Okay. Was es alles für Einschränkungen, ja, gibt, ist echt unglaublich. Was ist die Maximalgeschwindigkeit von der Lok im normalen Einsatz? 200. 200, okay. Sind wir das? Gleis 5 sind wir, ja. Gut, dann fahren wir jetzt ab. 7. Ja, jetzt geht's los. Jetzt kriegen wir gleich den Türschließton. Mhm. Mhm. Das helle Pfeifen, das, ja, bedeutet, dass die Türen hinten geschlossen werden. Kennt man ja, klingt im Zug ja genauso. Oder zumindest in der S-Bahn. Irgendwoher, ja, kenne ich den Pfeifton. Ist für uns halt ein Aufmerksamkeitston, dass jetzt gleich losgeht, ja, hier vorne. Und dann wieder dasselbe wie vorhin, das ZP9, Abfahrsignal. Ja. Und jetzt dürfen wir auch wirklich gleich abfahren, wenn das aufleuchtet. Wir können ja schlecht warten, bis die Türen zugehen. Naja. Weil wir es. Und die beiden Loks jetzt in der Konfiguration, die werden immer synchron betrieben. Also die nicht die eine irgendwie zieht ein bisschen mehr als die andere schiebt oder irgendwie sowas, sondern nee, die sind einfach synchron. Die laufen immer gleich, ja. Okay. Bekommen gleich die Zugkraftanforderung. Ja. Und die Lok hat genauso AFB, die hat eine Integration von AFB mit LZB und so weiter, ist alles gleich. Genau, okay, das kann die auch alles. Ja. Hier ist auch Zugriff auf die Hauptluftleitung, ja, von der AFB. So wie beim ICE. ICE, prinzipbedingt bremst der natürlich sauberer in der LZB ab, weil da ist ja alles bekannt von dem Zug. Ja. Der kennt sich selber und hier können ja verschiedene Wagen hinten dran sein. Ja, das sagt man ihm nicht. Verschiedene Zugkonfigurationen. Man sagt das schon ein bisschen über die Einstellwerte, ja, von der LZB, aber die ist dann halt sehr vorsichtig und bremst, ja, bremst stärker runter und dann merkt sie, oh, zu viel, dann löst sie wieder nach. Ja. Also ist okay, nicht unbedingt ein schönes Bremsen, was die dann automatisch macht. Okay. So, und hier beim Flughafen, Frankfurt Flughafen, sind wir jetzt rausgefahren, auch Signal geführt. Ja. Also ein Start vom Zug, auch wenn wir auf der LZB stehen würden jetzt, ist immer Signal geführt. Also im Stillstand können wir nicht in die LZB aufgenommen werden. Aha, okay. Mhm. Hier man liegt kann jetzt im Rahmen einer LZB anhalten und dann wieder anfahren, aber das nicht geht, aufgenommen, ja, werden. Wenn man mal drin ist, dann bleibt man drin, okay, wenn man, ja, zu stehen kommt. Aber wenn wir jetzt in die andere Richtung dann wieder weiterfahren würden auf, ja, der LZB, dann geht es erstmal nur signalgeführt. Okay. Also man braucht zwingend so einen LZB-Aufnahmepunkt, ja, um da auch wirklich reinzukommen. Der ist jetzt, ja, jetzt sind wir wieder in der LZB-Führung. also das kleine Stück vom Flughafen weg bis nach Frankfurt-Zeppelinheim ohne LZB und jetzt kurz vor ja. Groß, kurz vor Moerfelden ist jetzt wieder die LZB. Wir haben jetzt während der gesamten Herfahrt und auch bis jetzt nie mit irgendjemand aus dem Zugführer Funkkontakt gehabt. Also wir haben nicht mit dem Fahrdienstleiter geredet und gar nichts. Ist das üblich so, oder? Also ja, also bis jetzt ist halt gut gelaufen. Es ja. war alles frei. Es kann durchaus mal sein, dass der anruft und sagt, pass auf, da ist noch ein Güterzug voraus. Kann sein, dass du da auf den aufläufst. Ja. Das heißt, nicht direkt auf den Zug draufkrabben, ja, sondern klar. eben, dass ja. ein Signal halt erwarten zeigen kann, dass ich entsprechend langsamer mache. Ja. Das sind so die Routineanrufe. Ansonsten sind wir eigentlich ganz froh, wenn der Funk ruhig bleibt. Ja. Ansonsten, was ein Zugführer hinten angeht, sprich Anschlüsse von den Fahrgästen und so weiter, das machen die alle mit ihren Handys hinten. Da haben wir hier vorne mit dem Zugfunk nichts zu tun. Okay, ja. Wir wollen uns noch mal ein bisschen über Ausbildung und so weiter unterhalten. Ja. Wie geht das für einen... In der Fliegerei sagt man Fußgänger, jemand, der überhaupt keine Ahnung hat vom Fliegen. Ja. Wie wird der vom Fußgänger zum Pilot? Wie wird jemand vom Fußgänger zum Lokführer? Mhm. Also es gibt prinzipiell zwei Wege, zwei Möglichkeiten, die man gehen kann. Und da kommt es natürlich ein bisschen drauf an, wo kommt man her, was hat man schon. Erste Variante ist, so wie der Tobias und ich das gemacht haben, quasi direkt als Ausbildungsberuf, sozusagen aus der Schule raus, ja. in den Ausbildungsberuf Lokführer rein, nennt sich konkret dann Eisenbahner im Betriebsdienst und die Fachrichtung geht dann in den Bereich Lokführer. Okay, also da gibt es dann auch noch andere Fachrichtungen. Genau, da gibt es zum Beispiel den Fachbereich Fahrdienstleitung, da könnte man dann aufs Stellwerk gehen. Okay, ja. Aber da legt man sich quasi vor Beginn der Ausbildung schon fest und es gibt ein bisschen gemeinsame Inhalte, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt gabelt sich das dann eben je nach Fachrichtung ja. in den Bereich auf. Bei uns jetzt eben in dem Bereich Lokführer. Die Ausbildung dauert dann in dem Fall 2,5 Jahre. 2,5 bis 3 kommt auf den Schulabschluss an, ne? wenn man als mit einem guten Realschulabschluss kommt, dann hat man die Möglichkeit, das zu verkürzen auf 2,5 Jahre ja, und sonst okay. sind es eben 3 Jahre. Ja. Und danach hat man mit einem IHK-Abschluss dann eben einen Ausbildungsberuf erlernt und ist Lokführer. Mhm. Kommt dann noch die Sache mit dem Alter, was wir vorhin schon mal erwähnt hatten, ins Spiel, dass man erst ab 21 Jahren, ähnlich wie mit dem LKW-Führerschein, da ist es glaube ich ähnlich, dann auf die freie Strecke und mit Personenbeförderung unterwegs sein darf. Aber auch da haben wir ja vorhin schon gehört, gibt es verschiedene Wege, die Zeit bis dahin irgendwie rumzukriegen. Ja, zum Beispiel Rangierdienst. Genau, richtig. Genau. Ja. Und die Lizenz, die du dann hast, ist wahrscheinlich eine irgendwie geartete Art Führerschein. Genau. Und die kommt aber nicht von der Bahn, sondern vom Eisenbahnbundesamt und damit dürftest du zum Beispiel auch bei Privaten fahren. Richtig, also vollkommen richtig erfasst. Wir sind gerade sowieso ein bisschen in der Umbruchstimmung, was das angeht. Also, weil auch in unserem Bereich spielt die EU natürlich ein bisschen mit. Ja. Daher kommt ja auch ETCS und ähnlich verhält sich das im Moment beim Führerschein oder beim Eisenbahnfahrzeugführerschein, wie er konkret heißt. Da ist es so, dass zukünftig das so läuft, dass man quasi die Ausbildung beginnt. Man legt eine Prüfung ab vor dem Eisenbahnbundesamt und die stellen dann den Führerschein aus. Und da hat also im Prinzip der Arbeitgeber nichts mit zu tun, sondern das ist dein persönlicher Führerschein dann. Ja, okay. Und du kriegst quasi nur so eine Art Beiblatt von dem jeweiligen EVU, also Eisenbahnverkehrsunternehmen, wo du arbeitest. Und kannst aber dann eben von der Bahn zu einer Privatbahn gehen und behältst aber deine blaue Karte, deinen Führerschein immer bei dir. Und da würdest du eben auch deine Fahrzeug Qualifikationen beibehalten? Hängt ein bisschen vom EVU ab und dem jeweiligen Eisenbahnbetriebsleiter, was der für Regelungen festlegt, ob das anerkannt wird oder nicht. Da ist man sehr individuell im Moment noch. Okay, also mit anderen Worten, was du an Fahrzeugen fahren darfst, ist eigentlich nicht Bestandteil des Führerscheins als rechtliches Konstrukt, sonst müsste es ja eigentlich anerkannt werden. Im Rahmen der Grundausbildung macht man natürlich eine Lokomotive, sei es jetzt der E-Lok oder der Diesel-Lok. Und die wird dann auch für den Eisenbahnfahrzeugführerschein anerkannt, aber die Baureihenausbildung an sich legt jedes Unternehmen für sich selbst fest, wie die abzulaufen hat, wie die Prüfung läuft und ob eine Anerkennung anderer Qualifikationsstandard eben Standards erfolgt oder eben nicht. Das heißt, der Staat gibt quasi nur vor bis zu dem Zustand Lokführerschein. Genau. Und wie dann die Typenberechtigung gemacht worden, macht die Firma, Genau. Und gleiches gilt wahrscheinlich für die Streckenkenntnis dann auch. Jein, da gibt es, wie ihr euch vorhin schon mal drüber unterhalten habt, grobe Regelungen von Seiten des Gesetzgebers her, also auch in Richtung Eisenbahnbau- und Betriebsordnung, an die man sich halten muss, aber dann draufsatteln kann man natürlich immer. Ne? Ja. Sag mal, da ist eine Minimalgrenze vorgegeben, aber dann jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen kann natürlich dann noch seine eigenen spezifischen Regeln festlegen, die natürlich nur restriktiver sein dürfen als das, was sowieso schon existiert. Ja. Und du hast jetzt am Anfang von zwei verschiedenen Wegen geredet. Du hast schon aber nur den einen erwähnt, welchen ich dann unterbrochen hatte. Was ist der andere? Genau. Also der zweite Weg ist für die Menschen gedacht, die schon einen Ausbildungsberuf haben, die also nicht direkt von der Schule kommen, die schon mal was erlernt haben, aber sich dann sagen, Mensch, Lokführer, das wäre was für mich. Ich habe jetzt gelesen, irgendein Eisenbahnverkehrsunternehmen, von mir aus die Bahn, sucht jemanden. Wir haben in Stuttgart bei uns im Fernverkehr vor 2 Jahren auch so ein Projekt gehabt, wo wir quasi Quereinsteiger aus ihren Berufen raus quasi ausgebildet haben zum Lokführer. Die Ausbildung geht dann über 11 Monate und beispielhaft, wir hatten zum Beispiel einen LKW-Fahrer oder einen Filialleiter bei oder jemand, der war vorher Filialleiter bei Lidl und andere Beispiele noch. Unter anderem auch zum Beispiel eine Zugbegleiterin, die gesagt hat, sie möchte umsatteln zum Lokführer. Wohlgemerkt Zugbegleiterin, also tatsächlich eine Dame. Ja. Und die sind da auch erfolgreich durchgegangen, haben die Ausbildung gemeistert, ihren Abschluss gemacht dann nach der 11-monatigen Ausbildung und sind jetzt Lokführer bei uns. Okay. Und warum dauert die Ausbildung weniger lang? Weil da der ganze, ich sag's mal, Berufsschulkram für Kinder nicht dabei ist? Oder? Ganz klar, auf jeden Fall. Da ist natürlich der Berufsschulfaktor, fällt weg, die ganzen Inhalte. Und es konzentriert sich natürlich wirklich nur auf das Thema Lokführer. Ne? Okay. Die Ausbildung, von der wir es eben hatten, zum Eisenbahn- und Betriebsdienst, ermöglicht denjenigen, die die Ausbildung machen, noch Einblicke in andere Bereiche. Okay. Und das ist bei dieser Quereinsteigergeschichte mit den 11 Monaten völlig außen vor. Okay. Und was gibt es da für Fächer, die man dann da lernt, also wahrscheinlich Signalkunde oder wie auch immer das heißt. Ja, also bei uns heißt es Betriebsdienst und da ist alles mit drin, was der Lokführer aus seinem TF-Heft kennen muss. Ja. TF-Heft habt ihr ja vorhin schon mal gehört. Ja. Und er lernt quasi in diesen 11 Monaten dieses Heft, ja, fast in- und auswendig, will ich sagen. Ja. Also das ist quasi seine, die heilige Bibel während der Ausbildung. Ja. Okay. Ja. Genau. Wie sieht es denn da mit der Altersverteilung aus? Also klar, wenn man EEB als Lehrberuf macht, dann ist man 16, 17, was auch immer man halt ist, wenn man mit der Schule fertig ist. Bei diesen Quereinsteigern, bis zu welchem Alter ist das sinnvoll möglich? Gibt es im Prinzip gibt's keine Altersbeschränkung. Also wir hatten jetzt auch durchaus Leute dabei, die waren 45. Ja. Ja. Ist natürlich, muss man sich bewusst sein, es ist ein Brocken, den man sich da antut. Also das schüttelt man nicht einfach so aus dem Ärmel, sondern da hängt wirklich viel, viel, viel Lernen mit dran und auch natürlich ein bisschen Prüfungsstress und alles, was so dazugehört, wenn man so einen wirklich im Prinzip einen neuen Beruf lernt. Aber prinzipiell gibt es keine Altersbeschränkungen. Wenn jemand geeignet ist und im Rahmen des Auswahlverfahrens da ausgewählt wird, dann spielt das Alter eigentlich keine Rolle. Gibt es da irgendwelche festgelegten Kriterien? Also ich weiß ja, bei Piloten, die sollen irgendwie möglichst, also ich, ruhig sein in stressigen Situationen, sollen gut kommunizieren können, ne, Crew Resource Management soll mit ihren Kollegen vernünftig können. Gibt es da so Rules of Thumb auch für Lokführer? Es gibt natürlich einen festgelegten Ablauf, wenn wir Leute einstellen. So ein paar Sachen, die wir abklopfen, sowohl auf psychologischer Sicht, also jetzt im fachlichen Bereich, ne, als auch Vorstellungsvermögen, was so, ja, ein bisschen physikalische Kenntnisse, ja, mathematische Kenntnisse angeht. Und ganz wichtig ist natürlich auch die körperliche Eignung bei uns. Das übernimmt dann der Betriebsarzt. Also da geht es dann wirklich an eine psychologische Eignung. Einmal die von einem richtigen Psychologen abgeklopft wird eben. Und die reine körperliche Eignung, die vom Betriebsarzt dann abgeklopft wird. Okay. Also mit medizinischer Untersuchung wie einem Tauglichkeitstest. Ja, ja. Okay, ja. Das sind so die beiden oder die drei Wege, die abgeklopft werden, die überprüft werden, und dann steht dem nach Bestehen nichts mehr entgegen, dass man die Ausbildung anfängt. Okay. Und es ist schon so, dass, sagen wir mal, vielleicht der ein oder andere Hörer interessiert sich jetzt da vielleicht dafür, stellt die Bahn jedes Jahr eine neue Klasse von Lokführern ein oder kann man sich da ständig bewerben oder wie läuft das? Also im Bereich der Berufsausbildung ist es tatsächlich so, dass fast jährlich dann zum üblichen Beginn im September in vielen, vielen Bereichen vom Bundesgebiet Lehrlinge eingestellt werden, vornehmlich aber bei DB Regio oder DB Schenker, muss man dazu sagen. Weil es im Fernverkehr einfach nicht so viele Standorte gibt, die das personell leisten können. Also es gibt beispielsweise Frankfurt und München, die EIB-Ausbildungen machen, aber dann hält sich das beim Fernverkehr schon sehr in Grenzen. Bei DB Regio, die haben natürlich viel, viel mehr Standorte und mehr Ressourcen, was das angeht. Und da ist auch der Einstieg für junge Menschen ein bisschen einfacher, als wenn man gleich nach der Ausbildung auf die schnellen Züge geht. Okay. Mit der Ausbildung für unsere Quereinsteiger ist es so, dass wir phasenweise Ausschreibungen machen. Da findet man auch zum Beispiel Inserate in Zeitungen oder im Internet. Ja. Und da kann ich jeden, der sich dafür interessiert, wirklich nur die Jobbörse von der Bahn an die Hand geben und sich da übers Internet zu informieren, weil da stehen solche Angebote dann auf jeden Fall drin. Ja, das ist aber kein Problem, wenn man bei DB Regio anfängt oder bei dem Güterverkehr dann irgendwann zum Fernverkehr zu wechseln. Auf keinen Fall. Das ist ein ganz normaler Vorgang, der es im Rahmen der Entwicklung dann auch jeden Fall auch ergibt. So wie Tobias und ich, wir haben ja auch zum Beispiel bei Cargo gelernt, ne, bei DB Schenker damals. Und sind jetzt beim Fernverkehr. Also das ist ein üblicher Entwicklungsprozess in der normalen Laufbahn von einem Lokführer, dass er sich zum Beispiel vom Güterverkehr oder Nahverkehr dann zum Fernverkehr hin bewirbt. Ja. Ja. Obwohl es zwei oder mehr Firmen sind, ist das trotzdem relativ... Gott sei Dank, die unter einem Dach agieren. Ja. Also, ne, irgendwo ist man ja doch noch Eisenbahner im selben Konzern. Ja, okay. Und stellt also kein Problem dar. Es gibt natürlich einen ganz normalen eine Ausschreibung. Wir, DB Fernverkehr Stuttgart, suchen Lokführer. Ja. Und dann bewerben sich eben Kollegen von Regio aus Stuttgart oder vom Bundesgebiet, egal woher. Klar. Es gibt ein Einstellungsprozedere, nach dem wird ausgewählt, fertig. Aber sonst stellt es überhaupt kein Problem dar. Ja, okay. So, damit sind wir wieder erfolgreich in Stuttgart angekommen. Die Abrüstung der Loks hat ein Kollege übernommen. Die beiden haben an der Lokleitung angerufen und gefragt, ob zufällig der Bereitschaft habende Lust und Zeit hat, die Loks abzurüsten, dann, sodass die beiden hier und ich die S-Bahn nach Hause noch kriegen. Und der Kollege hat sich freundlicherweise dazu bereit erklärt. Das heißt, wir sind dann am Bahnhof aus der Lok raus, haben die Loks und den gesamten Zug übergeben an den Kollege, der dann den Zug für die Nacht in den Abstellbahnhof gefahren hat. Wir haben hier noch, für die noch nicht genug gekriegt haben oder die noch nicht genug haben, haben wir hier noch einen kleinen Bonustrack. Da geht es um die Aufrüstung der 101er. Vorher bedanke ich mich aber noch ganz herzlich bei meinen beiden Gastgebern, beim Tobias und beim Raimund. Tobias findet man übrigens auch auf Twitter, @traktion100, und er ist außerdem Hörer und ist auf mich zugekommen und hat die Aktion vorgeschlagen. Da ganz furchtbar herzlichen Dank. Und er hat dann eben seinen Chef, Raimund, überzeugt, dass er da mitmacht, weil ja immer ein Begleiter mit dabei sein muss, sodass ich eben nicht den fahrenden Lokführer ablenke bei der Aufnahme. Und der hat mitgemacht, was ich klasse finde. Hat super gepasst. Herzlichen Dank, Raimund. Euch allen danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer, Feedback @omegaatowpodcast.net oder auf Twitter, Google+ oder Facebook. Und wir freuen uns natürlich auch über Kommentare auf der Webseite zu dieser Episode und generell. Und klar, ihr solltet auch wie immer abstimmen, indem ihr diese Episode mit 0 bis 5 Punkten oder Sternen bewertet. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch ruhig direkt Tobias Bescheid geben unter Traktion 100. Ist auch verlinkt auf der Webseite bei Twitter. Gut, das war's. Jetzt der Bonustrack und dann Ende. Tschüss! So, Batterie ist jetzt ein. Man sieht es hier im Podcast natürlich nicht, aber ja. Hier auf dem Display, da fährt jetzt das Betriebssystem hoch. Da haben wir noch ein gutes altes DR-DOS am Laufen. Okay. Das ist ein 3680 SX. Mhm. Was ist die Lok ungefähr Baujahr? Die ist Baujahr ganz genau 97. Okay. Da warten wir jetzt, bis die hochgelaufen sind und gehen so lange in den Maschinenraum. Jetzt will ich ein Schalterle umlegen, dass wir nachher auch fahren können. Hier ist das Ganze nochmal erklärt. Also das ist jetzt das Druckluftgerüst. Man hört es auch. Ja. So, hier geht es weiter rein. Links und rechts die Stromrichter. Hier oben ist die Fahrsteuerung. Mhm. Kurz zeigen. Ah ja, SPS. Genau. Ja. Haben wir als Lokführer natürlich nichts damit zu tun. So, hier ist noch die Bücherei. Wahnsinn. Wahnsinn. Also nur für die Hörer hier, das sind zwei Schränke voll, würde man sagen, jeweils 5 Regale, 10 Bücher, jeweils ein Dreiviertelmeter breit. Ich muss aber dazu sagen, die ÖBB mischt hier auch noch mit, okay. Die hat auch noch 2-3 Hefte. Okay, das heißt, das Ding hier darf und kann nach Österreich richtig, fahren. Richtig, genau. Okay. Da ist noch Werkzeug, großer Gabelschlüssel. Für die Luftschläuche. 50er, oder? Die Größe her. 60er. Das ist für die Luftschläuche, okay. Zum Wechsel. Ja. Sicherungen, jede genau. Menge. Bei uns LSS, Leitungsschutzschalter. Und hier sind die MSS, Motorschutzschalter. Mhm. Gucken, dass da alle eingelegt sind. Außer unser Hilfsluftpresser, den brauchen wir noch nicht. Okay. Weil wir haben noch genügend Luft. Gestern. Der Seite hier, was wir danach erfahren, das ist dann kein Wendezug, was wir haben. Wir haben also ein bisschen das heißt, wir fahren jetzt quasi mit dem anderen Führerschein zum Bahnhof, koppeln an und fahren dann in die Richtung zurück. Jein, so ähnlich. Wir fahren jetzt auf den Zug drauf. Ja. Und dann schieben wir den hoch. Okay. Mit dem Schiebekleider. Ja, ja, ja, ja. Mit Funk. So. Okay. Gut. Ich höre zu, weil gleich wird es laut im Maschinenraum. So, jetzt habe ich die Richtung verlegt nach vorne, damit der Führerstand hier praktisch aufgesperrt ist, dass alles aktiv ist. Dann mache ich gleich die Luft und die Bremse noch dazu. Zugbeeinflussung. Die Störungen, was jetzt kommen, kann man ignorieren beim Aufrüsten, die gehen dann gleich weg. Ja. So, das ist jetzt der Stromabnehmer, der wird gehoben. Mhm. Jetzt ist er gehoben. Mhm. Wir haben jetzt 16,5 kV in der Leitung. Ja. Bumm, das ist der Hauptschalter, der uns praktisch mit der Fahrleitung verbindet. Mhm. Also nachdem der Bügel oben ist, wird intern nochmal was drauf geschaltet. Genau. Ja. Jetzt sind wir nicht mehr von der Batterie abhängig. Das ist schon mal gut. Als erstes laden wir unseren Fahrplan, weil das dauert meistens am längsten. Der kommt direkt vom Funkserver. Mhm. Das geht mit dem Funkgerät hier über GPRS, also 9600 Baud. Ja, deshalb dauert's. Da sieht man die Bits noch einzeln rüberfliegen. Ja. Wenn hier DFÜ kommt, ist auch ein gutes Zeichen, dass es funktioniert. Ja. Jetzt haben wir hier zum Beispiel Störung drin, HBL-Druck kleiner 7 bar. Mhm. Wir haben einen Regeldruck in der Hauptluftbehälterleitung, die zum Beispiel für die Türsteuerung von der Wagen zuständig ist, von 8,5 bis 10 bar. Mhm. Mhm. Der pumpt es jetzt rein, dann geht die Störung weg. Okay. Mhm. Wenn das so wäre, während der Fahrt kommt die Störung, gehe ich hier auf V größer 0, der sagt mir, was ich zu tun habe. Also es gibt unterschiedliche Behebungsrichtlinien, je nachdem, ob wir stehen oder fahren. Genau. Ja. Während der Fahrt steht jetzt dran, mit Betriebsbremsung anhalten, gehe ich dann auf V gleich 0. Ja. Ja, okay, dann steht dann mein Text dran, was ich zu tun habe im Maschinenraum. Ja. Und hier ganz unten steht immer das schönste Wort. Genau, im Notfall Hilfslog. Falls kein Erfolg, Hilfslog. So, Funkserver ist nicht erreichbar. Probieren wir nochmal, wenn nicht, ist auch egal. Auf den Führerstand hier brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Ja. Achso, dann muss man separat für jeden Führerstand laden. Ja, dann fangen wir jetzt an, die Bremse zu prüfen. Gehen wir auf pneumatische Bremssteuerung. Ja. Also das Führerbremsventil hier ist eigentlich elektrisch verbunden mit der Bremsanlage. Mhm. Falls das ausfällt, haben wir hier die pneumatische Verbindung. Okay. Ich lege jetzt die Bremse an, also 5 bar Regeldruck, Bremsen gelöst, gehe ich runter auf 4,2, Bremse angelegt. Okay. Mhm. Das ist die klassische Bremsprobe für die Lok zum Ende schmal. Genau, das ist jetzt nur eine Manometerbremsprobe, dass die Bremsanlage funktioniert einfach. Die Bremse, die jetzt angezogen ist, jetzt hier im Bahnhof, ist eine andere Bremse. Das ist die Federspeicherbremse. Okay. Wir haben auch bei Lastwagen oder Bussen. Eine klassische mechanische Handbremse, wenn man so will. Ja, genau. Oder Feststellbremse. Feststellbremse, genau. Ja. Die kannst du ja während der Fahrt nicht bedienen, als jetzt nur eine Feststellbremse. Ja, okay, ja. Ich glaube, das werden die zwei. So. Jetzt ist das Problem auch nochmal. Die Verbindung, man sieht gleich hier. Zeiger zittern ein bisschen rum. Ja. Umschalten. Auch nochmal. Funktioniert auch. Ja. Bremse anlegen, Bremse lösen. Hat ein bisschen Verzögerung, das dauert so 1-2 Sekunden, bis die Bremse anspricht und aber da bist du aufmacht. Genau, genau. Funktioniert alles mit Luft und recht kleine Leitungen, da dauert das natürlich. Ja. Und manchmal ist es auch gewollt, zum Beispiel beim Güterzug kann ich die Bremse noch umstellen auf noch langsamer wirkend. Ich kann es mal kurz demonstrieren. Gehe ich hier auf G, Bremsart G, mit Güterzug. Ja, okay. Und wenn ich jetzt die Bremse anlege, sieht man, dass der Zeiger noch langsamer hochgeht. Ja. Das ist gewollt, dass der Zug entsprechend langsam auf die Lok aufläuft, dass es dazu keine großen Zerrungen kommt. Ah, okay. Siehst du? Der Bremszylinderdruck steigt immer noch. Ja. Wir haben vor gut 10 Sekunden die Bremse angelegt. Ja. Jetzt hat sie mal ihren Druck erreicht. Ja. Okay. Und beim Lösen genauso. Okay, also ist quasi ein Feature und kein Bug. Genau. Das ist gewollt. Ja. Muss nicht sein. So, jetzt wird es kurz laut. Jetzt prüfe ich nämlich die PZB, LZB. Zugbeeinflussung. Und gleichzeitig die Sieber. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung. Sparausgabe. Zwangsbremsung. Man sieht hier ein paar Leuchtmelder, die aufleuchten. Ja. Zugbeeinflussung. Das ist einfach ein Prüfprogramm, da kommen noch zwei Störung. Schnellbremsungen rein. Das ist ein Selbsttest, der jetzt automatisch durchläuft. Das ist ein Selbsttest. Ja. Jetzt muss ich noch kurz warten, da werden mir noch drei Werte angezeigt von der LZB, die Führungsgrößen. Die werden jetzt angezeigt. Sifa. Ja. Sifa. Eben, dass der Tacho geht. Ja. Sifa. Sifa, Zwangsbremsung. Sifa, der Sicherheitsfahrschalter, den ich hier mit dem Fuß bediene. Störung. Dann habe ich hier noch im Fahrschalter oben eine Taste und hier rechts und links an den Fenster. Das sind alles die gleichen quasi. Alles die gleiche, genau. Ja. Damit ich eben auch im Zug anfahren, aus dem Fenster gucken kann. Ja, ja, ja. Oder falls ich hier mal im Führerstand rum gucken muss, irgendwas und nicht mit dem Fuß da unten sein kann. Alle wie viele Minuten, Sekunden ist nochmal? Ich muss dann ständig gedrückt halten während der Fahrt. Ständig gedrückt halten? Richtig. Okay. Spätestens nach 30 Sekunden kurz loslassen, wieder draufdrücken. Okay. Dann noch die Pfeife. Funktioniert. Okay, Nachbarn geweckt. Genau. Hier gibt's niemand. Gut, dann können wir auf die andere Seite gehen und da passiert das gleiche nochmal. So, jetzt sind wir auf dem Führerstand 2. Zugbeeinflussung. Bremsprobe muss ich jetzt hier aber eigentlich nicht mehr machen, weil das ist ja das gleiche System, oder? Genau, das brauche ich nicht mehr machen, aber ich muss den Führerstand prüfen und da habe ich ja wieder meine Bremse. Ja, okay, also das muss ich doch machen. Ja, okay. Und das hier ist die Zusatzbremse, die muss ich auch prüfen. Die ist eben für Rangierfahrten oder einen Zug. Und wie unterscheidet sie sich von der normalen? Die wirkt direkt auf die Räder bzw. auf die Bremszylinder. Start. Da gehe ich also nicht auf die Hauptluftleitung. Also okay. Es wirkt direkt und nicht indirekt. Sprich, sie beeinflusst auch sie beeinflusst die Wagen nicht mit. Nee. Okay. Mhm. Genau. So, die funktioniert. So, DFÜ haben wir jetzt. Ja. Fahrplandaten werden geladen. Melde ich hier die Zugdaten im Zugfunk an. Also das ist digitaler Zugfunk. Mhm. Also Datenfunk. Nee, Sprechfunk. Okay. Also das funktioniert praktisch wie ein Handy, bloß mit ein paar Features. Okay, das ist das GSMR, ne? GSMR, genau. Genau. Melde ich mich an. Ja. Die Zugnummer. Ja. Führendes Fahrzeug. Mhm. Meine Firma steht hier noch dran. Mhm. Das hat jetzt also so keine Bewandtnis, das ist nur, dass ich hier eine Kurztaste habe, dass ich sofort mit meiner Stelle verbunden ja. bin, falls irgendwas ist. Ja. So. Und dass wir hier rauskommen aus dem Betriebshof, muss ich das Stellwerk da anrufen. Mhm. Da sitzt auch noch jemand. Da sitzt noch jemand, genau. Gebe ich dann seine Nummer hier ein. Ja, guten Morgen von 81 zum 2018. fahren, danke, ciao. Tschüss. 81 fahren heißt? Das Gleis hier heißt 81. Ach so, okay. Und da dürfen wir losfahren. Hier gibt es jetzt auch keine Signale, sondern nee. Der hat uns einfach gesagt, genau, passt so. Genau, mündlicher Auftrag. Okay. So, mal gucken, ob die Lok auch rollt. Und einstehen, sehr gut. Das war jetzt die Rollprobe. Mhm. Ob das noch irgendwas drunter liegt. Ja. Und jetzt siehst du nach der Weiche rechts gleich ja. so ein Magnet. Ja. Also ein Magnet ist eigentlich der falsche Begriff. Ja, eine Spule eigentlich. Eine Spule, genau. Ja. Das sind 2000 Hertz, das ist ein Prüfmagnet. Ja. Da muss ich jetzt die Befehlstaste drücken. Das ist praktisch, wie wenn ich einen roten Signal vorbeifahren ja. würde jetzt. Ja. Zugbeeinflussung. Und wir dürfen jetzt hier im Bahnhof durch mündliche Freigabe rumfahren, wie wir wollen. Und irgendwo an der Grenze des Bahnhofs ist ja wahrscheinlich ein rotes Signal, das wir nicht überfahren dürfen. Wir fahren jetzt schon nach Signalen, und zwar die okay. roten und weißen. Okay, okay, die Rangiersignale fahren. Okay, okay. Wir sind jetzt eine Rangierfahrt und ja. dann fahren wir nach dem weißen Signal. Aber irgendwie Rangierfahrt gibt irgendwie andere Regeln. Genau, genau. Zum Beispiel die Fahrwege sind nicht gesichert. Ja, okay. Wir dürfen nur auf Sicht fahren. Ja. Höchstens 25. Mhm. Okay. Es kann auch entsprechend langsamer sein. Zum Beispiel hier jetzt gerade eben im Betriebshof waren nur 15 km/h erlaubt. Mhm. Kann auch sein, dass man irgendwo nur 5 km/h fahren darf. Ja. Wo finden wir jetzt unseren Zug? Wir finden den gar nicht, den findet der Fahrdienstleiter bzw. der Weichenwärter für uns. Der weiß, wo der steht, und der lässt uns auf das passende Gleis. Okay, das heißt, der hat uns auf der 81 schon den Fahrweg eingestellt und wir fahren jetzt einfach. Genau, wir fahren einfach bis nochmal weiter geht in die Richtung. Okay. Und dann gehen wir auf die andere Seite. Okay, also wir wechseln quasi genau. das Gleis, weil auch der Zug hier irgendwo im Bahnhof rumsteht. Genau. Wir sägen hier rum, bis wir einen Zug haben. Ja. Ah, sägen heißt vor zurück. Genau. Ah, okay. Mhm. Da war jetzt gerade die Gegensperre. Die Signale stehen ja immer auf der rechten Seite ja. vom Gleis. Und jetzt haben wir hier zwei Signale, beide auf Rot. Genau. Und woher weißt du jetzt, wann du umdrehen musst? Da ist noch Rot. Könnte also sein, es wird grün. Grün nicht, wenn dann weiß. Weiß, okay, ja. Aber das macht keinen Sinn, dass er uns hier noch weiter rauslässt. Okay, weil wir wissen, dass da der Bahnhof aufhört. Ja. Noch kurz den Stromabnehmer festlegen. So. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite und man sieht schon das Sperrsignal. Das ist uns in die andere Richtung. Ah, genau, jetzt ist hier weiß. Genau. Zugbeeinflussung. Weiß heißt Fahrverbot aufgehoben. Störung. Okay. Störung. Was soll das denn jetzt? Ja, okay. Man merkt, dass die Loks nicht mehr die neuesten sind. Differenz, Zugkraftzahlvorgabe. Also wir haben hier zwei Podis drin und eins davon ist schon ein bisschen kaputt. Ah, okay, das heißt, der hat quasi jetzt zwei unterschiedliche Signale bekommen genau. auf den Zollwert. Genau. Und hat dann gesagt, okay, ja. Hoffen wir mal, dass sich das noch gibt, ansonsten wird es recht nervig. Bei jedem Aufschalten kommt dann die Störung. Okay. Da drüben steht jetzt auch ein IC mit 201ern dran, wenn ich das richtig sehe. Hinten ist eine 20er. 120er, okay. Ja, 1er und 20er. Die kann man Doppeltraktion fahren. Was bestimmt, dass man Doppeltraktion kriegt? Die Strecke? Oder Störung. Wieso haben die jetzt zwei und wir wahrscheinlich nicht? Störung. Man sieht hier einen Steuerwagen. Kann sein, dass der Steuerwagen kaputt ist. Ah, okay. Mhm. Oder dass die Klimaanlage kaputt ist, weil das ist nicht angenehm, wenn wir hier 5 Stunden mit kaputter Klimaanlage mit einem schönen Sonnendach hier fahren. Ja. Ah, ich vermute mal, das ist unser Zug hier, ne? Vermute ich auch mal. Genau, ja. Steht zwar nichts dran jetzt an den Zugtüranzeigern, aber doch, die Papieranzeiger. Lässt uns jetzt auf mein Lieblingsgleis. Warum? Gleis 747. Das sind immer die Gleisabschnitte, die haben alle Namen, dass ja. wir, wenn wir irgendwo stehen... Also Gleis 74, wo, Abschnitt 7 oder irgend sowas, oder andersrum? Nee, Gleis 747. Das aber das sind ja keine 700 Gleise. Nee. Also das Gleis vorne heißt dann 707, das sind dann Abschnitt 747, okay. Da kann es sein, gibt es noch einen Abschnitt 737, okay. wo wir jetzt drüber fahren. Ja, okay. Das ist kein System drin. Doch, ist ein System. Aber ich habe es nicht verstanden. So, da vorne steht jetzt schon eine Warnweste am Zug. Genau, der wartet schon auf uns. Ja. Also das ist das Gleis 715. Ja. 717 wäre da und wir waren auf 747, einfach okay. plus 30. Ja. Ich könnte eigentlich aber hinschreiben, was wir wollen. Hauptsache es ist eindeutig. Ja, klar, natürlich. Ja. So. Sifa. Sifa. Todesmutig steht inzwischen drin. Ja. Okay. So, jetzt sind wir drauf. Ja. Ein bisschen aufdrücken. Ich hätte noch WD-40 mitbringen sollen. So, der kuppelt jetzt an. Genau. Der kuppelt jetzt. Haken, Druckluftleitung. Genau. Das mechanische Teil zum Haken. Ja. Die Kette, dann die Luft und dann kommen noch die Weichteile. Und der Zug ist jetzt schon durchgeguckt? Denn das hat der Kollege schon gemacht. Okay. Das machen die nachts. Die machen da ihre volle Bremsprobe extra am Zug. Okay. So. Guten Morgen. Ja, wir haben noch Analogfunk. Ja. C43. 43. Oder machen wir vereinfachter Durchgang NBU. Jawohl. Ganz Bügel auf, Heizung ein. Bügel auf, heizen. Mach mal. Bis gleich. Was hat uns jetzt erzählt? Was machen wir? NBU? Genau, wir prüfen praktisch noch die ganzen Systeme, ob die hier auch ankommen vom Zug. Okay. NBU wäre die Notbremsüberbrückung. Aha. Weil wir wollen ja, falls ein Fahrgast die Notbremse zieht und es brennt im Zug, wäre es jetzt nicht gerade vorteilhaft, wenn wir irgendwo im Tunnel zum Stehen kommen. Und deswegen habe ich vorne die Möglichkeit, oder ich muss es tun, die Notbremse überbrücken. Mhm. Mach kurz sagen, wer ich bin. Das ist die Zugdateneingabe. Das ist unsere Blackbox. Mhm. Also Fahrtenschreiber. Fahrtenschreiber, muss ich mich registrieren. Nehmen wir das hier noch mit. So, jetzt muss ich den Funk umschalten. Das ist ja ein Multifunktionsgerät. Da kann man sämtliche Länder damit machen und sämtliche Systeme. Mhm. Jetzt muss ich auf einen analogen Zugfunk wechseln. Warum? Weil der Kollege noch eine analoge Hand hat. Ach so, du willst jetzt mit dem Mensch reden und genau. nicht mit... Okay. Mhm. Es gibt inzwischen auch schon digitalen Rangierfunk. Ja. Aber der hat noch ein analoges Gerät, hat er mir gesagt, auf welchem Kanal er zu hören ist. Okay. Mhm. So, die Heizung darf ich auch noch einschalten. Störung. Das brauchen wir heute allerdings nicht, ne? Dieses dicke Kabel. Das heißt Zugheizung, aber eigentlich Zugsammelschiene. Ja. Das sind einfach die 1000 Volt, die von der Lok in die Wagen gehen. Okay. Mhm. Dort entsprechend umgerichtet werden und für Beleuchtung und für die Laptops. Ja. So, Lokführer 2018, bist du auf Sendung? 2018, ich bin hier. Bist du soweit, dass wir loslegen können mit Bremsprobe? Jawohl. Dann 2018 bitte mal Bremse anlegen. Und Bremse anlegen. Oh, jetzt sehe ich rot. Und 2018 Bremse wieder lösen. Und die Bremse wieder lösen, 2018. So, jetzt habe ich hier noch einen Knopf. HL angleichen. Jetzt erhöhe ich den Hauptluftleitungsdruck nochmal um 0,3 bar. Mhm. Falls dem seine Anlage ein bisschen mehr als 5 bar drin hatte bei der Prüfung oder jetzt, wo es angeschlossen war, dass die Bremsen auch sicher auslösen. Okay. Und dann machen wir mal Durchgangsprüfung beim 2018. Jawohl. Jetzt zieht er die HBL und Durchgangsprüfung 10 bar kommt an. Das ist eben die Leitung durchgängig. Ich ziehe da hinten dran, ich sehe, dass die Luft davon geht. Ja, okay. So, jetzt schalte ich die NWU ein. Das heißt, wenn jetzt jemand die Notbremse zieht, dann leuchtet bei dir ein Licht und genau. er bremst nicht. Sehen wir gleich. Okay. Mhm. Er bremst schon, aber ich kann es überbrücken. Ich kann das Ventil einfach wieder schließen von dort aus. Deswegen haben wir die elektrische Leitung. Ja. Die macht einfach das Notbremsventil hinten wieder zu. Mhm. Oh, jetzt bin ich an der Sprechstelle. Ja, ich höre dich laut und deutlich. So, So, ich mal hier auf Test. Notbremse. So. Notbremse. Vielleicht mal bekommt. Notbremse. Störung. Wunderbar. Störung. Sind auch auf. Dann ist Bremse in Ordnung. Bremse in Ordnung, dankeschön. Jo, dann mache ich Feierabend. Okay, also, schlaf gut. Jo, ciao. Ciao. Das heißt, das ist nicht der Kollege, der nachher uns darüber rangiert. Nee, das okay. Wäre ein Schiebegleiter, der kommt später. Okay. Also, das Evola ist von der Fahrzeit oder von der Planung von den Fahrzeiten ist das sehr genau. Die haben da in der Betriebszentrale, wo die Fahrpläne erstellt werden, machen die das also strickmustermäßig. Die klicken da jeden Zug durch jedes Gleis, das sie haben. Und da wird wirklich auf 10 Sekunden genau über die Fahrzeit geplant. Mhm. Ich weiß, okay. Da lachen jetzt viele drüber. Aber es hat schon seinen Sinn, zum Beispiel, dass wir die energiesparende Fahrweise hier im Evola-System drin haben. Mhm. Da sieht das Evola eben, dass wir da viel zu viel auf eine Betriebsstelle drauf zukommen, dass da die Fahrzeit noch ist. Zum Beispiel, wenn wir hier in den Raum Mainz reinkommen, da haben wir immer das Problem. Mainz, römisches Theater, ja. Nach Mainz Hauptbahnhof. Sind jetzt zwar zwei Strecken, aber ist trotzdem noch recht viel los. Dann sieht er hier, mit 44 soll ich da erst durchfahren. Ich bin 5 Minuten zu früh. Ja. Und dann fängt er hier zum Blinken an. Ich soll bitte die Leistung abschalten. Mhm. Entsprechend früher. Ja. Haben wir hier jetzt noch nicht drauf, ist nicht aktiviert. Also auf der Lok, wenn es aktiviert ist, haben wir GPS. Das heißt, sieht man immer schön, wenn man einen Tunnel reinfährt, bing, schaltet das System um auf Zeit gesteuert, fährt wieder raus. Ja. So, da kommt unser Rangierer. Okay. Der sagt uns den nächsten Kanal. Mhm. Ob der digital ist. Der ist digital. Kleineres Funkgerät, oder wie? Ja, so ein Handy. Guten Morgen. Guten Morgen. 2018. So ist es. Kanal 08. 08? Ja, digital. Okay, ja. So, jetzt geht's um Rangierfunk. Ja. Da kamen jetzt für uns viel, viel Zahlen dazu mit dem Rangierfunk. Jetzt muss ich zum Beispiel erstmal meine Gebietsnummer eingeben. Mhm. Ja, da ist schon einer gestern auf digital gefahren hier. Das ist die Gebietsnummer, fünfstellig. Mhm. Das ist jetzt quasi zwar digital wie ein Handynetz, aber Push-to-Talk. Okay, also unidirektional. Ja. Oder nicht Duplex heißt man das, glaube ich. Keine Ahnung. So, jetzt wären wir in der allgemeinen Rangiergruppe. Was ist eine Rangiergruppe? Das ist quasi der Kanal. Kanal, auf den okay. Die Kanäle sind eben da, dass man sich da nicht in die Quere fährt, wenn jetzt hier mehrere Rangierfahrten rumfahren. Ja. Der gibt mir dann nachher die Längen an den Treibock. Da wäre es nicht so geschickt, wenn da ein anderer dazwischen fährt. Das stimmt, ja. Gut, im ja. Zweifel muss ich halt anhalten. Wenn es stören würde. Wenn es stören würde, genau. Wenn wir dann zur Hälfte schon auf dem Bahnsteig stehen, dann sind die Fahrgäste da an den Türen, reißen rum. Mhm. Das heißt, du hast die Türen erstmal noch gesperrt dann noch? Die sind jetzt noch gesperrt dann. Ja. Deswegen wollen wir gucken, dass wir da störungsfrei und passend in den Freiburg kommen. Ja. Wobei du nicht direkt, also nicht bis auf den Freiburg drauf fährst. Du hältst ja immer ein Stück vorher an. Genau. Und der hat noch einen sogenannten Luftbremskopf dabei. Mhm. Den schließt er nachher an die Hauptluftleitung an. Machen wir nochmal eine Prüfung, ob da die Luft abfällt. Und der kann zur Not, kann er dran ziehen. Ah, okay. Und reißt die Hauptluftleitung von hinten auf. Ja. Und 2018, Ihre Verständigung ist gut. Jawohl, AL Drucker Frankfurt. Vielleicht nochmal ganz kurz, was wir vorher besprochen haben. Du hast jetzt hier ja die LA, also die LA steht ja für Langsamfahr- und Baustellen, genau. Sonstige Besonderheiten, Anweisungen. Ja. Ja. Und da gibt es eben ein Buch und verschiedene Aktualisierungsmechanismen, und zwar teilweise bis zu tagesaktuell. Ne? Und nach dem musst du dich halt zusätzlich genau. richten. Also das vom Fahrplan her, das Evola-Gerät heißt ja eigentlich elektronischer Buchfahrplan und LA. Ja. Deswegen das LA am Schluss. Das haben sie inzwischen gecancelt, weil das wurde einfach technisch irgendwie nicht so ganz. Also sie haben es nicht geschafft, das elektronisch zu aktualisieren. Wir haben es zwei, drei Mal im Probebetrieb da gehabt. Also ich fand es super, man hat immer schön in Rot gesehen und alles, aber es gab da wohl Probleme in manchen Bahnhöfen mit Gegengleis und ebenso so seltene Fälle, dass es nicht richtig angezeigt hat. Okay. Wir haben es noch ein paar Mal probiert und irgendwann, also zur Zeit ist ausgesetzt. Das heißt, jetzt ist quasi die tagaktuellen Dinge sind wieder auf Papier. Ja, die haben wir davor, war ja nur Testbetrieb. Ja. War eh nicht gültig, aber man hat es halt gesehen. Man musste die Bücher immer mitschleppen. Das, die Daten, die wir hier gerade sehen, 430 Tonnen, 232 Meter, das ist vermutlich Gewicht und Länge. Genau. Also zum Ebola, das sind die Angaben, mit denen der Zug geplant ist. Ja. Ist immer ein bisschen, oder meistens ist es ein bisschen mehr, dass zum Beispiel, wenn der planmäßig 8 Wagen hat, werden hier 9 angeben, falls der mal einen dazu hat, dass dann gleich wieder zu Auswirkungen kommt. Heißt? Wenn wir zu lang sind, müssen das die Betriebsstellen natürlich wissen, Bahnsteige und so weiter. Ach so, okay. Also überplant man lieber mal. Genau. Oder bei Güterzügen gibt es entsprechende Strecken. Ein Güterzug hat bis zu 740 Meter Länge. Ja. Gibt aber auch Strecken, die haben Überholgleise nur mit 600 Meter. Ah ja, okay. Das ist ja dann natürlich schlecht, wenn der in die Überholung reinfährt und hinten guckt, gucken noch die letzten Wagen raus. Ja. Deswegen sind die Kopfdaten, nennt sich das hier, angegeben. Ja. Triebfahrzeug 101 oder 120. Ja. Haben die gleichen Werte, gleiche Leistungsdaten, gleichen Bremsdaten. Mhm. Haben sie schön angepasst, wo die Einser rauskam. Also mit Absicht auf? Denke ich mal, dass man da... Kann man das so sagen, dass die 101er quasi die Ablösung Nachfolge für die 120er ist? Ja, Ergänzung würde ich mal sagen. Okay, ja, aber gleiche Rolle, gleiche Aufgabe. Genau, genau, die hat die gleichen Aufgaben. Ja. Die 120er hat ein bisschen weniger KW. Gut, ich denke mal, das wirkt sich auf die Beschleunigung halt aus und die macht mir sowieso passagierfreundlich und genau, dann ist es wahrscheinlich egal. Macht man nicht groß. MBR hinten ist Mindestbremshundertstel oder Mindestbremsprozente. Ja. Das ist ein fiktiver Wert, wie gut der Zug einfach bremsen muss, dass der die entsprechende Geschwindigkeit fahren darf. Ja. 193 haben wir hier. Und wie ermitteln wir diese Zahl? Also woher wissen wir nachher unsere tatsächlichen Bremsprozente? Da stehen die Bremsgewichte an den Wagen und an der Lok dran außen. Mhm. Und dann macht der Zugführer nachher eine einfache Rechnung auf dem Bremszettel. Und da gibt er einfach das ein, was er so vorfindet. Mhm. Das Gewicht, dieses Bremsgewicht. Ja. Also so ein fiktives Gewicht ist das. Gibt der hier ein, oder malt er hier rein, ist ja noch analog. Genau, und rechnet das aus und dann gucken wir mal, was passiert. Okay. Wenn jetzt alle Bremsen eingeschaltet sind am Zug. Also sprich, irgendwelches Wartungspersonal überprüft tatsächlich die Bremsen an den Wagen und trägt dann den Wert an irgendeinem... Ja, das wird einmal gemacht, wenn der Wagen in Betrieb geht. Okay, ja, gut, aber die Bremsen können über die Zeit auch schlecht werden. Da muss zum TÜV dann regelmäßig, oder? Na klar, Prüfung. Und da wird das gemacht? Ja, ja. Okay. Genau, das ist jetzt Wagenwerk. Da bin ich weit weg davon. Okay, okay. Dankeschön. Mach's gut. Ciao. So. So. Jetzt stehen wir am Bahnhof. Jetzt stehen wir am Bahnhof. Jetzt gibt's erstmal kurz Festpo-Pause. Alles klar. So, also mittlerweile war der Zugführer da, hat uns einen Bremszettel gebracht. Alles schön handschriftlich ausgefüllt. Ja. Wir sehen, wir haben ein Wagenzuggewicht von 360 Tonnen. Die Lok wiegt 84, macht 444. Ja. Das Bremsgewicht sind insgesamt 929. Das ist eine fiktive Zahl, genau, die wir dem anderen Zahl irgendwie erreichen. Genau. Das ist nochmal ein Podcast für sich. Okay. Mindestbremshundertstel 199, vorhandene 209. Hier oben gebe ich meine Zugnummer ein, die 2018. Meine TF-Nummer, meine persönliche Nummer. Ah, okay. Für die Fahrtenregistrierung, dass die das automatisiert auswerten können. Ja. Dann haben wir hier 209 Bremsprozente. Gibt es hier eine Tabelle. Aha. Von 206 bis 227 habe ich 200 einzugeben. Und das ist jetzt irgendwie eine fiktive Zahl. Genau, das ist dann, dass die LZB entsprechend die Bremskurve macht. Ja. Hätte ich jetzt nur einen Güterzug, würde der halt schon 4 Kilometer vorher zum Bremsen anfangen. Güterzüge bremsen im Allgemeinen schlechter. Richtig. Ja. Dann die Zuglänge haben wir